Wir müssen auch rausfinden, von wem der Comic-Künstler hier wieder heißt, weil der hat, wo wir hier aufnehmen, ein paar extrem lustige Comic-Strips. Na, H und B steht und drunter. Auf, das war das HB-Männchen. Das eine ist hier eine Meeting-Situation und einer sagt, ich möchte nochmal dasselbe wie er sagen, aber etwas umständlicher. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen bei Rekordaußentemperaturen von 40,5 Grad zusammen. Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Hallo. Na, wie geht's euch? Darf ich die Schuhe ausziehen? Ja, von mir aus. Oh oh, famous last words. Ich hab meine schon aus. Aber das, an so einem Tag fragt man auch nicht, wie es einem geht. Mit der Toilettenfolge, wo damals die Leute einfach hier in so ein Fäkal Raum gegangen sind und sofort gestorben sind. Wahrscheinlich finden sie eure beiden Leichen, wenn ich meine Schuhe anziehe. Achso, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt die Story von dem Typ in dem Flugzeug, für den du so viel Respekt hattest, dass er so viel Gestank produziert hatte. Ich war mal im Urlaub mit zwei Studienkollegen und der eine hat mich mal gezwungen, dass ich mir nachts die Füße wasche, weil sonst nicht mehr im gleichen Raum schläft wie ich. Okay. Du hängst jetzt die Latte ganz schön hoch, jetzt bin ich schon mal gespannt. Hopp. Ja. Erzähl doch schon mal weiter, ich glaube, wir haben viele tolle Spenden und dergleichen bekommen. Ja, zuallererst würde ich mich mal bei Dirk bedanken, der mich wieder ordentlich verbessert hat im Kommentarbereich. Dirk, auf unserer Webseite. Würde die Adresse, wo du wohnst, niemals teilen, just saying. Ja, aber Dirk war auch so nett und hat jetzt einen SEPA-Dauerauftrag eingerichtet, von daher habe ich ihm verziehen. Oh. Das heißt, man kann dir jetzt Geld geben. Ja, ja. Wichtig ist, man kann mir jetzt Geld geben, also nicht irgendwie als Empfänger die anderen beiden mit draufschreiben. Oh. Ja, ah. Gerade an seinen eigenen Füßen. Also das ist wirklich schlimmer, als ich gedacht hätte. Hast du nicht gerade vorher noch gesagt, Leute, wir müssen heute ein bisschen bei der Sache bleiben, dass wir nicht so lange hier sitzen? Zieh das deine Socken aus und drückst es sich gegen die Nase. Also das Problem ist, ich war neulich wandern und was halt auch ein bisschen das Problem ist, dass ich halt extrem große Blasen habe, die jetzt langsam absterben. Und ich glaube, das ist ja auch nicht, aber egal. Es wird immer besser. Hey, wir legen gerade mega los. Okay, also ich halte die Klappe. Sehr gut. Ja, ich wollte eigentlich noch kurz auf die Themen eingehen, die Dirk in denen Dirk mich korrigiert hat. Mhm. Der hat nämlich gesagt, dass früher die Leute mit diesen langen Gewehren, ja, zum einen hat er gesagt, dass diese Gewehre hauptsächlich so lang waren, nicht um die Reichweite zu erhöhen, sondern, also ja, schon, die Reichweite zu erhöhen. Aber nicht die Reichweite der Geschosse. Ja, nicht die Genauigkeit zu erhöhen, sondern die Reichweite im Kampf gegen Pferde, also wenn vorne das Bajonett dann drauf war, so um einfach weiter weg von dem Pferd zu kommen, was total sinnvoll klingt. Und dann waren noch ein paar andere Dinge, das müssen wir jetzt gar nicht alles. Im Großen und Ganzen haben wir keinen großen Scheiß erzählt, aber er hatte dann doch noch so ein paar Themen, wo er das nochmal ein bisschen genauer nachzulesen auf unserer Website. Genau. Fantastisch. So, und dann das Thema, ja, Spenden finde ich super. Es sind mittlerweile wirklich ein paar PayPal-Daueraufträge irgendwie in unsere Richtung abgeschickt worden. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe hier auch die Namen. Danke an Cornelia und Henning. Danke an Peter, der auch eine große Paperspende irgendwie in unsere Richtung geschubst hat und angekündigt hat, dass er das, wenn er ganz durch ist, mit unseren Folgen nochmal tun wird. Oh. Also vielen, vielen Dank dafür. Das erlaubt uns, irgendwie coole Dinge zu machen, irgendwie neue Technik zu kaufen. Ja. Ich bin gerade die Liste der Leute im Kopf durchgegangen, die ich schon massiv enttäuscht habe. Ich habe gerade überlegt, was passieren müsste in der zweiten Hälfte, dass er quasi das sich überlegt noch. Ach so, was du noch mehr machen könntest, jetzt außer Schuhe ausziehen und dran schnüffeln, oder? Du meinst, wenn er bei der Folge jetzt angelangt ist, dann überlegt er sich es nochmal anders? Oder meinst du in allen Folgen bis jetzt zusammen? Ich war jetzt auf mein Leben bezogen. Ach so, dein ganzes Leben? Wo jemand gesagt hat, ich werde dich für immer lieben und auf einmal war es vorbei. Verstehe. Ich habe jetzt gedacht, du meinst jetzt im Podcast, weil dann würde ich vorschlagen, dann solltest du jetzt noch ins Mikrofon schmatzen, die ganze Zeit irgendwas essen, das finden ja Leute auch ganz famos. Irgendwie Audio übersteuern, das gibt es noch zum Grund aufzuhören. Die ganze Zeit zu sagen, ganz, ganz viel. Sich ins Wort fallen vielleicht. Oh ja, und nachher so schneiden, dass das ich wollte nämlich jetzt auch noch mal über PayPal sprechen. Nee, also echt großen Dank, vielen, vielen Dank an alle, die irgendwie uns da was Gutes tun. Und ich fühle mich jetzt auch schlecht, wenn ich sage, ich muss daran doch auch was aussetzen, denn so, ich habe jetzt gesehen, wenn man per PayPal 50 Cent spendet, dann kommt nichts an. Da muss ich quasi noch draufzahlen, mehr oder weniger, damit überhaupt was ankommt. Nee, es bleiben 14 Cent übrig. Das ist wirklich ein bisschen traurig. Vielleicht können wir uns da irgendwie anders einigen. Das, also ich finde die Geste toll, aber das bringt ja dann an der Stelle vielleicht auch gar nicht. Vielleicht ist dann entweder ein Dauerauftrag sinnvoller oder aber man sagt, man zahlt den gleichen Betrag, aber auf einmal im Jahr oder sowas. Ja, irgendwie so. Also dann kommt leider einfach mehr an. Ich will jetzt keinem sagen, was er irgendwie tun soll. Und wie gesagt, ich finde es mega, mega cool, dass Leute irgendwie sowas überhaupt machen. Voll. Und das ist schon Wahnsinn. Aber das vielleicht zur Info so für alle, die da drüber nachdenken. Und ich glaube, deswegen habe ich jetzt auch, ich bin so weit, dass ich meine IBAN-Daten rausgeben kann auf die Webseite. Ah. Dann können wir demnächst auch quasi dann noch einen gebührenfreien Weg anbieten. Für den oder diejenige, die vor Monaten schon eine Spende uns geschickt haben, mit dem innigen Wunsch, Sebastian Stange doch mal dazu zu laden, kann ich sagen, ich habe bald Urlaub und dann kümmere ich mich drum. Habe ich dir erzählt, dass Sebastian Stange auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob wir nicht mal... Ach, war nicht. Hä? Das ist dein Herz gerade? Ja. Was für ein geiles Timing, dass ich das seit 30.000 Folgen jetzt anspreche und du gerade eben... Ja, ich kann jetzt noch nicht sagen, was jetzt daraus wird, aber er grast gerade quasi ehemalige Arbeitskollegen ab, um da halt irgendwie O-Töne über Anekdoten von früher irgendwie einzufangen. Und dann habe ich gesagt, das trifft sich gut, weil wir reden schon seit Monaten über dich. Jürgen ist dir also immer einen Schritt voraus. Ja. Weißt du, dass der wieder in der Gegend ist? Ich bin echt extrem eifersüchtig, dass er nicht auf mich zugekommen ist, sondern nur auf dich. Das wusste ich, deswegen habe ich es dir jetzt erzählt. Oh, das macht mich völlig fertig. Das genießt du jetzt nicht. Ja. Sowas kann ich schon mal, sowas kann ich genießen. Mhm. Ich kann auch genießen, wenn ich einen Wissensvorsprung habe, denn ich habe nämlich die Diskette von Oliver geknackt. Oh, hast du es von jemand einlesen lassen? Natürlich. Oh. Wie hast du es gemacht? Der Genießer schweigt. Hat der Stange für dich gemacht? Nein. Nee, es gibt so Leute im Internet, die sowas machen. So, also ich habe echt kurz mal überlegt, ob ich mir das antun soll und Technik anschaffen, die da, um diese Aufgabe Herr zu werden. Nee. Und? Das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, kannst du es dann quasi. Na, ich habe jetzt eine lange Liste an Möglichkeiten. Ich glaube, den einen oder anderen hat man sogar schon, der da irgendwie drauf war. Aber jetzt Frage wahrscheinlich in der Zwischenzeit. Ach, das sind mehrere. Das ist eine Liste mit irgendwie, ich glaube, 100 oder 50 oder so. Ja, aber nicht ausformuliert. Nein, okay. Es sind Themenvorschläge. Aber die Frage, die ich mir stelle, haben alle drei Disketten unterschiedliche Inhalte? Ich glaube nicht. Unwahrscheinlich, weil sonst wären ja quasi keine 100 Leute da drauf, der hätte nicht 300 Leute sich ausgedacht. Also es waren, glaube ich, auch keine 100, aber 2 Millionen! Also angekündigt hat er mit Telefonbuch einfach rein. Es sind identische Disketten und wer es quasi zuerst löst, hat dann den Vorsprung. Aber ich glaube, selbst wenn ihr das jetzt beide löst, hilft euch das auch nicht wahnsinnig viel. Außer ihr habt vielleicht die Liste dabei in einer der nächsten immer im Kopf, immer Bonusfolgen. Apropos Bonus. Ich möchte an der Stelle mich gleich hier ein bisschen anderen Leuten noch was Gutes tun und deren Podcast pluggen. Denn ich habe der einen und den anderen ein bisschen geholfen, beim Podcasten weiterzukommen oder zu starten. Müssten die dann nicht eher deinen Podcast pluggen? Ja, aber wenn sie Reichweite haben. War nur eine Frage. Na klar. Entschuldigung. Das eine ist Modern Dance Experience. Das ist ein deutschsprachiger Podcast von einer Dame, die erlernt das Tanzen. Die war auch bei unserem Meetup. Korrekt. Die habe ich dazu noch mit eingeladen. Und das Spannende ist, man hört mal jemand, der noch nicht voll in seine Profession steckt, sondern einfach gerade richtig gut in einer Sache wird. Also sonst hat man immer so Interview mit Starregisseur und Star-Tänzer und Star füge es hier ein. Oder irgendjemand in einer Profession, der oder diejenige enormes Wissen und Können schon hat. Und bei ihr kann man jetzt aber mal ganz anders den Weg dahin mitverfolgen. Also das heißt, hier bekommt man mit, wie ihr tägliches Tanztraining so abläuft. Und die geht 7 Tage die Woche tanzen. Ein eher im Bereich von Heiterem angelegter Podcast ist der Podcast Entbehrliches. Den gibt es schon länger als Blog. Die waren auch bei unserem Meetup. Genau, die habe ich auch mit eingeladen. Und ich erkenne ein Muster. Da findet ihr auf podcast.entbehrlich.es diesen Podcast. Und die sammeln nämlich so kleine, wunderschöne Kleinode aus der Wikipedia und schnacken drüber. Zum Beispiel, was es mit dem Schiffshund Bamse auf sich hat. Ist ein bisschen so wie das, was ich hier mache. Ja, aber in ganz klein und kompakt. Und weniger Geschichte, sondern eher so breites Allgemeinwissen. Ja, das war jetzt ja auch nur Spaß. Ja. Ich wollte ja damit jetzt, ach egal. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wer auch mal zu unserem Meetup kommen will, es gibt da so eine Webseite, die heißt meetup.com und da gibt es eine Gruppe, deren Namen ich immer nicht weiß, irgendwie Franken Podcast Meetup oder Podcast Meetup Franken. Also wenn oder ihr Franken und Podcast auf meetup.com eingibt, werdet ihr es finden. Genau. Und dann helfen wir euch vielleicht auch zu eurem nächsten Podcast. Jo. Oder wenn ihr Fragen habt oder mal hinter die Kulissen gucken wollt oder. Tja. So, so, haben wir noch das? Was? Ja, einen letzten hauen noch raus. Ich selber habe auch noch so einen Mikro-Podcast gestartet, der heißt Redhuhn. Da erkläre ich nur ganz kurz und knapp Redewendungen und geflügelte Worte. Deswegen heißt der Redhuhn. Oh, das finde ich super, Philipp. Den werde ich gleich mal abonnieren. Und wie wir ja wissen, werden auch Wortwitze besser, wenn man sie erklärt. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe ein Patenkind auf Arbeit, aus der ich sehr viel Lebensfreude ziehe. Darf ich dich grüßen? Ja, klar. Können wir die alle grüßen? Sekunde, also Patenkind im Sinne von, so wie so ein Werkstudent, den du unter deine Flügel nimmst? Oder? Nein, die ist festangestellt und ja, wir haben so ein Patenprogramm. Wir, so für Onboarding haben wir sehr viel, also wird sehr viel Energie und Zeit verwendet, dass jemand gut ongeboardet wird, so in allen Abteilungen. Aber zusätzlich hat der oder diejenige auch immer noch einen Paten, der quasi Ansprechpartner ist. Und ich hatte die große Ehre für die Antonia, der Pate zu sein. Ah, schön, das habe ich mir vorgestellt. Voll gut. Genau, das gibt mir sehr viel Kraft und Freude. Hast du ihr ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen kann? Ja, hör mal in den Podcast rein. Und jetzt ist sie natürlich wie jeder andere auch süchtig. Grüße. Der arme Pizzamann, der ist jetzt gerade hier schon schwer schwitzend, irgendwie zweimal irgendwie nach links und nach rechts mit dem Auto vorbeigefahren. Und jetzt läuft er hier zu Fuß mit der Pizzakiste irgendwie noch auf und ab. Vor allem mit so einer Isolierkiste. Vielleicht hat er so eine ganz große daheim und legt sich da abends rein, ja, weil es kühler ist als draußen. Und wahrscheinlich kommt er von der Pizza, die gerade hier die Straße runter ist. Also ich wundere mich eh, dass der jetzt mit dem Auto da gerade vorbeigefahren ist. Was für ein geiles Logo für Redhuhn, Philipp. Wir hatten das Dankeschön. Gemacht. Bitte? Wir hatten das gemacht. Aus dem Internet. Dieses Internet. Habe ich einfach genommen. Nee, so habe ich mir lizenziert, die Grafik. Alles klar. Gut. Dann? Ja, dann noch eins noch. Sendegarten 80. Alle mal reinhören. Oh ja, da waren wir zu Gast. Das war sehr schön. Genau. Also, und das Feedback fand ich fantastisch. Wir müssen mal die Redegeschwindigkeit runterdrehen gegenüber den sonstigen Hörern des Podcasts, denn die sprechen so fränkisch. Ja, danke Becky. Ja, fand ich schön. Und mal noch was ganz anderes zu machen. Guten Morgen, Josh! Ich habe gedacht, aber wir machen mal was anderes, weil sonst sagen wir immer nur gute Nacht, irgendwie mal so als Kontrast. Hört er auch morgens? Ne, der hört dir die ganze Nacht durch. Der lässt es ja durchlaufen. Den haben wir doch schon mal aufgeweckt. Ja, ja. Was haben wir denn aufgeweckt? Du hast es ja schon gemacht. Echt? Weiß ich gar nicht. Aber morgens begrüßt noch nicht. Der Dominik bedeutet mir mit einem Nicken, dass es doch jetzt endlich losgehen möge. Bedeutungsschwanger nickte er in seine. Das heutige Thema, das passt sehr gut. Denn es wird präsentiert von. Nein, denn es lehnt sich an ein aktuell stattfindendes, ich sag mal, Großereignis. Das Bartentreffen in Nürnberg, wo laute Musiker aus aller Herren Länder vorbeikommen und in den Straßen Nürnbergs musizieren. Ist eine schöne Idee, aber vom Bartentreffen habe ich gestern erst erfahren, das wäre mir dann ein bisschen. Ein Ziegelsteines Kerber? Bisschen zu knapp. Ja, auch die Ziegelsteine Kerber, das ist es. Auch eine schöne Idee. Nee, ich sag's euch dann später. Das war das eine, warum ich es unbedingt heute machen wollte. Und witzigerweise habe ich das Thema genau vor einem Jahr angefangen. Und das war mir dann zu viel Arbeit. Und dann habe ich es ein Jahr liegen lassen und jetzt habe ich es letztes Wochenende ganz schnell in irgendwie einer Nachtschicht nochmal runtergeschrieben. Sehr gut. Es geht um den Maurice. So, das ist das, was mir besonders viel Freude bereitet. Oh, jetzt bin ich echt schwer im Überlegen, weil du irgendwann mal auch erwähnt hast, es gibt doch einen Maurice und dass der irgendwas gemacht hat. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es schon verraten habe, oder? Aber ich kann es mir schon vorstellen. Du hast irgendwann mal gesagt, weil ich gesagt habe, so Mensch, jetzt hatten wir schon zweimal einen Maurice. Du hast gesagt, ja, und einen dritten werden wir auch nochmal irgendwann kriegen. Aber das ist schon lange her. Ja, ich sag ja, ich habe das seit einem Jahr hier rumliegen. Ich hätte mir fast das Buch für das Thema gekauft, bis ich dann gecheckt habe, dass ich es schon auf meinem Kindle habe und schon gelesen. Ich glaube, ich habe es sogar schon einmal gelesen. Nein, wirklich? Es waren zumindest Markierungen drin im ganzen Buch. Okay. Bist du sicher, dass die Dosierung von deinen Schmerzmitteln noch in Ordnung ist? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht in Ordnung ist. Kleiner Disclaimer, es wird heute sehr viele Namen geben und die meisten davon werde ich falsch aussprechen. Ja, Gott sei Dank hat es keine 40 Grad. Ja, konzentriert euch. Maurice Garin wird am 3. oder am 4. Oh Gott, da noch Franzosen. Nein, der wird am 3. oder am 4. März 1871 in Italien geboren. Aha, ich wollte gerade sagen, wir könnten ja auch in Dingen hier unterwegs sein, in Kanada. Nee, das wäre mir zu weit. Also, Ich fahre doch nicht bis nach Kanada. Also, wer bin ich denn? Das geht wirklich zu weit. Er wird am 3. oder 14. März geboren, das weiß ich nicht so genau. Ich weiß genau, aber er wird um 8 Uhr morgens geboren. Und zwar im nordwestlichsten Zipfel Italiens. Er hat Zipfel gesagt. Da, wo die Italiener hauptsächlich Französisch sprechen. Also es ist schon fast Frankreich. Mir war gar nicht bewusst, dass es einen Bereich in Italien gibt, wo sie Französisch sprechen. Ich auch nicht. Nee. Aber gut, auf der anderen Seite, wenn du so Montpellier die Ecke anguckst, da ist nicht mehr so arg weit bis nach Frankreich. Das ist halt Italien das, rüber. Das italienische Elsass wahrscheinlich. Garin ist dort sowas wie das deutsche Schmidt. Ja? Das ist ein sehr gebräuchlicher Name, denn in dem Dorf wohnen nur irgendwie 7 Familien und 5 davon heißen Garin, also Schmidt. Deswegen heißt das Dorf auch Chez-les-Garin. Also bei den Garins? Bei den Schmidts. Und Maurice ist der älteste Sohn, hat aber 4 Brüder und 4 Schwestern. Jetzt frage ich mich gerade ein bisschen, was Garin heißt. Also ich weiß, dass La Guerre ist der Krieg, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ja, es hat damit ja auch nichts zu tun, weil es wird G-A-R-I-N geschrieben und wenn, dann habe ich nur Scheiße ausgesprochen. Ich wüsste auch jetzt nicht schlau oder irgendwas oder was es jetzt heißt. Als Maurice ungefähr 14 oder 15 ist, tauschen ihn seine Eltern gegen einen Laib Käse nach Frankreich. Das ist, glaube ich, das Härteste, was du jemals gesagt hast. Vor allem auch nicht irgendwas wie, wir brauchen Brot, wir tauschen unsere Kinder gegen Brot, sondern einfach Käse. Irgendwas, was nach 24 Stunden halt kaputt ist. Einerseits das und andererseits ja auch schon ein Stück weit ein Luxuslebensmittel ja fast schon ist. Keins, wo du sagst, das brauchst du, damit du jetzt dringend überlebst. Aber ist das jetzt gerade dein Ernst? Ich war mit dem Satz noch nicht zu Ende. Aber ja, also man erzählt sich das. Es ist nicht ganz klar, ob es wirklich so stimmt. Gleich. Ich wiederhole den Satz nochmal. Als Maurice so 14 oder 15 rum ist, tauschen ihn seine Eltern gegen einen Laib Käse nach Frankreich, wo er als Schornsteinfeger ranklotzen muss. So, also ich finde, das muss man schon auch noch fürs ganze Bild. Das ist so eine Legende, die man sich erzählt. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass in der Zeit so Schornstein-Nachwuchsrekrutierer über die Grenze sind und versucht haben, da halt irgendwie Leute zu finden, die Schornsteine fegen. Zum Arbeiten irgendwie nach Frankreich kommen. Und da haben die natürlich auch sich nach Kindern geguckt, weil die möglichst lange arbeiten können und gut in Schornsteine passen. Ich glaube, wenn du halt als Kind lernst, auf Schornsteine hochzuklettern, hast du 2 Vorteile. A, du gewöhnst dir halt, oder du hast noch eine höhere Chance, ohne Höhenangst daran zu gehen, weil du die halt in jungen Jahren eher noch verlieren kannst, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und auf der anderen Seite, du bist nicht so schwer. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die alle so massiv und dick gemauert sind, sondern ja, hoch mit dir. Aber es klingt jetzt eher so, als wenn sie eine Prämie kassiert haben, weil sie quasi in dem Job. Es ist nicht so, dass er der Leibeigene der Schornsteinfeger-Gilde ist. Naja, es ist schon so, dass sie ihn weggegeben haben, quasi an der Stelle. Okay. So, und dafür dann halt entlohnt wurden. Okay. Also, wie gesagt, ich räume der Geschichte ungefähr eine 50% Chance ein, dass die so wahr ist, aber Fakt ist, er ist in seiner Jugend nach Frankreich gegangen, alleine. Es war alles falsch. Also, war ein Stück Schinken. Und ich glaube auch, so ein Leibkäse, der hält auch ein bisschen, oder? Wenn es kommt so ja auch auf den Käse an, wenn es so ein Hartkäse ist. Wenn es so ein Rad ist, so ein großes, das hält auch ein bisschen. Ich finde es schön, es gibt so eine Legende von einem, ich glaube, französischen Schriftsteller, der mal gesagt hat, dass er sich immer so ganz billigen Camembert gekauft hat, weil der immer so vor sich hingequollen hat und weiter Dinge getan hat, sodass man immer jeden Tag einen halben essen konnte. Und am nächsten Tag war das so wieder so ein bisschen weitergeflufft. Das ist ein bisschen eklig. Ja, also möglicherweise ist er jetzt eben einfach von so einem Schornsteinfeger-Nachwuchsrekrutierer angesprochen worden. Und weil die Garins zwar reich an Kinder, aber nicht an Geld waren, kann das einfach auch ein sinnvoller Ausweg gewesen sein, ja, dass man den woanders in Pflege gibt, sozusagen. Chim Chimini, Chim Chimini, genau. Chim Chim Cherry. Mary Poppins, sehr schön. Wenn ihr den mal im Originalton anschaut, habt ihr eine der schlimmsten Filmakzente ever. Warum? Ist doch, der Schornsteinfeger soll so einen britischen Cockney-Akzent haben und das ist so, das klingt so, als würde ich einen sächsischen Akzent nachmachen. Das graust einen einfach davor. Es ist wirklich sehr, sehr hart. War das jetzt ein Diss in meine Richtung? Weil du wieso in deine Richtung? Dass du mit dem Grausen so betont hast. Ach, oh Mann. Also, Maurice muss jetzt in Reims Schornsteine putzen. Oh, schön ausgesprochen. Danke. Später auch noch in Belgien oder in der Nähe von Belgien. Da lässt jetzt mein Französisch ein bisschen zu wünschen übrig. La Belgique. Und die Google-Übersetzung meiner Quellen ist jetzt auch nicht so die zuverlässigste. kurz nachdem er da jetzt also nach Frankreich übersiedelt, stirbt sein Vater und einer seiner Brüder und daraufhin folgen ihm dann auch noch zwei weitere Brüder nach Frankreich, der François und der César. Und also die, ich weiß nicht, die sind glaube ich erstmal in einer anderen Gegend. Ich wüsste jetzt nicht, dass die sich da dann jetzt erstmal zusammenrotten und zusammentreffen, aber es wird später noch ein Zusammentreffen geben. Jetzt überlege ich gerade, wie die zwei Bösewichts-Franzosen aus der Simpsons-Folge mit dem Frankreich-Sprachaustausch heißen. Oh, wo Bart den Wein stampfen muss. Und sie ihn mit Frostschutzmittel strecken. Ich weiß nicht, hatten die einen Namen? Ich glaube, einer heißt Huguelin und der andere heißt César. Ich glaube, César und Huguelin heißen die beiden. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Für rund 400 Francs kauft er sich 1889 ein Fahrrad. Sein erstes. Das ist jetzt je nach Quelle entweder das halbe oder das doppelte Monatsgehalt eines Schmieds, der in einer 6-Tage-Woche 12 Stunden am Tag arbeitet. Also auch da, tut mir leid, meine Quellen sind nicht ganz alles gut so zuverlässig. Mit diesem Fahrrad rast er fortan immer quer durch die Stadt zu den Schornsteinen, die er fegen muss, sodass er bald den Spitznamen Le Fou bekommt, also der Irre. Irre, genau. Und er ist auch nur 1,63 groß und 62 Kilogramm schwer, also er ist irgendwie so ein dürres Energiebündel auf dem Fahrrad, das irgendwie da durch die Stadt. Ich stelle mir Louis de Finesse vor. Der war jetzt auch nicht so groß, ne? Aber so richtig dürr war der. Naja. Er war jetzt nicht dick, aber er war nicht. Ich stelle mir Louis de Finesse vor. Ja, mach ruhig. Ich kann dir später auch ein Bild zeigen, dann vielleicht kannst du dein Bild nochmal revidieren. Und gehen Sie auf den Schornstein hoch? Nein, doch. Oh. Im Jahr 1892 erlangt Maurice, jetzt mit 21 Jahren offiziell volljährig, die französische Staatsbürgerschaft. Also er war jetzt dann, ja, vielleicht war er wirklich ein Leibeigner und wurde dann, aber dann hätten die den noch weiter beschäftigt, wahrscheinlich. Weiß ich nicht genau. Ich überlege gerade, ob ich mich weiter ausziehen soll. Es ist eine Geschichte voller Mysterien. Von mir aus, du sitzt halt hier im Schaufenster. Dann mache ich aber ein Foto. Mach weiter. Der Sekretär eines lokalen Fahrradclubs von Maubeuge, ich nehme an, das ist irgendwie so ein Dorf in der Nähe, und ich nehme auch an, dass der den Ruf des Irren schon kennt, der spricht Maurice irgendwann an und fragt ihn, ob er sich vorstellen könne, an einem Radrennen teilzunehmen. Radrennen in der Zeit ein sehr, sehr, sehr elitärer und vor allem sehr, sehr teurer Sport. Jetzt frage ich mich gerade ein bisschen, ob es in Richtung geht von die erste Tour de France ever. Wenn du wüsstest, die hat auch ein paar sehr lustige, die hat auch ein paar sehr lustige Ereignisse. Wenn du wüsstest, was gerade so zeitmäßig für Sportgroßereignisse laufen. Ich weiß, dass vor kurzem die Tour de Franken. Es ist Tour de France. Es ist Tour de France gerade. Ich bin da so gar nicht drin. Die, vor allem haben die wahrscheinlich gerade, ich kenne diverse Menschen, den Julian und die Elif und die Julia, die dieses Jahr 30 werden. Wir haben 230 Jahre hier seit 1889, aber da ist er nicht geboren. 30 Jahre? Du hast irgendwas mit 1889 erzählt, aber da war er nicht geboren, sondern da hat er irgendwas anderes gemacht. Also eins nach dem anderen, ja. Genau. Also es gab ein Jubiläum, lass mich nicht lügen, nee, es gibt gerade keins. Wenn, dann gibt es 125 Jahre oder so, aber das haut nicht hin. Eins meiner absoluten Lieblings-T-Shirts über Jahre war ein gelbes Tour de France-T-Shirt. Achso, dein persönlich für dich. Ja, das gab es beim Start der Tour de France, konnte man so ein Goodie-Pack quasi kaufen für wenig Geld und so Magneten für den Kühlschrank, das hat der Gigi jetzt immer noch so verschenkt und dieses T-Shirt hat über Jahre mich begleitet, das war der absolute Hammer, was das für eine Qualität hatte, für das irgendwie dieses Goodie-Pack nur 15 Euro hatte. Schön. Ja, aber Tour de France zu der Zeit, also holla die Waldfee, das wird interessant. Also ich sehe schon ein bisschen was von der Historie und das kannst du dir nicht vorstellen. Ein paar Anekdoten, das ist auch absurd. Ich freue mich sehr auf das, was kommen mag. Ich sehe schon, das Thema stößt auf Gegenliebe. Das freut mich. Maurice denkt jetzt kurz nach, sagt dann natürlich zu. Ja. Es ist jetzt aber ein 200-Kilometer-Rennen von Urson nach Maubeuge, keine Ahnung. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat, aber er beendet das Rennen als Fünfter. Und wir müssen auch immer noch uns ein bisschen überlegen, das sind ja nicht die Fahrräder von heute. Da kommen wir auch, glaube ich, dann so nach und nach noch ein bisschen dazu. Ja. Und die Strecken von heute. Genau. Auch das, ja. Also fünfter Platz ist das aber sehr. Von wie vielen? Weiß ich nicht, aber es ist so oder so ein sehr respektables Ergebnis. Er holt sich einen fetzen Sonnenbrand, wahrscheinlich sogar einen Sonnenstich. Er hat auf jeden Fall aber auch in dem Rennen jetzt Blut geleckt. Neben seiner Arbeit als Schornsteinfeger fährt er von dem Punkt an quasi jeden Tag nochmal 50, mal 100, mal 150 Kilometer noch einfach mit dem Fahrrad durch die Gegend, oft bis mitten in die Nacht. Ja, oft kommt er irgendwann spät Nacht, Mitternacht wieder zu Hause, weil er einfach noch so viel trainiert hat. Ich habe hier stehen, er kehrt nach Hause zurück. Haha, weil er ist ja ein Schornsteinfeger. Dabei wäre der Spruch, er kehrt ein, doch viel besser. Ja, Mist. Jetzt habe ich ihn voll versaut beim Vorlesen. 1893 verkauft er sein viel zu schweres Fahrrad und kauft sich jetzt eins, das mit 16 Kilogramm viel, viel leichter ist. Ui, damals gingen die schon auf 16 Kilo runter. Ich finde das immer noch ganz schön viel. Ja, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass damals schon so leicht gerät. Ich hätte auch gedacht, dass der massive Stahl einfach standardmäßig gewesen wäre, eher so 20 plus. Naja, das, was er vorher hatte für 400 Franc, was schon scheiße teuer war, das war so eins in der Liga. Und jetzt kauft er sich eins für 850 Franc, das halt mit 16 Kilogramm nach heutigen Maßstäben immer noch unfassbar schwer ist. Aber ja, eigentlich nicht. Also es ist schwer, aber unfassbar schwer finde ich. Also ich finde bei Philipp tatsächlich für ein Rennrad. Dass ich gedacht, ja, aber also. Ein Rennrad vielleicht, aber für ein normales Rad. Ende 19. Jahrhundert. Also ich bin bei Philipp, ich bin jetzt eher überrascht, dass es nicht schwer ist. Da ist die ganze schöne Gegenliebe schon wieder dahin. Hallo? Ist einer mit dem anderen gar nichts? In der Hitze verpufft. Das hat sogar auch schon pneumatische Reifen. Ich weiß nicht genau, was vorher dann die Technik war. Irgendwie massiver Gummi oder nur Holz, weiß ich nicht. Holz. Also ich glaube, wirklich Fahrradfahren, wenn du nicht so Laufräder hast oder sowas, ist, glaube ich, mit Holz. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich weiß es tatsächlich nicht, was die am Anfang hatten. Das soll ein Scherz sein, oder? Also erwägt einer von euch ernsthaft, dass es so Holz gewesen sein könnte? Also es gab ja Laufräder. Das war ja wirklich auch mit Holzrädern. Ein Teil des Rades war definitiv aus Holz. Ach, auch Mann, echt? Ich dachte, du hättest einfach einen Witz gemacht. Nee, ich rede aber noch von Laufrädern, also ohne Pedale, ne? Wo du sozusagen, so wie du heute Kindern so ein, stell dir ein Fahrrad vor ohne Pedale, dass du halt einfach mit den Füßen links und rechts auch so ein bisschen auf den Boden kommst. Und wenn du halt ordentlich anschiebst, dann kannst du ja trotzdem Das war fahren. Bei Erwachsenen auch so. Genau, das gab es auch bei Erwachsenen. Also hätte ich. Es setzt sich ein Laufrad. Alles klar. Also auch die Felgen von diesen Fahrrädern waren noch aus Holz oft. Also von daher ist es jetzt nicht so absurd, aber wahrscheinlich war schon. Kein Wunder, dass es massive 16 Kilo wiegt. Ja, sag ich doch. Mit diesem Drahtesel nimmt er jetzt an weiteren Rennen teil. Zum Beispiel an dem belgischen Klassiker Namur Dinan Givet. Ach, ich meine echt. Kennst du den? Nein. Jetzt echt abgenommen. Mit einer, als Sportkenner. Mit einer Distanz von 102 Kilometern, wo er etwa in der Hälfte des Rennens dann sogar in Führung geht, dann aber einen Platten hat. Also das ist jetzt der Nachteil natürlich an diesen pneumatischen Reifen. Er sieht jetzt dann, also er hat einen Platten, er wird langsamer, gerade so an der Brücke, da sieht er jetzt einen Sonneur stehen. Das ist so einer, der quasi dafür zuständig ist, den Fahrradfahrern Dinge zuzureichen oder irgendwie Ersatzteile oder in dem Fall auch Ersatzfahrräder. Der steht da mit dem Ersatzrad tatsächlich, was im Profi-Radsport in der Zeit so üblich ist, aber Maurice ist überhaupt kein Profi. Also es ist ja auch nicht sein Sonneur, sondern es ist halt der von irgendeinem, der in diesem Rennen mitfährt. Oh. Er geht jetzt aber trotzdem hin und kreist sich dieses Fahrrad einfach und fährt mit diesem Ersatzrad quasi den restlichen Weg, also die zweite Hälfte bis ins Ziel und fährt seinen ersten Sieg in einem Fahrradrennen. Wow. Aber dass es auch gepasst hat, dann auch nicht schlecht. Naja, ich glaube, da waren die Ansprüche noch nicht so groß. Hauptsache es rollt. Er gibt auch nach dem Sieg anschließend das Rad brav an seinen Besitzer zurück und holt seines dann am nächsten Tag an dieser Brücke wieder ab. Ja, ein Ehrenmann. Die einzige Situation, die ich mir jetzt ein bisschen kacke vorstellen würde, wenn der Typ ankommt und so, shit, ich habe hier einen Platten, ich brauche das andere Rad, ich hab's nicht mehr. Das wäre ein bisschen blöd gewesen, ja, aber ich glaube, das Risiko ist einfach eingegangen. Naja. Noch im selben Jahr findet nur 25 Kilometer von seinem Wohnort entfernt das Rennen, das mag ich nicht aussprechen, ja, nee. Ein weiteres Rennen statt, an dem. Versuch's doch bitte. Avesnes-sur-Elbe? Vielleicht. Daran will er auch teilnehmen. Das Rennen ist jetzt aber nur für Profis und deswegen lassen ihn die Offiziellen nicht mitfahren. Das kennen wir doch irgendwoher, von einem anderen Maurice. Traurig und gekränkt schaut er den Rennfahrern hinterher, wie sie nach dem Startschuss davon strampeln. Und fährt einfach mit? Vielleicht war es auch eine Flagge, ich weiß nicht genau. Maurice wartet, bis das gesamte Feld abgezogen ist und schwingt sich dann auf sein Rad. Statt nach Hause zu fahren, heizt er kurzerhand dem Fahrerfeld hinterher und bald schon hat er die Profis eingeholt, bald schon hat er die Profis überholt, bald schon hat er alle Profis überholt und obwohl er unterwegs zweimal stürzt, fährt Maurice am Ende als erster durchs Ziel. What? Oh. Das ist aber schon ein massives Talent dann. Du, das ist ein ehrgeiziger Typ. Ja, aber auch wie absurd es ja ist für alle Rennbeteiligten, da kommst du doch eigentlich verarscht vor. So, der Typ ohne Startnummer läuft mit und kommt dann so früh ins Ziel. Aber was heißt ehrgeiziger Typ? Also ich meine, das ist ja schon ein Profi in der damaligen Zeit, hat er ja wahrscheinlich jetzt auch keine Gefangenen gemacht. Also mit Ehrgeiz allein hat es ja, glaube ich, aber er war ja so ehrgeizig, dass er schon vorher trainiert hat, bevor er überhaupt dann im großen Stil teilgenommen hat. Also, dass er sich auf so ein Profi-Niveau gehoben hat überhaupt. Das wollte ich damit hauptsächlich sagen. Wobei, ich glaube sozusagen, man muss halt auch hier wieder ein bisschen im Sinne der Zeit sehen. Natürlich würde ein Profi der damaligen Zeit mich jeden Tag noch ablehnen, keine Frage. Aber ein Profi damals war halt nicht jemand, der ausschließlich sein Geld damit verdient hat, würde ich jetzt mal, sondern halt einfach. Aber was ist so die Definition von Profi? Sagt es nicht. Weshalb hätte es denn dann Profis geben sollen? Genau. Das glaube ich aber nicht, dass du damals schon davon gelebt hast. Oh doch. Wirklich? Ja, also da gab es schon Leute, die davon gelebt haben. Ja. Oh, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Naja, da waren ja oft auch, da kommen wir gleich noch dazu. Okay, ich bin gespannt. Die Organisatoren, die beraten sich jetzt, kommen aber zu dem Schluss, dass sie Maurice das Preisgeld von 150 Francs nicht überreichen können, weil er ja offiziell nicht mitverantwortlich ist. Nicht geschadet ist. Ja. Ist doof, ja, Maurice ist stinksauer, aber nicht so sauer wie die Zuschauer. Die feiern den irgendwann Steigbäcker. Ja, klar. Aber was für eine geile Story auch. Und sie sammeln jetzt insgesamt 300 Francs ein, die sie ihm als Ersatzpreisgeld überreichen. Oh, ich liebe es. Also die doppelte Höhe. Ich liebe es. Danke, dass du uns das nochmal klar gemacht hast. Vive la France. Dominik, ich weiß nicht, bei der Hitze, könnte ja sein. Doppelungen sind aber auch schön als Zuhörerin oder als Zuhörer. Ich kenne das selber von mir, dass wenn du Sachen nebenher hörst und auch nochmal eine Zusammenfassung von der Situation hörst, das hilft. Das finde ich gut. Alles gut, ich habe viele Doppelungen. Okay, Philipp Weismann, ein Drittel von das Aachen. Deswegen sind es auch Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Deswegen sind es auch 40 Seiten, weil ich, glaube ich, alles ein bisschen doppelt drin habe. Ja. Also im Anschluss an die Aktion kriegt er dann sogar auch offiziell den Profi-Status zuerkannt, was ihn schon deutlich jetzt von unseren anderen Maurices unterscheidet. Aber jetzt frage ich mich, welches Gremium bestimmt das? Naja, die halt die Rennen ausrichten. Sie lassen ihn halt damit dann auch bei den nächsten Profirennen starten. So, okay. Dadurch okay. ist es im Grunde dann entschieden. Ich habe jetzt ein bisschen dieses Achievement unlocked. Und ich muss ganz kurz, ich ja wandern am Qualitätsweg Frankenweg 5 Tage. Und ich hatte ein megamäßiges Skyrim. Moment. Also dauernd, ständig. Pfeil ins Knie gekriegt? So, ja, daran habe ich so auch gedacht. Fallout 3 Skyrim-mäßig, weil... Moment, war, also so von der Stimmung, ich war ja zu, die beiden Spiele so, sehr mal, kurz, unterschiedlich. Ja, ja, genau, aber du bist ja zu Fuß unterwegs so ja. und erkundigst quasi eine Gegend. Mhm. Und ich war noch nie auf diesem Weg und ich war noch nie in der Gegend. Und dadurch, dass du halt, du siehst immer am Horizont irgendwas, wo du halt dann hinkommst, und dann auf einmal auf diesem Hügel stehst, wo diese Kapelle ist. Und dann hatte ich immer diese Mega-Momente, weil wenn du in die, quasi diesen typischen Bethesda-Spielen bist, dann kommt halt auch hier Newport, 30 XP. Da musste ich echt oft dran denken. Ich hatte oftmals das gleiche Gefühl. Und ich hätte mir auch, wie bei Skyrim, gedacht, dass ich gerne jetzt ein Pferd hätte. Irgendwas. Ach so, ich habe jetzt gedacht, so ein Geräusch, weil irgendwas unlocked ist. Ich habe keine Dragon Shouts gemacht. Keine Dragon Shouts? Ah, okay. Im darauffolgenden Jahr tritt Maurice als frischgebackener Profi in einem 24-Stunden-Rennen durch Paris an. Im Februar, was ich echt ein bisschen... Kurze Frage, 24 Stunden heißt? 24 Stunden heißt ein Tag. Ja, ja. Das ist ein Siebtel einer Woche. Korrekt. Worum es mir aber viel mehr geht, ist, heißt er 24 fährt Stunden, am Stück durch. Du fährst 24 Stunden am Stück durch, alleine, nicht in einem Team. Weil er stellt zu Recht die Frage, in Le Mans zum Beispiel, die typischen Autofahrten, da wechselt man sich ab. Das sind ja auch Weicheier. Genau. Aber da wird 24 Stunden das Auto traktiert. Weicheier. Also bei den Fahrradrennen ist es so, dass es dem Transportmittel keine so große Relevanz zukommt. Du darfst auch mit einem anderen Transportmittel, solange es muskelbetrieben ist und 2 Räder hat, ins Ziel kommen. Aber es geht um dich als Fahrer. Skateboard. Und die ganze Zeit Ollies machen. Ich glaube, Skateboards haben mehr als 2 Räder. Ja, deswegen sage ich ja, die ganze Zeit Ollies machen. Also im Februar, das ist das, was ich eigentlich beachtlich finde. Ein 24-Stunden-Rennen im Februar. So. Okay. Hallo. Immerhin gibt es Pacemaker, was damals relativ üblich war, also Schrittmacher, hinter denen, die herfahren. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Das sind Leute, die dem Rennfahrer vorausfahren, um den dann im Windschatten mitzuziehen. Der kann sich also hauptsächlich Energie sparen, weil er den Windwiderstand nicht hat und kann damit auch viel höhere Geschwindigkeiten fahren. Ach so, weil sonst einfach niemand vorne das Feld anführen würde, weil du als Spitze vorne dran den ganzen Wind abkriegen würdest. Du bist als Spitze, bist du vorne platt. Die wechseln sich ja auch in modernen Radrennen oft ab. Also die Profis, die irgendwie, keine Ahnung, Sprint- und Gebirgsspezialisten, die fahren immer möglichst lange in der Mitte. So. Also das ist praktisch wie bei so Vogelschwarmen, wo man auch festgestellt hat, dass sich der Vogel vorne, weil die fliegen ja oft in so einer V-Formation. Ja. und dass sich der vordere Vogel immer wieder mit anderen abwechselt, weil der halt am meisten Kraft aufwenden muss. Vielleicht kann das aus ähnlichen Gründen sein, genau. Jetzt ist es so, dass da oft als vorausfahrende Einheit waren oft Zweier-, Dreier-, Vierer- und Fünfer-Tandems. Was ich Fünfer? Moment, heißt Fünfer-Tandem, dass es fünf Stück sind oder fünf Leute hintereinander? Fünf Leute hintereinander. Wow! Da kann ich euch später noch ein cooles Foto zeigen. Fünfer-Tandem finde ich sehr, sehr schön. Vor allem, und ein Sechster sitzt drauf und trommelt immer so von Rhythm. So bom, bom, bom, bom, bom, bom. Ja, also damit können die schon ordentlich dann dahin heizen und haben natürlich auch so eine ordentliche Fläche, wo die so Wind wegmachen. Oder ich stelle mir die Alternative vor, der fährt so ein Bierbike vorne weg. Die sind dann vielleicht nicht ganz so schnell. Es wurde dann auch schon unterwegs. Es wurde dann auch schon relativ früh auf Motorräder dann umgeschwenkt, was das Rennen dann so auf bis zu 100 km/h gebracht hat. Also ein Radrennen auf der Bahn mit 100 km/h ist absurd. Ja. Wobei, also mal blöd gesagt, wenn du so ein Moped hast, was so richtig schön abqualmt, wie geil ist es da eigentlich hinterher zu fahren, muskelbetrieben und du atmest wie ein Blöder, weil halt dein Puls hochgeht. Aber und das so. Ist, ich meine, ich würde mal darauf eingehen, da hast du ja noch geraucht zwischendurch und hast noch Rotwein gesoffen. Ja, ich weiß. Also der Jürgen wird ja der Grinch schon dreckig, da werden jetzt einige Sachen raus. Die Lunge aufrauchen. Aber also die fahren ja da auch wirklich so nah dran, dass du wahrscheinlich von den Abgasen, dass die vielleicht sogar noch weggeweht werden, bevor die überhaupt zu deiner Nase hochkommen. Oder ich weiß aber nicht, gehst du auf Paris-Roubaix noch ein? So, das ist eine der traditionellen Rennen, die es jetzt noch gibt. Paris-Roubaix spricht man es gleich aus. Und das ist quasi. Ein Streckenabschnitt. Ja, nein, das ist ein dediziertes Rennen. Aber das ist halt noch historisch, so wie es damals war, auf Schotter. Also nicht auf Schotter, sondern auf so Kopfsteinpflaster. Nicht Schotter, sondern Kopfsteinpflaster. Oh. Und das ist halt auch was, der Jürgen nickt schon wieder. Du gehst halt hier von schönem Flüsterteer aus, wo die gefahren sind. So, und da wird ein Großteil der Fläche wird halt noch hier übelst der Kopfstein. Ihr nehmt jetzt schon viel vorweg, oder da werden wir noch viel drauf sprechen. Ich wollte gerade sagen, und mit dem Gedanken von Kopfsteinpflaster plus Februar, das wird spannend. Genau. Es ist arschkalt, ja. Vielleicht aus diesem Grund und weil es womöglich auch glatt ist, kegelt es halt das ganze Rennen über einen Fahrer nach dem anderen raus. Das spielt sicherlich auch der starke Rotwein eine Rolle, der ist so das Hauptnahrungsmittel der Rennfahrer in der Zeit ist, weil das einfach auch die Schmerzen betäubt, wenn du 24 Stunden im Sattel hockst. Und es gibt Energie. Maurice, der fährt ohne Wein, dafür auf strenger Diät. In den 24 Stunden, die das Rennen dauert, hat er lediglich Folgendes zu sich genommen. Einige Austern. 5 Liter Tapioca. Das ist so, ich weiß nicht, wisst ihr, was Tapioca ist? So eine Wurzel. Ja, ich musste irgendwie nachschlagen. Das ist irgendwie Stärke, relativ geschmacksarm, neutral, aus so einer Wurzel irgendwie gewonnen. Also du kannst, wie heißt denn das? Es gibt so ein afrikanisches Äquivalent von, was bei uns so ein Kartoffelbrei ist. Ich glaube, den gibt es auch aus Tapioca-Wurzel. Kann sein. Den hatte ich schon. Das ist gar nicht unlecker. Mhm. Also, kann man empfehlen. Nochmal. Probier das mal aus, ist lecker. Einige Austern, 5 Liter Tapioca, 7 Liter Tee, 8 gekochte Eier, ein Mixgetränk aus Kaffee und Champagner. Hallo Wach 2000. 19 Liter heiße Schokolade. What? 45 Energie. 45 Koteletts. Aber 49, 19 Liter. Moment. 45 Koteletts und 2 Kilo Reis. Nein damit. Ey, also ich meine, du verbrauchst ein bisschen Energie in so 24 Stunden, aber ey, das sind doch absurde, dass das ein Körper das überhaupt kann. Kannst, Das ist ja regelmäßig, dass wenn du dir so eine klassische 9000 Kilokalorien Diät anschaust, was so ein Offensive Line Spieler in der NFL macht, da gibt es Videos auf YouTube, sehr interessantes zu gucken, wenn halt so ein Redakteur von Vice oder was mal versucht, das untrainiert quasi zu essen, der speit halt nach dem Mittagessen. Ja. Weil du gar nicht die Masse einfach essen kannst. Ja, und dann zwischendurch rennen und Dinge machen und so, ja. Also ich meine, du kriegst mal vielleicht irgendwie einen Liter Milch oder Schokolade irgendwie runtergewirkt, aber dann kannst du auch nicht mehr Radfahren. So, dann legst du dich doch irgendwo in der Ecke und weinst. Der Punkt ist ja auch, dass der jetzt nicht hier Sahne-Milkshakes in sich reinballert, was ja viel energiedichter noch wäre, sondern eher ja noch, also sowas wie Kotelett ist ja relativ viel Masse für die Energiedichte. Also ja, Sportlerernährung kommen wir dann auch noch ein bisschen drauf, waren noch nicht sehr weit in der Zeit. Aber also finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass man überhaupt das essen kann. Und noch heute sind es halt die Nudelfrühstücke, die sehr bekannt sind von den Radfahrern. Oder halt, ich weiß nicht, die machen das jetzt halt in irgendwelchen Gels und so, ne, wo wahrscheinlich eine ähnliche Energie drin ist, aber mit sehr viel weniger drumrum und sehr viel weniger Belastung für den Körper. Ja, vor allem, ne, weißt du, was ich an der Sache auch noch bemerkenswert finde? Mal blöd gesagt, wenn du dir so viel Nahrung reinstopfst, Das muss ja auch wieder raus. Vielleicht. Da habe ich jetzt tatsächlich nicht so viel dazu, aber ja, ist auch eine gute Idee. Und ich meine, 24 Stunden bleibst du nicht auf dem Rad sitzen und tust keine Dinge. Nee, nee. Du also, musst schon mal ums Eck. Du musst schon mal absteigen kurz, ja. Es schaffen jetzt überhaupt nur zwei Fahrer, diese 24 Stunden überhaupt durchzuhalten. Einer davon ist Maurice. Und mit 701 gefahrenen Kilometer schlägt er den Zweitplatzierten um 49 Kilometer. 700 Kilometer, alter Schwede. Wie weit bist du gewandert an einem Tag? An einem Tag? So, keine Ahnung, 20, 25 Kilometer? Ist auch schon ordentlich. 700? Das ist absurd. So, jetzt läuft's. Im Jahr 1894. Eine Frage noch, war das ein Rundkurs? Ja, das ist, glaube ich, schon so. Das war, glaube ich, jetzt nicht. Üblicherweise macht man in der Zeit so Bahnrennen, also wirklich dann auch in überdachten Bahnen oft. Das ist so ganz groß. Aber ich glaube, dass das tatsächlich durch die Stadt war. Okay. Also, es läuft. Im Jahr 1894 gewinnt er auch noch das 24-Stunden-Rennen von Belgien. Außerdem stellt er im selben Jahr noch einen Bahnfahrrekord auf, wo er in einer Stunde irgendwas über 35 Kilometer fährt. Ich konnte jetzt seinen genauen Rekord nicht rausfinden. Ich habe nur den gefunden, den er gebrochen hat. Also der vorherige war bei 35 Kilometern in einer Stunde durchgefahren. Kurzer Klugschiss. Der aktuelle Rekord in dieser Bahnrad-Disziplin mit einer Stunde liegt bei 54,5 Kilometer. 54. Er wurde 2015 aufgestellt von Sir Bradley Wiggins. Und noch mehr Klugschiss. Der Typ, dessen Rekord Maurice gebrochen hat, der heißt Desgrange, der kommt später nochmal. Der ist halt vor allem deswegen beachtlich, weil die Technik natürlich eine ganz andere war. Ja. Aber auch, weil er als Amateur nicht mit Pacemakern fahren durfte. So, also die anderen sind dann mit Pacemakern, haben die diese ursprüngliche Kurve aufgestellt, hinter irgendjemandem hergefahren. Und die haben sich dann natürlich auch abgewechselt, die Pacemaker, so, ja, dass immer ein Frischer da war. Aber Maurice hat den quasi ohne Pacemaker gebrochen. Ja, vor allem ist bei diesem Weltrekord, ich habe das halt bei den Olympischen Spielen und dergleichen, ist es halt was, was ich verfolge. Also Bahnrad ist ja mega spannend, das habe ich auch erst unglaublich spannend mal gemerkt. Aber das ist halt also die futuristischsten Anzüge und Helme, die halt stromlinienförmig ohne Ende sind und Hightech-Fahrräder, die mit einem normalen Fahrrad nichts mehr zu tun haben. Und ich wollte gerade sagen, und selbst so Sachen, die, ich sag mal, ambitionierte Amateure heute haben, sowas wie Klickpedale, waren ja damit bestimmt auch noch keine Sache. Gar nicht. Aber noch ein Klugschiss, der Rekord mit einem voll verkleideten Liegefahrrad, das ist so das Maximum, was du halt heutzutage an Aerodynamik aus so einem Vehikel rausholen kannst. Was glaubst du? 70 dann? 69, ja. 92. Alter. Wow. Das ist echt massiv. Eine Stunde, 92 Kilometer auf so ein Ding. Also das ist doch absurd. Ja, ist bemerkenswert, weil dann am Ende des Tages macht halt der Luftwiderstand halt extrem viel. Und allein, was du da an Strecke strampeln musst. So, was gibt es denn das für eine Übersetzung? Du musst ja trotzdem einfach diese Umdrehung mit deinen Beinen. Also die Übersetzung bei diesen Bahnfahrten ist ja auch, bis die mal in Bewegung kommen, weil die haben einen Gang. Und der ist sowas von drecksschwer zu treten. Also ich glaube, dass wir drei würden da keinen Millimeter das Rad irgendwie treten können. Aber das macht ja gerade den Reiz aus an dem Bahnrad. Da gibt es ja so ganz unterschiedliche Disziplinen, die ich alle nicht verstehe. Aber es gibt eine, wo die sich immer so gegenseitig beschnuppern und einer muss dann an einem Moment schnell wegfahren. So, und immer diesen Moment, wenn der andere den verpasst, dann kommt er fast nicht mehr hinterher, weil der schon so viel Schwung hat, dass der andere das gar nicht so schnell irgendwie abtreten kann. Also es ist wirklich für alle da draußen, die es noch nie angeschaut haben bei Olympiade, gerne Bahnrad, mal gucken. Das ist wirklich sehr spannend. Und ich musste da jetzt gleich an The Winter Games von Accolade denken, dem alten Videospiel. Da gab es nämlich auch die Disziplin Bahnradfahren. Und das hatte irgendwie den Winter Games. Bei The Summer Games. Ah. Das war das Äquivalent dazu. Sorry. Ich habe viel des The Winter Games gespielt. Auch nicht bei Summer Games. Das hatte, die Version von Accolade in den 90ern. Ja. Nicht diese alte links-rechts Version. Ja, genau. Sondern da bist du, hast du so von hinten die Bahn gesehen und dann deinen Radfahrer. Okay. Und hast du mit Return immer wieder gedrückt, sozusagen den Pedalstoß und mit links, rechts gelenkt. Und das hatte aber einen Bug, sodass du immer, ich glaube, in der vierten von fünf Runden immer gestürzt bist vom Rad. Jedes Mal. Yeah. War vielleicht auch, weil es eine Version war, die irgendwo sonst woher kam. Das weiß ich nicht. War nicht meine. Komisch. Ja, es gab ja, das haben ja früher wirklich öfter mal Entwickler gemacht, so aus Spaß, Raubkopien geleakt quasi. Aber ich glaube, das war fast wirklich ein Bug, weil alles andere hat funktioniert. Also, dieser Desgrange, das war der Typ, der den Rekord vorher hat, zu dem muss ich nochmal ganz kurz ausholen, denn Also man kann schon sagen, dass Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts ziemlich fahrradverrückt ist. Wie kommt das eigentlich? Da kommen wir auch gleich, das habe ich weiter unten nochmal. Gerne. Dementsprechend, was ich eigentlich jetzt, worauf ich hinaus will, ist, es gibt in der Zeit auch zwei große Zeitungen, die sich eigentlich hauptsächlich dem Thema Fahrrad, aber auch dem noch sehr jungen Thema Auto verschrieben haben. Mhm. Das ist einmal Le Vélo, was übersetzt zu viel heißt wie das Fahrrad. Und das andere ist La Voiture? Nee, Lotto. Ah, okay. Das Auto. Ja, das andere wäre das Fahrzeug. Aber ja, ja. Beide schreiben über beides. Also beide behandeln Themenkomplexe Auto und Fahrrad. Mhm. Es gibt dann auch mal so ein Clinch, irgendwie Namensrechtsstreitereien. Das eine hieß mal irgendwie anders und egal. Es gibt diese zwei Magazine und die Herausgeber der beiden Magazine, die können sich auch persönlich nicht mehr ausstehen. Da gab es irgendwie mal diese Dreifuß-Affäre, über die ich euch jetzt auch nicht allzu viel erzählen kann. Also da ist irgendeiner verhaftet worden wegen Landesverrats. Eine Dreifuß-Affäre, das kennt man schon, den Begriff, oder? Ja. Yeah. Hat man schon mal gehört. Also da wurde einer wegen Landesverrats angeklagt, was dann aber sehr, sehr stark bezweifelt wurde und darüber hat sich das Land ein bisschen gespalten. Und über diesen Konflikt sind auch diese beiden Herausgeber sich in den Clinch geraten und da gab es dann immer schon so ein bisschen so Feindschaft und Gerangel. Dieser Desgrange. Song von Deichkind. Bitte? Feindschaft und Gerangel. Dieser Desgrange, der arbeitet bei Lotto und das Automobil ist ja jetzt auch insgesamt noch nicht sehr lange auf dem Markt. Ja? Dementsprechend sind die Autoverkäufe auch noch relativ schwierig. Aber die Zeitschriftenverkäufe, die laufen. Ja, deswegen ist es ja auch wichtig, dass man jetzt als Hersteller von dem Auto seine Angebote an die richtige Zielgruppe bekommt. Na ja, klar. Und wer liegt näher? Eine Zielgruppe, die Geld hat, die tendenziell Zeitung liest, die sich für Sport interessiert. Und die auch noch das liest, wie genau. Das Produkt heißt, das man verkaufen möchte. Also da steckt schon mal sehr viel Anzeigengeld in solchen Medien, was ihr dann vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf bei den zukünftigen Entwicklungen mitunter haben müsst. Und dieser Desgrange, der stellt auch schnell fest, dass die Berichterstattung zu den immer beliebter werdenden Fahrrad-Langstreckenrennen, dass das was ist, was die Auflagenzahlen nach oben schießen lässt, ja, zumindest vorübergehend. Also immer wenn so ein großes Rennen ist, dann sind die Leute sehr, sehr interessiert dran, was da passiert. Aber halt, es ist nur sehr punktuell, so. Weil sich Lotto dann aber irgendwie ja auch notgedrungen langfristig am Markt halten muss, ja, lassen sie sich jetzt was einfallen, damit sie nicht einfach nur alle paar Monate mal so ein Fahrradrennen haben, über das sie schreiben müssen. Sondern sie machen irgendwas Regelmäßiges. 1902 geht Desgrange jetzt also dazu über, selbst Radrennen zu organisieren. Aha! Was schon spannend ist, finde ich, für einen also ich glaube, er ist mehr oder weniger Redakteur, ja. Und er landet auch gleich mit Marseille-Paris so einen richtigen Volltreffer. Ja. Sie schreiben da 6.000 Franc Preisgeld aus, was sackviel Geld ist. Und sofort auch zwei große Namen in dem Sport dazu führt, ein anderes Rennen sausen zu lassen und sich da anzumelden. Ich wollte gerade sagen, was war das Preisgeld vorhin? 150 Franc. Ja, und jetzt reden wir davon doch ein bisschen anderen Beträgen. Bei den 6.000, ich vermute, weiß ich jetzt nicht sicher, aber ich vermute, das ist das Gesamtpreisgeld. Also der Erstplatzierte kriegt halt dann vielleicht so 3.000 oder was, keine Ahnung. Ja, aber doch ziemlich viel. Aber es ist so oder so, es ist ein scheiß viel Geld. Also Maurice Garin ist der eine große Name schon, ja, haben wir jetzt schon etabliert, dass der irgendwie eine große Nummer ist. Lucien Lesnar ist der andere, also die sich dafür anmelden. Und dass die sich anmelden, ist dann wiederum ein Garant dafür, dass es ein spannendes Rennen wird. Ja, da ist Rivalität, das sind irgendwie große Namen, die sich da irgendwie nichts schenken werden. Und dementsprechend ist auch das Interesse an dieser ganzen Veranstaltung mega groß. Dürfen eigentlich bei diesen Rennen ausschließlich Franzosen starten? Nee. Also es ist international. Wer kommt, der kommt. Wer kommt, ist da. Ja. Ja, kann man so sagen. Spoiler, Lucien Lesnar gewinnt dieses Rennen. Schade jetzt für unseren Maurice. Spoiler. Aber wo das jetzt mit diesen Rennen so gut funktioniert hat, kommt jetzt ein Korrespondent von dem Blatt, der heißt Georges Lefebvre. Der wurde von der Konkurrenz abgeworben. Also der war zuerst bei Le Vélo, ist jetzt bei Lotto. Oh, also es ist ein sehr Überläufer. Ein kompliziertes Geflecht. Aber der hat Überfahrer. Der hat jetzt eine ganz spektakuläre Idee. Ein Rennen durch ganz Frankreich, über einen ganzen Monat hinweg. Eine Tour de France. Könnte man fast so sagen. Ne? Sacre bleu. Also das ist was, ihr müsst euch da in die Zeit versetzen, das ist eine absurd große Idee. Keiner hat sowas auch nur annähernd irgendwie. Gibt auch auf der Welt nichts Vergleichbares. Ja, auch heute nicht so, ja. Was Oder? Ist mit der Rallye Paris-Dakar? Es gibt Giro Italia. Ist der auch so groß? Ja, okay, stimmt. Es gibt auch Deutschland-Tour. Aber so groß trotzdem sind die, glaube ich, nicht. Also die Tour de France im Jahr 2019 hat 21 Etappen, geht über 3.500 Kilometer. Also das ist schon ordentlich. Ich weiß nicht, ob das andere Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwelche nerdigen Extremen. Also es gibt etwas in der Art, aber ja, okay, nicht vergleichbar. Das eine. Ja, und bestimmt die Historie und der Strahlkraft. Absurd. Dadurch ist es ja immer was Eigenes. Ich bin mir auch sicher, dass die gerade angesprochene Rallye Paris-Dakar, da gibt es bestimmt auch andere, neuere und krassere oder irgendwie noch besonderere Fahrsachen, aber das ist halt einfach historisch dann auch so aufgeladen. Die Jutta Kleinschmidt war aber bei uns in der Weihnachtsfeier. Nicht schlecht. Es gibt eine, das muss ich jetzt noch schnell aber loswerden. Erklär vielleicht kurz, wer das ist. Nein. Einfach nur zwei Worte. Ich, sonst verliere ich meinen Gedanken. Ja, hopp, erklär's. Nein, mach. Es gibt eine richtig, richtig, richtig geile Doku auf Netflix über so einen Ultramarathon, den irgend so ein verrückter Rentner in Amerika irgendwie, in Amerika oder in England? In Amerika, glaube ich, in Amerika veranstaltet, der so über, ich glaube, es sind 4 oder 5 Marathons hintereinander, so die Strecke. Und da, also das ist am Stück, oder? Ja, das geht über mehrere Tage und sie laufen immer die Strecke irgendwie einmal so rum, dann einmal andersrum und dann nochmal irgendwie so rum und nochmal andersrum. Also es ist irgendwie absurd lang. Es sind keine 5 Marathons, aber es sind irgendwie über 100 Kilometer auf jeden Fall. Und es geht über mehrere Tage. Es sind 5 Halbmarathons, glaube ich. Also es ist eine jetzt habe ich mich total in diesem Zahlendings verrannt. Es ist wohl eine Tortur. Es ist ein dreckslanger Lauf. Eine fantastische Doku, weil das ist so ein Liebhaberrennen, ja. Da ist einer, der hat einfach Spaß dran, die Leute quasi da zu quälen, das auszurichten. Da fahren Leute hin einfach, weil es so ein geiles Event ist und nicht, weil es irgendwie Prestige hat oder weil es ein toller Lauf ist oder weil die auch nur annehmen, dass sie es schaffen könnten, sondern die gehen da halt hin, weil das lustig ist und weil das Spaß macht und weil da halt irgendwie coole Leute am Start sind und weil die Strecke geht irgendwie durch den Wald und überhaupt nicht auf befestigten Wegen, die müssen teilweise Böschungen runter und sonst was. Also okay, ist total absurd, aber es ist ein es gab auch Jahre, wo überhaupt keiner ins Ziel kam. So. Es ist so ein Liebhaberrennen. Ja. Und sie nehmen auch immer nur eine ganz begrenzte Anzahl an Leuten auf, die mitmachen dürfen und sie nehmen immer einen auf, wo sie von vornherein wissen, das ist der Erste, der aufgibt. So. Einer, der sich halt vollkommen überschätzt, ja, wo du schon bei der Anmeldung lesen kannst am Lebenslauf und so. Sagen die dir das vorher? Sie geben ihm die Startnummer 1. Okay. So. Boah, das ist aber auch irgendwie, das ist irgendeine seltsame Mischung aus sehr liebevoll und sehr böse. Das ist so nett. Und dann kriegt er immer so eine Fanfare, der ausscheidet, der wird dann mit so einer Trompete quasi aus dem Rennen gespielt. Entlassen. Das habt ihr total schön. Habt ihr Deadpool 2 gesehen? Nein, noch nicht. Deadpool 2? Es ist so, dass Deadpool dann so, wenn es aufs Finale zugeht, dann eine Gruppe rekrutiert und er macht dann im Prinzip so ein Casting quasi, was ist deine Superkraft, was kannst du ins Team bringen und so weiter und so fort und hat dann die Leute und dann kommt einer, der aussieht wie, also stellt euch den größten Behördenangestellten aller Zeiten vor, so ungefähr, und was ist deine Sonderkraft, ja, und im Prinzip hat er halt keine. Es ist so unfassbar witzig in dem Moment, weil er halt sagt, du bist dabei. Aber erklär doch noch kurz, wer die Frau Kleinschmidt ist. In einem Satz. Nein, nur um dich zu ärgern. Oh. Ja. Ja, dann. Naja, die Frau Kleinschmidt hat halt Paris-Dakar halt gewonnen, glaube ich sogar. Aber ich glaube, das hat unterdessen, diejenigen, die es interessiert hat, die haben es jetzt unterdessen gegoogelt oder schon längst vergessen, Philipp. Aber du musst überlegen, dass jetzt du, liebe Hörerin, liebe Hörer, ja, du mit dem Teller gerade in der Hand, der gerade abgespült wird, du machst einen super Job. Mach weiter so. Nennst du Teile von dir manchmal Kleinschmidt? Also, Jürgen Kraus, ein Drittel von das ab. Oh mein Gott. 50% von Schmerzenssache. Also, ich weiß langsam, warum der Schmerzenssache heißt. Man muss vielleicht jetzt auch wissen, so bis wenige Jahre vorher waren Fahrradrennen ein lokal sehr begrenzter Sport. Also Bahnradfahren haben wir gerade schon drüber geredet. Dass überhaupt Fahrradfahrer über Stock und Stein fahren, weil von Straßen kannst du ja wirklich oft gar nicht reden, ja. Dass sie da irgendwie tagelang durch die Prärie brettern, durch ganz Frankreich, das ist radikal und außergewöhnlich. Und dass das 5 Wochen lang gehen soll, ist auch sowieso der absolute Oberhammer. Ja, und vor allem, wie viel Lokalität du bei den Leuten jeweils mitnimmst und Begeisterung hervorrufen kannst. Ja. Mit so einem, und es läuft auch bei deinem Dorf vorbei oder in deinem Landstrich oder deinem Arrondissement und wie auch immer. Naja, also das wird garantiert so kommen. Also prognostiziere ich mal, dass die meisten Bauern da einen Scheiß damit anfangen können, wo die Strecke vorbeiläuft, wahrscheinlich. Anfangs vielleicht, ja, aber es ist schon später auch ein ganz klar kalkuliertes Marketing-Ding, ja. Aber im ersten Jahr sind die garantiert dutzendfach irgendwo durchgekommen, wo die Bauern ihm mit den Missgaben hinterher, weil sie jetzt hier nerven. Mhm. Nicht? Nee. Also da gibt es zumindest Geschichten, dass auch Leute angeschossen wurden. Schritt für Schritt. Es soll neue Regeln geben. Ja, das Wichtigste ist, dass es keine Schrittmacher geben soll, dass auch keine Teamallianzen gebildet werden dürfen im Rennen. Also jeder tritt als Individuum an. Also es gibt schon Teams, die halt von dem gleichen Ausrüster quasi oder von dem gleichen Manager irgendwie geleitet werden. Aber das heißt jetzt nicht, dass die sich irgendwie untereinander während der Fahrt eigentlich offiziell helfen dürfen. Und die geben sich ja auch nicht gegenseitig Punkte oder es gibt keine Teampunkte und Ähnliches. Genau, so ist es offiziell. Jedes Fahrrad kriegt so einen kleinen Stofffetzen mit der Nummer dran, damit man an so einem Flying Checkpoint das Fahrrad irgendwie halt erkennen kann. Also man weiß, wer drauf sitzt. Flying Checkpoint ist, wo die nicht absteigen, sondern einfach nur irgendwie durchfahren und ihren Namen rufen müssen. Jeder hat noch so ein Armband. Und erlaubt sind alle muskelbetriebenen Räder. Verboten ist aber jede Form von Unterstützung außerhalb von Checkpoints, also von Kontrollpunkten. Also unterwegs irgendwie Essen annehmen von außen oder so, das ist eigentlich verboten. Ah. Das Blatt von De Grange, also die das jetzt erdacht haben, das Ganze, die haben dann unterwegs so ein bisschen Schiss vor ihrer eigenen Courage, ja, weil das ist ja auch eine Logistik, die man nicht unterschätzen darf. Durch ganz Frankreich mit den damaligen Methoden, Auto war gerade erst irgendwie gerade so da, ja. Man konnte eigentlich nur mit dem Zug irgendwie diese ganzen Strecken irgendwie überbrücken. Also das irgendwie, wo du heute mit dem Helikopter über die Strecken fliegst und 1000 Kameras hast, jeden Winkel siehst, war das damals halt einfach unendlich groß. Die Wochen vor dem Event findet die Tour de France jetzt auch gar nicht mal so viel Erwähnung in der Zeitung, weil sie wirklich so ein bisschen Angst haben, dass es in die Hose geht. Statt es also jetzt auf ihrer Titelseite zu feiern, wird es so ein bisschen weiter hinten im Heft so ein klein wenig versteckt und verkauft sich jetzt auch gerade in der Zeit gar nicht so gut, das Magazin, nee, ist eine Zeitung. Also es ist auch so, dass wenn dieses, wird dann recht schnell klar, wenn dieses Rennen nicht funktioniert, dann können die das Heft eigentlich dicht machen. So, dann ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden. Boah, okay, also all in. All in. So komische, dass es dann nicht alles auf eine Karte setzen. Genau, und das sie jetzt auch noch ordentlich bewerben. Ja, das ist auch ein Move, den ich nicht verstehe und sie gehen auch schnell dann davon wieder weg. Aber jetzt so am Anfang war das so mit der angezogenen Handbremse. Aber du weißt ja auch nicht, was die intern für Machtstrukturen, Kämpfe und Diskussionen innerhalb des Verlags und der Zeitung, Zeitschrift stattgefunden haben. Auch nicht. Spannend auch die Randnotiz, dass zwei Redakteure von diesen konkurrierenden Heften sich über einen Boxkampf wohl so sehr gestritten haben, dass sie sich duelliert haben. Veranstaltet haben? Ja, ah, ja, nur mit Degen. So. Ah ja, okay. Einer wurde am Unterarm verletzt und dann wurde es mehr oder weniger ehrenvoll beendet und gewonnen hat der von Le Velo. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die in unserer Duellfolge mal sogar irgendwie hatten, aber der war wahrscheinlich zu unblutig. Ich glaube, den hatten wir wahrscheinlich. Ein Sportmagazin hält mich erinnert. Also ich habe den wahrscheinlich gelesen damals und der war nicht spektakulär genug. Okay. Aber ich konnte mich irgendwie dran erinnern. Also Anfang des Monats, in dem die Registrierungszeit für die Tour auslaufen soll, haben sich lediglich 12 Fahrer angemeldet. 12. Und dann kommen jetzt auch noch regelmäßig Leute aus diesen Ortschaften in die Redaktion, wo das Rennen durchgehen soll und berichten von Straßenzuständen, die für den Fahrradsport jetzt vorsichtig ausgedrückt semi geeignet sind. Ah, ich habe jetzt nämlich erst gedacht, jetzt kommen welche, ich will nicht, dass das hier vorbeigeht. Nee, das nicht. Okay. Aber also insgesamt merkt man, die Organisation, die läuft jetzt nicht so ganz glatt, ja. Und man ist auch schon insgesamt auch kurz davor, das vielleicht sogar wieder abzublasen. Die Konkurrenzzeitung fängt schon an zu spotten, ja, ob der Teilnehmerzahlen und schreibt vom Phantomrennen. Aber wie gesagt, das hängt auch irgendwie das Schicksal der Zeitung dran. Sie können es eigentlich nicht abblasen. Wobei, das ist ja auch super gefährlich, wenn du so sehr über etwas spottest, dass es dann vielleicht in den Fokus rückt und wenn es dann was wird. Also ich meine, es ist jetzt natürlich doof, weil wir wissen, wie es im Ende ausgeht quasi. Es wird, glaube ich, noch ein oder zweimal stattfinden danach, das Rennen in ähnlicher Form. Aber also in der Zeit stand es zumindest mal zwischenzeitlich auf der Kippe. Dieser De Grange, der hat sich jetzt aber da auch reingebissen. Ja, er will auch nicht so richtig aufgeben. Er kürzt jetzt das Rennen von 5 auf 3 Wochen und geht jetzt so bei diesen ganzen Teams und Sponsoren so ein bisschen Klingelputzen und versucht, die zu überreden, dass die so ein bisschen mehr Geld in ihre Fahrer und vor allem auch in die Unterstützer der Fahrer stecken. Aber Sekunde, heißt kürzen der Zeit einfach schneller die Etappen nacheinander oder wird die Anzahl der Etappen auch reduziert? Na, sie haben auch die Größe so ein bisschen reduziert. Ah ja. Einfach aus der Überlegung heraus, dass sich vermutlich viele nicht anmelden, weil es ihnen einfach sich zu lang, zu viel zutrauen. So. Mhm. Ja. Ein Problem ist aber halt auch Geld. Also wenn die 5 Wochen die Leute aus ihrem Job raus müssen, um an einem Fahrradrennen teilzunehmen, okay, die Profis, die mitfahren, die sind versorgt, ja, aber was ist mit denen, die sich da irgendwie aus Spaß anmelden, weil das halt einfach irgendwie eine coole Chance ist. Aber interessant, man durfte aus Spaß mitfahren. Was ist mit diesen Unterstützern? Da kommen wir jetzt auch noch drauf. Das ist so, sie haben das auch so ein bisschen positioniert als die Chance für jedermanns für den kleinen Mann. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, musste man das Startgeld zahlen oder brauchte man ein fixes Team oder schon Erfolge? Gab ein kleines Startgeld, gab es schon, aber das war jetzt da nicht groß der Rede wert. Aber also wichtig war halt, dass die Leute unterwegs irgendwie versorgt sind, dass die nicht, also wenn einer halt keine Etappen gewinnt und damit kein Preisgeld kassiert, dann geht er halt leer aus und dann hat er 3 Wochen kein Geld verdient. Ich überlege gerade, wie viele französische Familien noch stolz erzählen vom Opa, der damals die Tour de France gefahren hat. Das ist ja, das wäre schon voll der nette Gedanke. Ja. Und aber so viele sind ja nicht gestartet. Um das jetzt auch so ein bisschen zu pushen, lobt der Redakteur auch noch 5 Francs pro Renntag aus für diejenigen Fahrer, die ins Ziel kommen, die unter den ersten 50 landen, was bei 12 Teilnehmern ja jetzt nicht so schwer ist, die in den einzelnen Etappen insgesamt weniger als 200 Francs Preisgeld verdient haben. Also du kannst dann ja immer für Sprints und für irgendwas kriegst du ja immer noch Sonderzahlungen, also mehr oder weniger. Das waren jetzt lauter Sachen, die nicht alle gleichzeitig stattfinden mussten, sondern für all die Dinge, die du genannt hast. Am Ende der Tour de France wurde geguckt, jeder, der die ganze Tour de France durchgestanden hat, der unter die ersten 50 kam, der bisher weniger als 200 Francs verdient hat und der eine Durchschnittsgeschwindigkeit über alle Stationen hinweg von mindestens 20 km/h hatte, der kriegt 5 Francs pro Renntag. Aber all die Sachen müssen erfüllt sein, die du gerade genannt hast. Ja, das war schon. Ja, also ja, wir kommen, glaube ich, dann noch drauf, warum da manche schwieriger sind als andere. Mhm. Aber siehe da, die Anmeldungen werden jetzt doch mehr und mehr. Garin ist eh mit an Bord. Dieser Lugien, von dem wir gerade schon geredet haben, der ist leider im Training gestürzt und fällt aus. Es sind da aber noch so Leute wie ein Hippolyte Aucouturier. Das ist so ein lokaler Hero, der auch schon einige große Siege irgendwie verbuchen kann. Es gibt noch einen Josef Fischer, ein Deutscher, der ja, mit 38 sein Zenit eigentlich schon überschritten hat, aber er hat zumindest 2-3 Jahre vorher noch mit Bordeaux-Paris souverän irgendwie ein großes Rennen gewonnen. Ja, okay. Ich habe übrigens am 6.8. Geburtstag. Kennst du den? Nein. Nein? Aber ich werde auch 38. Fährst du mit das Jahr? Ach, du hast übrigens am 6.8. Jetzt habe ich gedacht, du hast jetzt den, er hat auch an dir. Wir hatten ja schon mal so einen, der zufällig mit dir Geburtstag hatte. Oder ist er gestorben an deinem Geburtstag? Wie war das nochmal? Nee, das war, glaube ich, geboren am... Ja, also das Problem von dem Deutschen ist nicht, dass er mit Dominik Geburtstag hat, sondern dass er keinen Sponsor hat und kein Fahrrad damit auch. So, also der muss jetzt auch Oder fährt einfach zum Kinderfahrrad mit. Der muss jetzt noch so ein bisschen hausieren gehen auch. Und da hilft ihm jetzt auch die Zeitung so ein bisschen dabei. In diesen Wochen... Eigentlich voll dumm, dass jetzt wird es langsam echt albern, dass diese Zeitung eigentlich nicht die Fahrradzeitung ist. Dass die Autozeitung eigentlich ist. Ja, es ist total dumm. Ja. Sie hieß auch am Anfang, jetzt fällt es mir wieder ein, sie hatte ursprünglich hieße Lotto Velo, glaube ich. Also so kombiniert und dann gab es aber Namensrechtsstreitigkeiten mit Le Velo und dann mussten sie sich Lotto benennen und so kam das, glaube ich. Ah, okay. Also es ist aber trotzdem absurd. In diesen Wochen berichtet jetzt Lotto über diesen über die Rennstrecke, also über die einzelnen Streckenabschnitte, auch so wirklich mit exakter Beschreibung der Zustand der Straße und so, was wahnsinnig kompliziert ist, weil die Strecke ja auch nicht mal so schnell irgendwie abfahren können. Ja. Die schicken teilweise wirklich Redakteure durchs ganze Land, teilweise verlassen sie sich aber auch einfach auf Zuschriften von ihren Lesern. Ja. Die wird wunderschön bei uns. Ja, aber wie geil das auch ist, das hat gerade ein bisschen sowas von Skifahren, so, ja, jetzt kommt eine schwarze Piste, ja, warum? Ja, das sind Schlaglöcher bis zum Mond. Als die Registrierungsphase dann tatsächlich endet, haben sich insgesamt 80 Fahrer für dieses absurde 2428 Kilometer Radrennen eingeschrieben. Durften ausschließlich Männer starten? Ja. Kommen wir dann auch nochmal, oder kann ich auch schon mal vorab spoilern? Es gab 6 Jahre später, glaube ich, das erste Mal wurde der Ruf laut nach einer Tour de France Féminine. Mhm. Dann haben alle kräftig gelacht. Und die erste Tour de France für Frauen fand im Jahr 1984 statt. Also gibt's die noch? Nee, die ging nur bis 2009. Also dann wurde die wahrscheinlich aufgrund von mangelndem Interesse wieder irgendwie eingestellt. Aber, also die gab's aber wahnsinnig spät und wahnsinnig kurz eigentlich. Sind alle traurig. Ich stehe total auf Basketball und die The Zone hat jetzt die WNBA auch im Angebot. Was ist The Zone? Die Frauen. Hier so ein Sportstreaming-Dienst. Ah ja. Genau. Okay. Und die haben die Frauen-NBA im Angebot. Da bin ich echt gespannt. Ja, ich meine, das ist ja durchaus ein Trend, der in den letzten Jahren zu beobachten ist in ganz vielen Sportarten. Frauen? Der Trend geht hin zur Frau. Nein, also, dass sich die breite Masse auch für Frauensportarten interessiert. So, das ist in ganz vielen Sportarten so. Ich interessiere mich einfach konsequent gar nicht für Sport. Ja, geht mir auch so. Wobei ich echt zugeben muss, ich habe beim letzten Mal Sommer-Olympia habe ich so ein bisschen Spaß dran gefunden, Olympia zu gucken. So, ich weiß nicht warum. Einmal, weil ich glaube, meine Kinder auch so ab und zu irgendwie das gucken wollten oder mitgucken wollten. Nee, da war der Emil noch nicht da. Also meine Tochter wollte da ab und zu gucken, fand das irgendwie ganz spannend. Und einmal, wenn man mal so anfängt, so ein bisschen die Stories dahinter zu lesen von den Athleten. So, da gab es irgendwo vorher mal bei Weiß wahrscheinlich so einen Artikel diese kuriosen Geschichten, so auf die muss man achten, wenn man Olympia guckt. Und dann macht es halt plötzlich Spaß, wenn du damit was irgendwie anfangen kannst. Und dann hast du ja eigentlich fast eher eine Seifenoper als... Ja, das ist so dieses Storytelling, von dem alle reden. Genau, total. Gerade so Biathlon oder was, da ist wirklich egal, ob die Frauen sind oder die Männer, weil da schaut niemand drauf, was die Endzeit ist. So, da gibt es irgendwie diesen Sexismus nicht. So, da ist Biathlon ist immer geil, finde ich persönlich. Da fällt es dir nicht so auf wie beim Fußball, dass die Männer halt einfach viel besser sind. Also vor allem in der Sommerolympiade ist Biathlon geil. Ja, und ich habe jetzt nur deswegen Biathlon gesagt, weil die Tage war B2Run und wir haben Plakat leider zu spät gesehen. Es gab in Nürnberg oder in Fürth, gab es jetzt zum ersten Mal so was, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber im Wesentlichen ist es Biathlon mit Lasern. Habt ihr es gesehen? Nein. Am 20. Juli. So Laserlauf oder sowas. Ja. Also es schien mir so, dass es einfach hier Biathlon nur mit Laufen und Laserpistolen. Ah, okay. Also ich war ja mal in einem Schützenverein, also ein dunkler Abschnitt meines Lebens. Und da hat uns auch der Trainer mal irgendwie vorgeschlagen, dass wir doch auch mal so Biathlon machen können mit so Luftgewehren und halt rennen. So. Ja. Da haben wir auch alle kräftig gelacht und haben es einfach nicht gemacht. Warum? Weiß ich nicht, wir alle übergewichtig waren. Was das albern ist, mit dem Luftgewehr irgendwie in der Gegend rumzurennen, fand ich irgendwie. Aber das, muss ich gestehen, finde ich tatsächlich relativ eine spannende Komponente, dass du deinen Puls hochtreibst wie ein Blöder durch das Laufen und dann wieder eine Tätigkeit machen musst, wo du eigentlich möglichst viel Ruhe brauchst. Ja, deswegen ist auch... Die Idee finde ich witzig. Deswegen ist auch Schachboxen zum Beispiel irgendwie ein Ding der letzten Jahre. Genau, Weil das, ja, aber Biathlon, ich weiß nicht, Biathlon, das funktioniert für mich irgendwie nicht, das zündet nicht, da langweile ich mich. Ich muss mich von jemand aktiv anstecken lassen, damit ich Sport spannend finde. Also so WM mit gucken, wenn andere Leute gucken. Ich habe es noch nicht geschafft, dich anzustecken. Sollen wir mal zusammen Olympia gucken? Es kommt jetzt hier, wann ist nächstes Jahr, ne? In Japan? Da ist ja Klettern zum ersten Mal olympisch und Baseball. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber mal eine kleine Frage. Wie klettert man olympisch? So hier die Wand hoch, beide Seiten gleiche Griffe und das dann so bouldermäßig hoch? Ja, schon sehr viele gute Ideen. Das ist tatsächlich ein heiß umstrittenes Thema in der Klettergemeinde, weil es werden im Grunde drei Kletterdisziplinen kombiniert. Also du magst einmal bouldern, das ist so halt... bis 5 Meter Höhe, aber mega schwierig, so, wer halt hochkommt oder wer halt in dem Zeitlimit irgendwie hochkommt, so, der kriegt dann halt die Punkte oder der gewinnt, ich weiß, wie die genaue Punktwertung ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich geht es einfach auf Zeit, oder? Beim Bouldern ist es schon so, dass die meisten gar nicht hochkommen, so, ja, also du musst erstmal im Zeitlimit hochkommen, genau, das sind sauschwer und wenn du nicht hochkommst, gibt es noch so, wenn du bis zu diesem Bonusgriff kommst, so, dann gibt es auch noch irgendwie andere Punktewertung, und dann zählt natürlich als drittes die Zeit. Also wenn wir alle hochkämen, dann käme es auf die Zeit an. Aber da muss ich gestehen, das finde ich, glaube ich, aus Zuschauersicht sehr clever. Das finde ich auch geil. Weil das super ist zum Angucken. Bouldern ist super zum Anschauen. Mitfiebern. Weil wenn du nämlich... Cliffhanger-Moment. Weil wenn du sowas hast wie Stabhochsprung, da steigert sich's auch so ein bisschen. Aber wenn das halt eine Person immer wieder macht, ist da nicht so eine richtige Steigerung drin. Und wenn du halt, wie du sagst, bei sowas hast du das schaffen vielleicht nur drei Leute, dann... hängst du ja da total spannend dran, wie weit jemand und wie hoch kommt. Und vor allem üblicherweise haben die Wand zweimal dastehen und es klettern immer zwei, so im gleichen Zeitlimit, was dann auch noch spannend halt ist irgendwie. Aber das ist ja nur ein Drittel der Gesamtwertung quasi. Das nächste Drittel ist das gleiche nochmal nur mit Seil, also auch eine sehr, sehr schwierige Wand, die halt 20 Meter oder was hoch ist, wo dann auch nicht jeder hochkommt. Also aber was heißt mit Seil? Na, du kletterst am Seil, du nimmst dein Seil mit hoch und hängst es dann immer in so eine Echse ein. Ah, okay. Beim Ball dann bist du ohne Seil, aber genau, du kletterst auch nicht so weit. Ja, ja. Und das dritte ist tatsächlich, was du gesagt hast, eine genormte Strecke, die du auf Geschwindigkeit hochklettern musst. Wo du wirst auch nicht von Hand gesichert, sondern von so einem Sicherungsautomaten, weil da kommst, die sind so schnell, da kommst du nicht nach, so den kannst du sonst nicht sichern. Da wird dann von so einer, das ist irgendwie so eine Rückzugfeder irgendwie oben drin, wirst du da gesichert und da sind die halt in, ich weiß nicht, die Wettspitze ist da in 5-6 Sekunden oben, so, das ist absurd. Boah, da habe ich jetzt voll Bock, das zu gucken, ohne Scheiß. Ja, das Problem ist, warum es umstritten ist, grundsätzlich ist es ja cool, weil das die ganze Bandbreite des Sports so ein bisschen zeigt, aber das Problem ist, dass es halt eigentlich niemand in der Praxis macht. Keiner macht alles drei. Es gibt eigentlich immer nur Experten, die irgendwie eins davon machen. Also die Speedclimber, die siehst du in den anderen Sportdisziplinen gar nicht. Die machen nur das. Das ist hochspezialisiert. So. Das ist hochspezialisiert. Das ist ja auch immer die gleiche Strecke. Also das ist in jedem Speed-Wettkampf, es ist nicht pro Wettkampf die gleiche, sondern es ist immer die gleiche. Die haben massiven Vorteil da und massive Nachteile in den anderen. Sind es diejenigen, die auch mit diesen Kletterautomaten klettern? Ja, sage ich ja, mit diesen Sicherungsautomaten. Also, nee, ich kenne auch diese, gibt's nicht so, also stell dir so ein Kassenband vor, aber senkrecht stehen das ist und da laufen dann so Boulder-Steine immer runter, sodass du da immer wieder die gleiche Strecke das ist nur ein Gag. Nach oben rennst, sag ich jetzt mal. Das, hat, das ist nur ein Trainingsgag, so das hat irgendeiner mal das ist nicht in der breiten Masse ein Ding. Okay. Aber was wollte ich jetzt sagen? Also ja, ich verstehe, warum die das so ausgewählt haben, das so zu machen, aber das bei den Athleten hat es schon dazu geführt, dass manche sagen, boah, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt mitmachen will. So. Das ist natürlich dann schade, wenn dann die großen Namen nicht kommen. Dann und dann ist halt auch blöd. Die Frage, wie gewichtest du welchen Bestandteil davon? Ja, das ist natürlich dann auch eine Frage, wie genau die Punkte dann zusammengesetzt werden und so, das ist alles irgendwie schwierig. Also du brauchst halt einen Allrounder, ich meine, da gibt es schon auch welche, aber es gibt viele, die bouldern und Vorstieg klettern, also mit Seil klettern, aber nicht Speedklettern. Und es gibt viele, die Speedklettern, aber es gibt keinen, der das irgendwie groß. Also das wäre jetzt der Moment, wo ich unterbrechen muss, weil ich glaube, du kannst noch 100 Jahre über Klettern erzählen. So. Aber sozusagen zusammenfassend ist es wäre, als gäbe es nur Biathlon. Und manche Leute sagen, ja, aber ich kann super gut schießen, aber nicht ordentlich aber nicht Skifahren. Laufen. So, und jemand andere kann mega gut Skilaufen. Und ich wünschte, es gäbe es als einzelne Disziplin. So ungefähr, kann man sich verstanden. Wollen wir noch über Baseball reden? Das finde ich nämlich auch gut. Glaube ich auch ziemlich langweilig, aber es zieht sich auch relativ lange. Aber Japan ist ja Baseball-Nation auch, ne? Ja, also das sind ja diese Testsportarten, die jetzt mal reingenommen werden und dann vielleicht in 4 Jahren wieder draus sind oder nicht. Also es darf das ausrichtende Land darf sich immer so ein paar Sportarten raussuchen. Okay, das führt jetzt zu weit. Aber ich habe Bock tatsächlich freue ich mich schon auf Olympia. Das war ein langer Einschub. Insgesamt haben vielleicht 12 von den Fahrern, die sich angemeldet haben, bereits einen großen Namen in dieser französischen Radrennszene. Der Rest, weil sie sich immer mit großen Kapitälchen schreiben. Der Rest sind neugierige, wahnsinnige, ambitionierte Hobbyrennfahrer und ich habe keine Ahnung, wer sonst noch alles. Also ich habe schon eine Ahnung, aber wirklich Gott und die Welt. Das Siegerpreisgeld von 3.000 Francs ist verlockend. Angesichts des bunten Fahrerfelds wundert mich jetzt auch nicht mehr, dass der Titel des Buchs, den ich über die Tour de France gelesen habe, lautet Butcher, Blacksmith, Acrobat, Sweep, The Tale of the First Tour de France. Oh, und Sweep ist ja der Feger. Schornsteinfeger. Also Metzger, Schmied, Akrobat, Feger. Und mit Akrobat meinen die Clown. Tatsächlich ist ein Clown dabei, was ich auch sehr, sehr witzig finde. Ja, denk an den Lucky, der auf den Händen nach Rom gelaufen ist. Genau. Und jetzt kommt dann auch die Zeitschrift da so drauf, dass sie die Fahrer jetzt auch so einzeln immer ihren Lesern vorstellt. Ne? Dann können wir jetzt gut irgendwie die Seiten füllen, so auf die in den Wochen zu dem Rennen hin. Was für eine schöne Überleitung von unserem Thema gerade. Wenn die Persönlichkeiten dahinter klar sind, interessierst du dich viel mehr für die Person. Ganz genau. Und da schreiben die sowas wie Dargassi, 30, ist noch nie ein Rennen gefahren, aber ein erfahrener Radfahrer und hofft unter den ersten zu sein, die ins Ziel kommen. Im Zeitraum von 2 Monaten ist er über 3000 Kilometer gefahren. So. Kann man jetzt darüber streiten, ob der jetzt qualifiziert ist, an so einem Radrennen mitzunehmen. Aber das ist genau das, was ich gerade meinte. Aber da hast du ja Bock drauf, sowas zu lesen. Die positionieren das jetzt so ein bisschen als, sie sprechen mehrmals davon, so die kämpfen mit den gleichen Waffen. Mhm. So, ja. Was wir sehen, das totaler Quatsch ist, weil es schon einen Unterschied macht, ob du ein Profiteam hinter dir hast oder nicht. Aber grundsätzlich mal ist es ein Fahrrad, eine Straße und du musst halt durchhalten. Wie und so Burt Reynolds Film in den 80er Jahren. So ein bisschen, ja. Allein schon die unterschiedlichen Fahrräder machen wahrscheinlich Welten aus. Also dieser Schmied ist vor allem deshalb auch lustig, weil er einfach in dieses Anmeldebüro marschiert ist, weil der hat irgendwo das mit dem Preisgeld gelesen, hat keine Ahnung, was für ein Fahrradrennen ist, wie es funktioniert, kennt keinen von den anderen Fahrern, aber können Sie Fahrrad fahren? Aber macht halt mit. Ich hätte gerne auch noch den Text über den Lucien Barrois gelesen. Das war nämlich der Clown aus Paris. Ah. Der hätte mich noch interessiert, den habe ich aber leider nicht gefunden. Jetzt stelle ich mir gerade ein bisschen ganz albern vor, dass der irgendwo dann die Tour de France total nicht gewinnt und dass daher das Bild vom weinenden Clown kommt. Ich glaube, den gab es vorher schon. Aber mit Clowns kenne ich mich nicht so gut aus. Ah. Was auch clever ist, haben wir gerade jetzt auch schon angedeutet, indem sie jetzt die Fahrer auch so ein bisschen geografisch verorten, haben sie jetzt halt dann natürlich immer wirklich so diese Heimatdörfer. Und der kommt an seinem Heimatdorf vorbei. Genau, und was jetzt dazu führt, dass auch schon vorher in genau diesen Provinzen dann auch die Zeitungsverkäufe natürlich hochgehen. Ja, klar. Dass die halt ihre Lokalhelden. Unser Mann fährt vorbei. Und damit wird es jetzt auch schon so ein bisschen halt ins ganze Land getragen, so das Rennen. Es ist und so clever einfach. Es ist echt gut gemacht. Wir sind jetzt 14 Tage ungefähr vor Start und es werden jetzt auf der Strecke immer wieder Fahrer gesichtet, die schon mal trainieren auf der tatsächlichen Strecke. Die berichten jetzt verwundert von Ortschaften, wo sie durchfahren, wo Menschen noch nie ein Fahrrad gesehen haben. Ja, yeah, das ist das, was ich gesagt habe, so mit den drei Zacken. Ja, ja. Genau, also das hat man schon, aber mit Gabeln, ne? Die kriegen es jetzt, ach so, okay, Poseidon. Ich wollte gerade sagen, mit Poseidon. Die kriegen das jetzt dann schon mit, ja. Der Italiener Rodolfo Muller, der soll die Wochen vorher auch dazu genutzt haben, sogar einmal die komplette Strecke abzufahren. What? Ja. Das scheint mir ja, und dann ist er total fertig. Und ja. Tja. Garin überlässt es seinem Teammanager, einem Herrn namens Delattre. Alles abzufahren? Ja. Okay. Also halt auch mit Zug und Auto und keine Ahnung. Und dieser Teammanager, der trifft unterwegs den Ocuturier, der also einer der großen Konkurrenten von Maurice ist, der auch jetzt schon wie ein Irrer auf dieser Strecke trainiert, statt in der Zeit zu der Beerdigung zu seiner Schwiegermutter zu gehen. Was ich auch nett finde. Er spricht ihn dann darauf an und dann antwortet er, ich nehme an der Tour de France teil. Ich muss trainieren. Bei Gott, Sie müssen verstehen, es kommt zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Oh, das ist ja noch darker, als zu sagen, nehme mir ist das hier wichtiger. So, jetzt kommen wir auch noch zu dem Punkt, warum das jetzt gerade so ein Thema ist, das alle irgendwie packt. Ja? Denn die Blattmacher treffen neben so einem kommerziellen Gedanken natürlich auch noch so einen nationalistischen Nerv. Frankreich hat erst wenige Jahrzehnte zuvor gegen die Preußen irgendwie deutsch-französischen Krieg verloren. Und man sagt auch über diesen Krieg, oder irgendein kluger Franzose hat darüber mal geschrieben, es wäre ein Triumph der deutschen Beine gewesen. Ja. Okay. Das hat, der Franzose ist ja auch ein stolzer Mensch, ja, das hat ihn natürlich jetzt auch so an der Ehre ein bisschen gepackt. Und jetzt kommt so Sport als Thema, dass die jetzt auch so stärker in die Schulen bringen, um die Männer dann auch fit fürs Militär zu machen. Ja. Und Sport ist ein ganz großes Ding und fitte Männer sowieso. Und Radfahren, weißt du, das ist ja auch, das passt wieder in das Bild der starken Beine. Und überhaupt so ein Glanz von so einem großen, glorreichen Rennen, das gibt der Nation so ein Stück Selbstvertrauen zurück. Ja? Und deswegen ist das gerade was halt bei allen so auf den Nerv der Zeit irgendwie trifft, ja? Was so auf fruchtbaren Boden fällt. In der Zeit, es werden auch Autorennen langsam populärer. Also jetzt noch nicht so einen ganz großen Stil, aber das kommt jetzt gerade so langsam. Und die 24 Minuten von Le Mans. Welches Auto fällt als erstes auseinander? Ja, die Zeitungen diskutieren tatsächlich in den Jahren 24 Minuten gerade über Höchstgeschwindigkeiten auf den Straßen. Ja. 50? 5? 50? 15? Und nur zur Einordnung, das ist auch das Jahr, in dem die Curies den Nobelpreis für Physik erhalten. Also so 1903, das ist so ein Querschnitt durch die Zeit. Witzig, es gibt jetzt auch bald in der französischen Armee Fahrradregimente und auch die Engländer finden die Idee ganz toll, ihre Soldaten mit Fahrrädern auszustatten. Und was die Deutschen aber daraufhin machen, sie trainieren Hundestaffeln darauf, die Leute von den Fahrrädern zu holen. Hat sich nicht durchgesetzt. Finde ich auch gut. Die deutschen Hunde waren. Das Rennen rückt jetzt näher. Garin kann auf die Unterstützung eines Teams zählen. Außerdem sorgt sein Manager Delattre dafür, dass an jedem Kontrollpunkt, also wirklich an jedem Ersatzteile, Räder, Verpflegung, alles Mögliche auf ihn wartet. Leute, ja, wie viele Punkte sind das? Die reisen schon mit. Kontrollpunkte sind schon ganz viele. Ja, aber also die machen, genau, die haben nicht hier wirklich an jedem einen, sondern das ist halt wie jetzt auch, dass sie mitreisen. Ja, die natürlich reisen die klar, unterwegs weiter, aber es sind schon auch, du musst es schon auch in mehrfacher Ausführung alles irgendwie bereitstellen. Und das ist jetzt auch den Unterschied zu einem Amateurteam. So, der muss tatsächlich an diesen Kontrollpunkten einfach zusehen, wo er was zu essen findet, ja, und was zu trinken. So, der hat halt nicht die Mittel, da irgendwie jemanden auf sich warten zu lassen. Oh, ja. Garin, muss seine Schokomilch noch selber anrühren. Garin gibt in einem Interview mit Lotto Folgendes zum Besten. Ich weiß, es wird hart. In einem Rennen wie diesen kannst du dir nie sicher sein, wer gewinnt, weil die Straßen so gefährlich sind. Aber ich verspreche euch, dass ihr mich zurück nach Paris werdet tragen müssen, wenn ich nicht als Gewinner dort einfahre. Große Worte. Große Worte. Was ich mich jetzt auch gerade ein bisschen frage, wie sind denn die Stecken überhaupt markiert? Denn weder mit GPS ist ja damals doch was, noch jetzt mit größeren Mitteln wahrscheinlich dort überall Pfeile aufzustellen, oder? Ja, ist eine gute Frage, weil tatsächlich werden wir auch im Laufe der Folge öfter mal drauf kommen, dass einer den Weg nicht auf Anhieb findet. Klar, glaube ich sofort. Das kann ich dir tatsächlich gar nicht beantworten. Das, okay. stand, das war nicht erklärt in dem Buch, das ich dazu gelesen habe. Das stand nicht im Internet. Die haben, ja, also ich glaube tatsächlich, dass die das auf Karten halt vorgegeben haben und dass die Leute mehr oder weniger sich die Strecke vorher halt anschauen und merken mussten. Mhm. Ich meine, es war ja auch noch kein so ein Straßennetz, ja, wie heute, mit irgendwie zigtausend Möglichkeiten von A nach B zu kommen, sondern. Ja, das schon, aber ich stelle mir das jetzt gerade umso schlimmer vor. Es ist ja hier im Eck rund um Nürnberg, gibt es ja durchaus, gerade wenn man aufs Land rausfährt, sehr, sehr viele schöne Fahrradfahrstrecken, was auch echt so ein, für viele Familien so ein beliebtes Ausflugsziel ist, jetzt gerade im Sommer mal auf den Keller zu fahren und Co. Und das klingt da, immer noch falsch, auf den Keller fahren, aber ja, es ist so. Für alle, die es nicht kennen, ein Keller ist ein Berg, wo die Leute Keller hineingetrieben haben, um im Winter Eis reinzuschmeißen und dann Bier reinzustellen, damit es im Sommer da immer noch kühl drin bleibt. Deswegen fährt man auf einen Keller. Ja, aber heutzutage werden da Biergärten betrieben. Genau. Also sozusagen heute haben wir irgendwie Kühlung durch andere Maßnahmen. Wir müssen nicht mehr wirklich Eis aufheben, aber sozusagen die Gaststätten gibt es da noch vor Ort. Das sind halt oft eher so Brotzeitmöglichkeiten. Man kann auch sein eigenes Essen mitbringen und kauft sich dann halt dort nur ein Getränk. Kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein super Fahrradausflugsziel. Und wenn man da so über die Käfer fährt, die gibt es schon öfter wirklich gerade auf so, ja, so Feldwegen öfter so einen, muss ich jetzt links oder rechts lang? Ja, keine Ahnung. So rechts sehe ich es nicht. Ja, also das ist schon tatsächlich auch ein Problem. Wie gesagt, ich kann es dir ja hundertprozentig beantworten. Ich glaube, dass die das auf Karten quasi vorgelegt kriegen, wo die Strecke verläuft und wo sie hin müssen. Und dann fahren die halt einmal dem Feld nach, einmal den Leuten, die halt oft irgendwo am Rand stehen. Und verlassen sich darauf, dass der vorne wegfährt, Ahnung hat. Auch das. Ja, begründet jetzt noch seine Freude darüber, dass der Rennbetrieb streng überwacht werden soll und auch so auf Regeleinhaltung kontrolliert werden soll. Aber das ist natürlich im Grunde eine unmögliche Aufgabe. Ich wollte sagen, mit der Strecke, mit der Personenanzahl, mit der das möglich wird. Also lückenlose Überwachung ist unmöglich. Ja, die Offiziellen müssen auch mit dem Zug von Etappenziel zu Etappenziel. Es gibt Motorfahrzeuge, aber sehr wenig. In der Folge werden die Wettkampfteilnehmer oft stundenlang durch Tag und Nacht radeln, ohne dass sie überhaupt irgendwo mal einen Streckenposten sehen. Ja, also vor allem dann hast du ja mal echt das Gefühl, dass du nicht auf der richtigen Strecke mehr bist. Ja. Streckenposten, das ist der Vollständigkeit halber, die haben auch so ein blaues Armband. Es gibt aber auch welche, die absichtlich inkognito unterwegs sind, um halt so ein bisschen Angst vor, ich bescheiß bloß nicht, weil wir haben dich im Auge. Wir haben unsere Augen überall. Fixe und fliegende Checkpoints habe ich gerade schon erklärt. Ne? Also einen gibt's, da muss man einfach durchfahren und seinen Namen rufen. Das ist der fliegende und der fixe, da musst du absteigen und deinen Namen in einer Liste eintragen, raussuchen und unterschreiben. Okay. So, Die beliebteste Form der Kommunikation zwischen den Offiziellen sind Telegrafen. Gerade in der Eröffnungswoche der Tour wird auch zufällig die erste interkontinentale Telegrafennachricht verschickt. Oh. Also das ist so der Stand der Kommunikationstechnik. Wohin? Ich weiß nicht, da war irgendein amerikanischer Präsident involviert, aber ich weiß es nicht mehr genau. Okay, aber Frankreich, Amerika. Ich weiß nicht, ob es von Frankreich aus, ich glaube gar nicht mal, aber okay. Wie gesagt, nur um aber den Stand nur des, so die Zeit. Genau, den Stand des Telekommunikationsnetzes irgendwie zu unterstreichen. Natürlich hat auch die Zeitung, ich glaube, die hatten 550 Reporter und Korrespondenten und halt Leute so im Land verteilt, die dann auch immer mit dem Telegrafen halt dann irgendwie ihre Ergebnisse und Berichte. 550? Ja, das ist absurd. Also völlig absurd. Also ich meine, da zählen dann wahrscheinlich schon auch so irgendwelche Hiwis, ne, die halt mal irgendwie so sowas wie der Bild-Leser-Reporter. Ja. Also ich meine, für das, dass sie kurz vor der Pleite stehen, haben sie noch ganz schön Reserven über. Naja, du, wenn du sowas organisieren und aufziehen willst, dann ist das halt der Maßstab, mit dem du da arbeiten musst. Die letzte Kugel, die sie hatten, ist aber ganz schön groß. Wobei ich jetzt nicht wüsste, sind es jetzt wirklich nur Mitarbeiter von dieser Zeitung oder auch von anderen Zeitungen? Weil überleg mal, wenn irgendwas in der Richtung an irgendeiner Stadt vorbeikommt, dann schreibt doch die Stadt wie die Blöden über diese Sache. Ja, nee. Also die lokalen Zeitungen meine ich. Ich glaube nicht, dass es da so auch sowas wie DPA-Ticker oder so in irgendeiner, also dass es unabhängige Stellen gab, die berichtet haben, von denen dann alle abgeschrieben haben. Ja, aber genau deswegen sind ja dann vielleicht umso mehr einzelne Zeitungen auch vor Ort, um davon zu schreiben. Ja, aber du hast die Zeit, haben die nicht. Also die müssen ja, sie sind gezwungen, so schnell in den Druck zu gehen, um irgendwie die Etappenergebnisse zu veröffentlichen, dass die nicht darauf warten können, dass jetzt irgendeine Provinzzeitschrift irgendwas druckt und dann, um dann da abzuschreiben. Also das funktioniert nicht. So, die müssen da wirklich, die arbeiten im 24-Stunden-Schichtbetrieb quasi. Nacht ist überhaupt ein gutes Stichwort, denn meistens beginnen die Einzeletappen irgendwann nachmittags, strengen sich über die Nacht, sodass dann halt das Ziel irgendwann am nächsten Tag angefahren werden kann, so, ne? Am Nachmittag wieder. Oder aber mit welchem Mittag? Ne, dass die halt nicht nachts irgendwo ankommen. Also dass das Etappenziel halt irgendwann am Tag so erreicht wird. Hey, du hast ja jetzt so geschildert, als wenn sie in die Nacht hineinfahren würden. Ja, sie fahren die Nacht durch. Also die fangen erst nachmittags an, damit sie am nächsten Morgen irgendwo ankommen. Ja, genau. Okay. Aber das erscheint mir nicht unbedingt logisch, weil nachts ist ja dunkel. Ja, aber das ist voll gefährlich. Genau, ja, richtig. Das ist ein sehr guter Gedanke. Aber die Ankunft ist halt morgens. Das heißt, die kommen nicht irgendwo nachts an, was ja unspektakulär wäre. Genau. Damit du immer einen Zieleinlauf oder eine Zieleinfahrt hast. Sonst kommt ja keiner. In der sichtbar ist und wo die Leute wach sind und da sind. Also ja, aber ich bin halt so unglaublich vorgeprägt von der Art und Weise, wie es einfach jetzt gerade gemacht wird, halt den Tag überfahren. Ja, aber so. Die Live-Übertragung, das ist ja der langweilige Teil eigentlich. Also dich interessiert eigentlich nur das Ende, weil den unterwegs, das kannst du ja gar nicht, das kriegst du ja gar nicht mit jetzt als Zuschauer. So, außer du stehst halt irgendwo an der Strecke, aber du kannst dich dann an ein Etappenziel stehen und da ist dann halt irgendwie was los. Und da willst du doch, dass da möglichst viele hinkommen können. Also wir werden jetzt auch dann, es gibt ein bisschen Unterschiede, was die Startzeit anbelangt. Ich meine, die Etappen sind auch unterschiedlich lang, aber das ist so der Plan oft. Meine eher technische Frage, wie hatten die denn Licht an ihren Rädern? Dynamo? Gar nicht. Nein, in der Regel gar nicht. Oder einfach gar nicht. Ja. Du kennst die Antwort. Es gab Einzelne, die tatsächlich eine Öllampe mitgeschleppt haben, aber das war dann eher, um gesehen zu werden, weil so wirklich Öllampe. Weil wirklich gesehen haben die damit auch nichts. Okay. Es ist halt gefährlich wie Hölle. Ja, es ist wie die Sau, weil es waren ja keine Straßen. Also das ist so gefährlich, sich da einfach irgendwo mal den Hals zu brechen nachts. Ja, oder halt auch mal nochmal, um es zu betonen, zu gucken, wo du langfährst, wenn du halt nicht nur nicht genau weißt, weil es nicht optimal ausgestellt ist, sondern einfach, weil du einfach nichts siehst. Genau. Aber das Preisgeld und vor allem das abzusehende Prestige, das mit diesem einzigartigen Rennen verbunden ist, das lässt all das in den Hintergrund rücken und weckt halt den sportlichen Ehrgeiz von ganz vielen. Und bei manchen auch den unsportlichen Ehrgeiz. Ich habe gleich mal da die Frage, war das denn angelegt bzw. kommuniziert als eine einmalige, sensationelle Sache und Rennen oder als der Start einer großen Serie? Ne, ich glaube, etwas dazwischen. Also das war nicht als so, das wird jetzt das nächste große Ding. Das haben die sich vielleicht zu träumen erwagt, aber das hatten die nicht so auf dem Schirm. Ja gut, das kannst du ja auch so nicht raushauen, ne? Gerade wenn es nichts wird, dann. Aber die haben dann schon im Laufe des Rennens geschnallt, alles klar, wir machen das wieder so. Ja, das war denen dann schon sehr schnell klar, dass das ein großer Erfolg ist und dass sie das wiederholen werden. Aber das war schon in der Konzeption, glaube ich, war das vermutlich noch nicht so weit gedacht. Da war einfach, okay, wir müssen dieses Ding geil machen und wenn das funktioniert, dann gibt es unser Blatt morgen noch und dann können wir das vielleicht nochmal wiederholen. So. Die letzten Anpassungen an der Strecke unmittelbar vorm Start, dazu gehört zum Beispiel die Installation einiger Laternen an einer besonders scharfen Kurve in der zweiten Etappe. Das reicht. Lotto kommentiert das mit, aus diesem Grund scheint es wahrscheinlich, dass die Wettkämpfer Bremsen an ihren Rädern haben sollten. Klingt lustig, aber da die ja mit, du hast vorhin schon gesagt, mit Einklangrädern unterwegs sind, heute auch Fixies genannt, wäre es jetzt gar nicht so ungewöhnlich gewesen, ohne Bremsen zu fahren. Also wenn du eine direkte Übersetzung hast, ja, und keinen Leerlauf an den Tretern, dann kannst du ja ein Stück weit bremsen dadurch, dass du dein Pedalrhythmus verlangsamst bis zum Stillstand und die Räder halt blockieren sogar. Ist es bei Fixies der Fall, dass die... Die auf der Bahnrennbahn auf jeden Fall, weil jedes Gramm ist ja zu viel Gewicht. Ah, okay. So, können nur ausrollen und irgendwann halt dann da langsamer. Ja. Das Problem ist aber, du kannst auch nicht einfach aufhören zu treten, weil die Pedale ja immer weiter drehen. Dann knallen die in die Waden, klar. Genau, also das ist, es hat einige Probleme, aber es macht halt das Fahrrad irgendwie leichter. Aber jetzt mal andersrum, ist das bei Fixies der Fall, dass du dann sozusagen auch weiter treten musst oder dass die sich halt immer weiter bewegen? Ja. Ah, okay. Es ist halt direkt übersetzt. Ja, verstanden. Vorwärts und rückwärts quasi. Ja. Und es ist auch nicht so, dass die Technik der Vorderradbremsen jetzt schon irgendwie High-End wäre. Ne? Also die haben so ganz klobige irgendwie Bremsen, die auf Holzfelgen sowieso nur so halb geil funktionieren. Aber mal ganz kurz noch gefragt, wo drücken die Bremsklötze dagegen? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, dass du dir das schon halbwegs so vorstellen kannst wie heute. Die haben Pneureifen mit Mantel und Schlauch und halt auf Felgen, die womöglich in den meisten Fällen aus Holz sind. Ich hatte nämlich ein Fahrrad, das war wirklich, wirklich alt und es hatte eine sensationelle Bremse, wo man sich so ein bisschen denkt, noch. Was könnte nur... Der schwärme ich heute noch. Das hat so einen Anker. Naja, Also die Vorderradbremse war einfach ein sehr, sehr großer Hebel, der links am Lenker dran war. Und wenn du den nach oben gedrückt hast, hast du damit einfach einen Metallstift nach unten gedrückt, der senkrecht aufs Fahrrad drückt, also auf den Reifen drückt. Ja. Und A, du hast damit einfach den Mantel in 0, nichts gekillt, wenn du so gebremst ja. hast. Und B, halt genau auf eine Linie. Und wenn du zu fest gedrückt hast, hat das Fahrrad einfach mega schnell blockiert. Also das war also eher so ein bisschen mittelgut. Ich glaube, in der Zeit ist es eher so, dass die Bremsen auf die Felgen drücken, aber nicht so, dass es wirklich einen großen Unterschied macht. Ich glaube, ja? Ja, du hast eine Frage? Nee, wenn du fertig bist, habe ich kurz noch was zum Thema Fahrrad. Schieß los. Achso, nee, wir haben die Anna, meine Tochter, die ist jetzt 3,5 und die hat wirklich sehr, sehr geil schon mit 3 Jahren schon Laufrad fahren können, so mit Gleichgewicht und dergleichen. Und ein Laufrad hat eine Bremse vorne rechts. Ja, also das Laufrad hat er auf jeden Fall. So, da konntest du bremsen und so weiter. Alles gut, das ist mir jetzt nur beim Thema Bremsen eingefallen. So, dann haben wir ihr erstes Fahrrad gekauft. Mit Rücktrittbremse? Mit Rücktrittbremse. Ja, das ist ja scheiße. Ja, genau. So, und auf einmal hat sie vorne rechts links, also hat sie vorne rechts ist das Vorderrad klar. statt das Hinterrad und sie hat Rücktrittbremse. Auf jeden Fall ist sie wirklich nicht klargekommen halt irgendwie. Und also, es ist total sinnlos. Weil was wir jetzt getan haben, ist, wir haben ihr einfach ein normales Fahrrad gekauft in ihrer Größe. Wo halt, wie beim Erwachsenenrad. Die Pedale halt abmontiert? Nein, nein, wir haben ein anderes Fahrrad gekauft. Nein, nein, willst du noch ein Laufrad? Ach so, nein. Nein, also, nein. Nein, nein, das ist ein geiler Gedanke. Ja. Nein, nein, das, ich habe ja wirklich gelesen, dass das etliche Eltern machen, die halt sagen, wir wollen jetzt irgendwie, also das Kind ist schon ein bisschen älter. Das ist richtig. Und wir würden gerne ein Fahrrad kaufen. Okay, das bin ich und eigentlich ist es ja doof, irgendwie, wir hätten gerne ein Laufrad, aber eigentlich sollst du dann auch Fahrradfahren lernen. Na gut, jetzt kaufen wir halt dem Kind ein Fahrrad. Und schrauben halt einfach die Pedale ab. Das, okay. das habe ich noch nie gehört. Nee, also früher hatten wir ja Stützräder, wie du das Fahrradfahren gelernt hast, aber durch diese Laufräder heutzutage bist du da schon mit dem Laufgewicht zu viel weiter. Ich bin auch bei meinem Neffen so mega beeindruckt, wie schnell der Fahrradfahren gelernt hat. Und ich halte es für 1000-mal den besseren Weg als Stützräder. Und, auf jeden ich habe lange gebraucht, wegen, also ich fand das von mega ohne Stützräder auf Nicht-Stützräder umzusteigen. Und bei ihm sehe ich, das kommt so mega natürlich daher, das ist der viel bessere Weg. Also das ist jetzt ein typischer Fall von, ich würde jetzt gerne etwas einsamplen. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Achtung, Moment. Wer sein Rad liebt, der schiebt. Wer sein Rad liebt, der schiebt? Fantastisch. Was ich hoffe, man hört es auch gut nachher im Mix. Schee. Ich habe übrigens auch die Tage festgestellt, das finde ich total cool, dass unser Kumpel auf Twitter auf HobbyQS, war ja bei uns auch schon zu Gast, dass er mit seinem Rolli mit der gleichen Reifenmarke unterwegs ist und den gleichen Reifentypen wie ich mit meinem Fahrrad. Ich irgendwann geschrieben habe, so Pirelli sag mal, High Performance. Nee, Schwalbe unplattbar. Weil mich hat es irgendwann aufgeregt, dass ich immer wieder Platten hatte. Und ich liebe diese Mäntel. Seitdem ich die drauf habe, habe ich die irgendwann mal einmal ausgetauscht. Und nein, stimmt gar nicht. Ich musste einmal tauschen, weil mir jemand das Vorderrad geklaut hat. Also da habe ich dann halt einfach einen neuen gekauft. Aber seitdem ich diese Dinge drauf habe, das ist jetzt 12 Jahre, ich hatte keinen Platten mehr seitdem. Aber das ist doch so ein Stadtproblem so mit den Platten, oder? Also ich kenn, ja, aber im Land, wenn es dann irgendwo ich mal... Ich habe das sehr, sehr selten, dass mal wirklich ein Loch im... ja. Also, dass der irgendwann mal aufgibt, der Schlauch, dass der porös wird, so, dann, ja. Das ja, ja, ja, ja. Es geht um den Mantel, ne? Es geht um den Mantel. Dass der Mantel verhindert, dass halt was durchsticht. Genau, und das ist aber, also das, was in der Regel bei mir das halt gekillt hat, so sind halt, ist halt Glas und so Kram. Ja, genau, das ist halt ein Stadtproblem so, oder? Würde ich nicht sagen. Tatsächlich auf dem Dorf oder sowas oder in den kleineren Städten, wo ich dann auch früher viel unterwegs war und so, da liegt dann trotzdem mal irgendwo eine Scheibe am Rand oder sowas. Also, ich hatte auch nur Platten in der Stadt. Also ich hatte einmal in meiner 50er, das war so ein Geländemoped, da hatte ich mal so einen Zimmermannsnagel. Also ja wirklich, gut, das ist ja keine Chance mehr. Aber wirklich so ein Oschi, so 20 Zentimeter. Ja. Nee. Okay, sollen wir mal? Ja. Ich sage euch lieber nicht, auf welcher Seite wir sind. Oh Mann, das. Also würde ich wirklich bitten, dass wir nicht mehr so viel Exkurse machen. Während Garin und die anderen Profis auf neuester Technik unterwegs sind, also Räder irgendwas zwischen 12 und 14 Kilogramm, trat ein Großteil des Feldes halt mit diesen globigen, keine Ahnung, 16, 17, 18, 19, 20 Stahl-Dingern an, die aber auch in der Regel Pneus und wechselbare Schläuche hatten. Und Schläuche war dann eigentlich meistens so, dass die Fahrer da immer so ein paar so um die Schultern getragen haben. Spannend, die Gänge, also ich meine, man hat einen Gang, aber man muss sich ja für einen entscheiden. So, man kann die ja wechseln, indem man ein größeres oder ein kleineres Zahnrad irgendwie da drauf macht. Aber noch nichts mit hier Gangschaltung. Nein, weil das... Wir haben Eingang. Genau. Aber das ist ja so, dass du vor der Etappe dir überlegst, welche Übersetzung passt denn zu dem Rad? Und das habe ich auch jetzt gelernt, deswegen erzähle ich es hier. Die Maßeinheit dafür ist die Distanz, die das Rad bei einer vollen Umdrehung des Zahnrads zurücklegt. Also der Clown hat zum Beispiel einen 6,8 Meter Gang quasi und Garin einen 5,2 Meter Gang. Das heißt, der muss schneller treten. Der muss schneller treten. Geht aber leichter. Aber geht am Berg leichter. So, und so müssen die sich halt dann überlegen, so was ist es für eine Etappe und mit was komme ich hier am besten klar. Also wir haben auch noch einen Taktikmoment bei der Sache dabei. Hallo, und das ist theoretisch. Wie mit welchen Reifen fahre ich bei der Formel 1? Theoretisch, das wird jetzt nicht explizit dann mehr folgen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die teilweise halt dann auch an Kontrollpunkten die Räder gewechselt haben, um die Übersetzung auch zu... Durften also Sie das? Überlege ich mir jetzt gerade, weil das geht ja fast gar nicht, dass du einen 20er Schnitt hältst und dann die Berge, ich weiß nicht, welche Berge die jetzt haben, aber heutzutage so Alp d'Huez oder was, da kommst du ja kaum hoch. Ich glaube tatsächlich, dass die heute noch krassere Berge fahren als in der ersten Tour, dass die da... ja, aber damals, wenn die irgendeinen Berg hoch sind, das kannst du doch nicht fahren mit einem Gang. Ich wollte gerade sagen, das war aber ehrlich gesagt auch das, wo ich die meisten Gedanken hatte bei diesem Anforderungskatalog für die Bezahlung, die du vorhin erzählt hast, mit diesem 20er Schnitt, so boah, mit Berg und Co. 20er Schnitt ist hart, so oder so. Gut, ich meine, du fährst dann auch schneller wieder runter, aber... das ist halt auch nicht so mal ein 500 Meter Anstieg, sondern das geht halt mal über 20 Kilometer den Berg hoch. So, das ist halt das Problem. Zu der Fahrerausstattung gehört außerdem eine Sattel- oder Lenkertasche mit Werkzeug. Meistens ist da auch noch irgendwie ein bisschen unsauberes Wasser drin oder halt Alkohol, was in der Regel die deutlich bessere Wahl ist. Warum muss das Wasser unsauber sein? Nein, aber das ist so, dass halt oft Wasser, wenn du unterwegs bist, wieder auffüllst oder irgendwas oder das irgendwo aus dem Brunnen, aus dem Brunnen holst oder aus dem Fluss, so dass das halt nicht besonders sauber ist. Deswegen haben viele Alkohol dabei, auch weil das den Schmerz dämpft. Außerdem Essen, Ersatzkleider, Jacken, ja, wenn die nachts durchfahren. Manch einer eine Öllampe, um besser gesehen zu werden. Nicht selten haben sie auch noch Substanzen wie Koffein, Strychnin, Brandy, Kokain, Arsen oder Nitroglycerin in ihrer Bordapotheke. Was haben die denn? Nitroglycerin? Ja, das haben die eingeworfen. What? Die haben alles eingeworfen. Strychnin, Arsen, das glaubst du nicht. Alles. Erst kürzlich... Querverweis auf unsere Folge über Arsen. Erst kürzlich ist... kurz zuvor ein Fahrer aus Wales, Arthur Linton, nach einem exzessiv mit Drogen gespickten Radrennen an den Folgen verstorben. Also, dass du Nitroglycerin einnehmen kannst, egal in welcher Menge, ist mir neu. So habe ich einfach noch nie gehört. So, so krass. Was gelernt. Ein anderer Radprofi, Sean Fischer, der ist einige Jahre zuvor während eines 72-Stunden-Rennens mit Wahnvorstellungen aus dem Stadion gerannt und auf einen Baum geklettert und hat sich geweigert, da wieder runterzukommen. So, also der hat auch irgendwas Krasses eingeworfen. Und da gibt es noch mehr so Geschichten von einem, der gedacht hat, einer wäre mit dem Messer hinter ihm her und so auf einem Bahnrad. Das ist ja schlimm auch für die Person, ne? Die haben sich's mega hart gegeben, weil sonst hältst du das nicht durch. Wenn du nicht irgendwie deinen Schmerz betäubst, kriegst du das nicht durch. So, jetzt steht der Tourstart endlich unmittelbar bevor. Etappe 1 wird von Paris nach Lyon führen. Interessant dabei, der Endkontrollpunkt von Etappe 1 wird 39 Stunden nach dem Start schließen. Wer die 468 Kilometer nach Lyon mit durchschnittlich 12 km/h macht, der schafft es gerade so. 1500 Francs winken dem Sieger der Eröffnungsetappe, was schon bei 12 km/h alle Stunden. Ja, das ist also der Durchschnitt. Du darfst keine Pause machen quasi. Wenn du 12 km/h fährst, stumpf, 39 Stunden lang, dann kommst du gerade so an, bevor das Ziel schließt. Wir denken daran, dass der Typ... oder dass die aufgestellten Regeln 20 Stundenkilometer Schnitt verlangen, um bezahlt zu werden. Ja, du bist ja völlig vernichtet schon, wenn du 48 Stunden lang 12 km/h fährst. Naja, ja klar. Wenn du schneller fährst, musst du nicht so lange fahren. Das ist ja, und wenn du jetzt... Vielleicht der bessere Plan. Denn heute eine Etappe immer 150, 200 Kilometer... Wie schnell muss ich dann fahren? Also du hast heute viel, viel mehr Etappen. Du hast auch eine größere Gesamtstrecke, aber du hast kürzere... Aber ist die Etappe, Strecke. Also ist das wie im Studium, dass so Rausschmeißprüfungen gibt, dass die mit der ersten Etappe die Leute schon raus haben wollen? Also, und danach wird es nicht mehr so hart, weil das kann ja kaum so weitergehen, wenn die Gesamtstrecke nur 2000 oder also 3000 Kilometer sind. So Grundstudium, Mathe, Zeiter, wo alle fliegen. Es ist so, dass du für die Gesamtwertung nur in Frage kommst, wenn du alle Etappen abschließt. Ja, ja, das ist schon klar. Aber wenn du jetzt die erste Etappe sind 500 Kilometer, wie viele Etappen gab es denn? Du hast gemeint, die Gesamtstrecke wären irgendwie 2000 oder 3000 Kilometer gewesen. 7. Ah, okay. Weil heutzutage gibt es ja irgendwie wie viel? Heuer sind es 21. Okay. Variiert es jedes Jahr? Ich glaube, ja. Das variiert mitunter. Die Strecke variiert auch ziemlich krass. Was auch ziemlich geil ist, dass es geht auch in andere Länder rein oft. Die Regeln variieren auch. Also jetzt heute nicht mehr so stark, aber über die Jahrhunderte hinweg, hätte jetzt beinahe gesagt, über die Jahrzehnte hinweg, haben die dauernd irgendwelche anderen Wertungen, Punktwertungen. Das ist mega. Strychnin verboten. Das ist mega kompliziert, was die jetzt heute da für Punkte irgendwie für ein Punktesystem haben. Du kannst unterwegs mit allen möglichen Scheiß Zusatzpunkte gewinnen und wenn du 3 Sachen in Folge irgendwie, dann kriegst du nochmal Zusatzpunkte und das ist voll das Straßenschach irgendwie mitunter. Okay. Also das checkst du als Zuschauer eigentlich schon gar nicht mehr. So finde ich irgendwie krass. Und das haben die halt über die Jahre so entwickelt und haben viel ausprobiert. Und in den ersten Jahren war jedes Jahr das Rennen irgendwie, glaube ich, so mal komplett anders. Anasch! Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist für den unmittelbar folgenden Zeitungstag quasi angekündigt. Es gibt aber auch einen Telegrafen-Abo-Service, mit dem sich Neugierige die Ergebnisse vor Druck noch zuschicken lassen konnten. Das war scheiß teuer, hat irgendwie 5-mal so viel gekostet wie die Zeitung selber, aber es war so wie ein WhatsApp-Newsletter quasi. Nee, ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir doch eher im Bereich von diesen SMS-Newslettern um die 90er rum. Ja, es war glaube ich auch 10-mal so hoch, nicht 5-mal. Also 10-mal so hoch wie eine Zeitung, aber dafür hattest du die Ergebnisse dann irgendwie ein paar Stunden früher. Ich weiß, auf irgendeiner Messe habe ich einen Vortrag gehört, und ich weiß nicht, ob es von der Agentur war oder von Eurosport selber, dass die mal in irgendeinem Land eine Kampagne gefahren haben, wo die US Open oder irgendeine der großen ATP-Turniere war nachts. So, für dann, dieses Land. Genau, und aber für Eurosport war die Rechte unglaublich wichtig und so weiter und so fort, aber es war halt das Problem, weil die Leute halt nachts aufstehen mussten. Aha. So, weil das halt für Europa einfach schlechte Uhrzeit ist. Ja. Was sie getan haben, ist, dass sie die Stars der ATP-Tour, so ein Murray und ein Federer und Nadal und so, Sprüche haben einsprechen lassen. Konntest dich quasi registrieren, wer dein Lieblingsspieler ist. Und dann hat quasi dann so einen Weckdienst. So. Ach nein. Hast du quasi nachts um 3 hast du einen Anruf gekriegt von Roger Federer. Und dann kam das Band, hey, kam die Stimme vom Band. Genau, es war jetzt nicht auf. Hallo Philipp, so aber halt, hey, so ungefähr, du willst mich gleich spielen sehen, du musst jetzt aufstehen. Oh, so mega cool. Süß, oder? Ja, ja. Das hat ein bisschen was von, wie heißt denn der? Das ist Ralf Zander, diese absurden, hey, ich habe auch für dich dein Geburtstagslied exklusiv. Und dann konntest du da irgendwie so eine, von so einer absurden Anzahl an CDs nahezu jeden geläufigen Vornamen dir kaufen. Und das singt er halt alles Gute zum Geburtstag und da ist halt der Name eingefügt. Also ich hätte gern den hier. Wer sind Sie denn bitte? Ich bin der Jürgen. Natürlich müssen jetzt auch die Rivalenblätter, also das Ding ist jetzt schon so groß, dass auch die anderen Blätter und sogar die Tagespresse in der Not sind, darüber zu berichten, machen das natürlich in etwas kleinerem Rahmen, aber also das hat schon. Alle wollen es wissen. Das hat schon so eine Ausmaß angenommen, jetzt schon, die können nicht darüber berichten. Garin geht jetzt am 1. Juli 1903 um 15 Uhr in Paris als absoluter Favorit an den Start, noch vor dem ebenfalls heißen Anwärter auf den Sieg Ocouturier. Es ist knalleheiß, die Zuschauer drängen sich unter den wenigen Bäumen in Schatten. Lotto beschreibt blumig die Klamotten der Zuschauer und der Fahrer. Zitat: Die Schiebermütze ist die Kopfbedeckung der Wahl, wobei der großbewachsene Fernand Augereau kaum zu übersehen ist mit einer Leinenbedeckung über Kopf und Nacken, die aussieht, als würde er gleich losgehen, um Honig einzusammeln. Claude Chaperon verpasst beinahe die Registrierung, weil er seinen Zug verpasst hat und die 20 Kilometer vom Stadtzentrum zum Start mit dem Fahrrad zurücklegen musste. Dann ist er warm. Dann gibt es lautes Gemurmel im Fahrerlager. Es ist offensichtlich eine Baustelle direkt nach der Startlinie, die so ein 600 Meter Straßenstück also fast unpassierbar gemacht hat. Ja. Nach einer hitzigen Diskussion wird der Start nochmal 600 Meter verlegt. Und dann endlich Startaufstellung, 15.16 Uhr, Pistole, Peng, los geht's. Das ist fast so schön wie in Nürnberg Radfahren. Innerhalb weniger Augenblicke wirbeln die Fahrer so viel Staub auf, dass niemand mehr etwas sehen kann. Beste Rennbedingungen sozusagen, solange du halt ganz vorne fährst. Aber wieder ein deutliches Zeichen, dass der TR noch nicht so weit verbreitet ist. Eine moderne Rennstrategie für so eine Tour-Etappe wäre, dass schon früh eine kleine Gruppe aus dem Feld ausbricht. Das sind die, die normalerweise nie eine Chance auf irgendwas haben. Die Sprint- und Bergspezialisten, die bleiben so lange wie möglich in der Mitte der Hauptgruppe, um da Energie zu sparen. Und die brechen dann halt aus, wenn ihre Zeit gekommen ist quasi, wenn sie ihre Stärken ausspielen können. Aber was haben die vorneweg preschen davon? Die haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Entweder sind es vielleicht Teamkameraden, die einfach irgendwie versuchen, da irgendwie das zu zerreißen oder Tempo zu machen oder irgendwas. Oder das sind welche, die halt denken, okay, wenn wirklich alle Sterne in einer Linie stehen und ich mega Glück habe, dann halte ich es vielleicht durch und komme als, keine Ahnung. Also das ist es heute auf jeden Fall, dass ganz viel Team Arbeit mhm. halt einfach mhm. ist und du halt, also du hast ja immer einen Star im Team oder maximal und zwei, die für die anderen arbeiten. Und heute hast du auch noch das, was ich gerade gesagt habe mit der Punktewertung. Also es ja. gibt ganz komische Punkte für alles Mögliche. Genau. Es kann auch sein, dass du damit halt dann so ein paar Punkte für deine Gesamtwertung rausfährst. Ich verstehe es ja auch aus Motivation, weil sonst fahren halt alle, ich sag mal, sonst fahren halt alle mittelschnell die ganze Zeit. Das ist ja auch nicht spannend zum Zugucken. Und du darfst lange ja auch nicht, Zeit. Genau, du darfst ja auch nicht unterschätzen, ich weiß nicht, wie es damals war, dass Menschen halt einfach ihren Rhythmus haben. Ja. Ich glaube, gerade ja. damals, also das, wenn ich laufe, laufe ich eigentlich immer die gleiche Geschwindigkeit so. Und das ist garantiert damals noch viel krasser so gewesen, naja, dass der halt einfach so seinen Speed hat. Das hat da viel halt auch mit seiner Übersetzung zu tun, die ja. er jetzt hat, ne? Ja, ob er genau. sich dann für eine Geschwindigkeit auch anstrengen muss oder nicht. Viel ist, glaube ich, auch, dass die damals, also du musst ja wahnsinnig viel Eventualitäten einkalkulieren. Heute fährst du von Start zum Ziel, ohne abzusteigen. Yeah. Aber damals, kommen wir jetzt gleich noch, was da alles unterwegs passieren kann. Also du musst ja mit viel rechnen. Das ist mal ein reißender Fluss, wo man übersetzen muss. Dass du einfach mal einen Vorsprung haben solltest, wenn du es wirklich auch nach Hause fahren willst. Ja. Mhm. Also das ist schon auch sinnvoll, mal so eine Attacke unterwegs zu fahren. Ja, und mal blöd gesagt, ich habe es zwar vorhin so albern angedeutet, aber wenn du mal musst, also klein geht ja vielleicht noch, dass du von der Seite runterpinkelst, haben sie mal bei der Sendung mit der Maus erklärt. Aber groß wird halt irgendwann schwierig. Wird eklig. Also klein ist, glaube ich, heute noch so, dass die nicht, also das machen die jetzt noch. Glaube ich auch. Ja? Ja. Die pieseln einfach von, ja, die, zur Seite raus. Aber genau. Bei Formel 1 pinkeln die auch ins Cockpit. Ja, also, ja gut, bei Formel 1 kann ich mir das sofort vorstellen, aber sozusagen, das, also ich habe neulich mal zur Seite weg pieselst und dass halt jemand neben dir herfährt, das haben sie mal bei der Sendung mit der Maus erklärt. Also ich habe neulich auch mal so einen Streckengleitschirmflieger gefragt, was die da so machen, und da hat er auch nur ein bisschen gelacht und irgendwie was von Erwachsenenwindeln oder so erzählt. Also gibt ja so welche, die mehrere hundert Kilometer irgendwie am Stück fliegen. Jetzt bin ich so kindisch und sage, die könnten doch einfach eine Klappe an ihrer Hose haben. Ja, Blue Eyes. Blue Eyes. Also, wir haben es jetzt gerade über moderne Renntaktik gehabt. Das Wissen haben die alle nicht. Ja, es gab noch nie ein Rennen von diesem Ausmaß. Es gab 72-Stunden-Rennen. Ja, es gab schon irgendwie auch mehr Tage. Irgendwie mal explizit Rennen. Einzelfahrer. Es gibt ja keine Teams in dem Sinne. Genau. So. Also von daher, es gibt keine Strategien. Offiziell Teams sind verboten. Was macht jetzt also der Titelanwärter von Tour Nummer 1? Natürlich Attacke vom Startschuss weg. Einmal wegen dem Staub. Andererseits hat es auch was mit Prestige und Dominanz zu tun. Ja? Sind wir 85% No-Names. Ja? Und jetzt hast du hier Publikum und du musst jetzt ja schon mal ein Zeichen setzen. Die beiden Favoriten, Garin und Ocuturier, setzen sich direkt in einer Spitzengruppe ab. Mit dabei ist auch Jean Fischer, also der mit den Wahnvorstellungen und dem Baum. Spitzname übrigens The Climber. Kurze Frage, war das mit den Wahnvorstellungen danach oder zuvor? Das war zuvor. Okay. Deswegen hat er den Spitznamen The Climber. Ach so, den hat er nicht wegen den Bergetappen, sondern... Ich nehme an, dass er den wegen dem Baum hat. Okay. Oh je. Dann fährt noch einer mit Trippier und einen Pasquier. Also die sind jetzt nicht ganz so wichtig. Andere Favoriten wie Josef Fischer, also dieser Deutsche, oder der Italiener Rodolfo Müller, die verlieren schon früh den Anschluss und holen aber dann so nach und nach mit beständiger Geschwindigkeit langsam wieder auf. Garin ist ein Profi, der direkt vorweg fährt, sich aber auch nicht beim ersten Anstieg schon komplett verausgabt. Ja, also so klug ist er schon. Er behält so die Verfolger so ein bisschen im Auge, ja, lauert ein bisschen, er wartet ein bisschen ab. Über den Start sagt er später, der Start war wild und tumultartig, aber ich habe es geschafft, mich aus allem Ärger rauszuhalten. Ich habe ein Scheppern hinter mir gehört und jemand hat gerufen, dass Josef Fischer gestürzt ist, der Arme. Aber wir haben uns gerettet, wie das halt so ist im Krieg. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es nicht bei solchen Bedingungen auch einfach zu Massenkarambolagen. Logo. Kommt der jetzt noch? Naja. Massenkarambolagen. Ja, klar. Logo. Aber das liegt ja auch daran, dass die mit dieser Windschattenfahrtaktik und diesem enorm nahen Feldern auch so nah aufeinander sitzen. Ich glaube, bei der Tour kann ich mir vorstellen, dass es doch noch deutlicher entzerrt ist als heute. Aber weiß ich jetzt nicht grad genau. Aber allein, dass da Amateure mitfahren. Die ja. hat einfach mal noch nie auf dem Fahrrad gesessen. Genau. Ja, vorher. Gut, das stimmt natürlich. Ich habe gestern auch einen Supercut von beinahe Unfällen, also von verhinderten Fahrradunfällen gesehen. Das ist garantiert super Spaß. Super. So über die Zeit der Tour de France, wenn einer auf dem Vorderrad gerade noch irgendwie schafft, um eine Kurve zu lenken, um nicht in den anderen reinzudonnern. Mhm. So. Also das ist echt einiges spektakuläres Zeug dabei. Um 16.15 Uhr, nee, halt, Moment. Die ersten 25 Kilometer heizt die Spitzengruppe mit durchschnittlich 35 km/h dahin. Boah! Was schon ein sauberer Durchschnitt ist. Aber zu schnell. Zu schnell, aber es ist... Vor allem, wenn du das Wetter beschrieben hast, wenn das wirklich immer noch so ist. Für eine flache Etappe ist das jetzt schon mal, glaube ich, eine okaye Reisegeschwindigkeit. überall in den Dörfern, durch die sie kommen, und da muss jetzt stehen Menschen in Massen am Straßenrand. Also das ist schon so, das hat sich schon so weit rumgesprochen, dafür haben die schon gesorgt. Um 16.15 Uhr donnern die ersten Fahrer durch den ersten Kontrollpunkt. Jeder ruft seinen Namen, im Grunde ist es aber einfach nur Chaos und Staub. Naja. Rund um die 30-Kilometer-Marke gibt der erste Fahrer auf. Es ist Chaperon, der seinen Zug verpasst hat. Ein zweiter folgt ihm kurze Zeit später. Die haben sich offensichtlich beim Start verletzt. Ah, ein dritter bitte. Im Bunde gibt auf, nachdem er 20 Kilometer mit einem Platten gefahren ist. Ah, oh, aber auch fies, gleich so früh. Auch fies. Und dann dämmert so langsam der Abend. Die Spitzenfahrer haben jetzt verabredet, in Briard, also hier einem Örtchen, das gleich kommt, irgendwie am Kontrollpunkt anzuhalten und sich zu erfrischen. Aber es hält sich keiner dran. Es waren einfach alle durch? Sie haben so Absprachen gemacht, ja, sie müssen absteigen, sich quasi melden, aber sofort steigen alle wieder auf und fahren weiter. Keiner hält sich dran. Garin wird jetzt als Führender und auch so ein bisschen natürlich als der Sieganwärter Nummer 1 von seinen Verfolgern immer wieder auch so ein bisschen attackiert, ein bisschen drangsaliert, aber er schaut schon, dass er sich vorne hält. Wieder verabreden sich die Fahrer zu einer Pause. Und diesmal halten sie sich sogar dran, zumindest alle bis auf Garin und seinen Teamkollegen Pagy. Also die, ich weiß nicht, wie groß die Spitzengruppe an der Stelle war, aber es waren schon irgendwie so 5, 6, 7 vielleicht, die verabreden anzuhalten. Und okay, die beiden halten sich halt einfach dran. Aber ist schon ein bisschen unsympathisch. Ist ein bisschen unsympathisch, aber ich frage mich, ob er jetzt die ganze Zeit auch immer noch so ein, ich weiß nicht, wie das Werkzeug heißt, aber eben so ein Kaminkehrerbesen dabei hatte. Also nee. So diesen Bollern, den schwarzen aber, mit so einem Besenkranz an so einem langen Seil. Also ich glaube, dass du viel über sein Wesen schon daran hören kannst, dass er am Anfang schon mit Kriegsmetaphern irgendwie um die Ecke kommt. Als jetzt einer von der Gruppe das bemerkt, dass die sich eben nicht an ihre Verabredung halten, springt auch der sofort wieder auf sein Rad und strammelt ihn hinterher. Das ist einer mit Georges, heißt Georges, den werden wir auch noch ein paar Mal haben dann später. Der hat aber dann auch gleich einen Platten und wird wieder so ein bisschen zurückgeworfen. Es ist jetzt tiefschwarze Nacht. Wir haben etwa 50% von Etappe 1 zurückgelegt. 4 Minuten vor 23 Uhr. Garin erreicht einen ersten fixen, war ein fliegender Kontrollpunkt, sorry. Es kommt jetzt der erste fixe Kontrollpunkt. Er muss unterschreiben, er spritzt sich ein bisschen Wasser ins Gesicht, er trinkt hastig ein paar Schlucke Brühe, die auch noch mit Zucker versetzt ist. Braucht er Teil. Ja, um so ein bisschen irgendwie Energie zu tanken, und dann springt er aber auch schon wieder aufs Rad und fährt weiter. Sein erster Verfolger trifft nach 12 Minuten ein, also das Feld hat sich jetzt schon ein bisschen verteilt. Dann nach weiteren 8 Minuten so eine Dreiergruppe, und Okutire, der Titelanwärter Nummer 2 vielleicht, kommt nochmal eine Viertelstunde später. Der steigt ab an einem Kontrollpunkt, weil er seinen Sattel mit Zwirn flicken muss, weil sich irgendwie der Sattel schon mal komplett aufgelöst hat. Boah, nichts mit Carbon? Das ist, ja, also da, so das Material ist auch echt so wahrscheinlich die größte Herausforderung. Ja, ja. Noch größer als die sportliche Herausforderung. Ja, vor allem, ist irgendwie, wenn du dir anguckst, wie viele Platten wir jetzt schon haben, ja, von denen du erzählt hast. Einige Fahrer beenden das Rennen jetzt auch schon an diesem Kontrollpunkt. Auch hier sind meistens irgendwelche Crashes die Gründe. Ja, die sind jetzt im Dunkeln irgendwo gestürzt und haben sich irgendwie verletzt. Unser Clown kommt ebenfalls verletzt an, schickt sich an, alles hinzuschmeißen. Aber er ruht sich dann ein bisschen aus, spricht mit dem Arzt, letztlich so ein bisschen wieder irgendwie zusammenflicken und fährt dann doch weiter. Bisschen Kältespray und dann. Viele anderen machen bis zu einer Stunde Pause und fahren dann okay, erst irgendwie wieder in die Nacht. Ja, ja. Naja, du lachst, aber das ist ja echt wahnsinnig anstrengend bis dahin. Natürlich, ich habe da einen 23 Respekt Uhr davor, aber für so eine sportliche Sache, wo du so durchbrettest, dann wirklich zu sagen, ich mache eine komplette Stunde Pause, das ist schon krass lang, aber auch wieder. Ne? 23 Uhr, die sind schon 8 Stunden unterwegs. Natürlich, natürlich. Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Ich weiß nicht, ist das offizielle Deutsche? Ich habe es noch nie auf Deutsch. Ich muss es googeln. Aber in diesem Teil der Etappe wird Jean Fischer disqualifiziert, weil er sich, er wird von einem Undercover-Offiziellen erwischt, wie er sich von einem Motorrad ziehen lässt. Und zwar jetzt nicht so mit Windschatten, sondern so mit einem Draht, den er irgendwie an einem Holz im Mund irgendwie drauf beißt und sich dann irgendwie ziehen lässt. Okay, aber das ist ja schon ziemlich deutlich. Wieder loslassen. Ist ja nicht so, dass er jetzt mal einen Schluck aus einer Pulle genommen hat mit Bauern, sondern da kann man ja nicht drüber diskutieren, dass das auch wirklich disqualifikationswürdig ist. Er protestiert dagegen und fährt einfach weiter. Oh. Und ist der erste Gewinner der Tour de France. Lefebvre, der Reporter von Lotto, der lässt sich mit dem Auto jetzt zu einem nächsten Kontrollpunkt fahren, steigt kurz vorher aus, holt das Fahrrad auf den Kofferraum, schwingt sich in den Sattel und lässt sich dann fahrend quasi von der Spitzengruppe einholen. Er schafft es dann sogar für 2, 3 Fragen mit dem führenden Garin mitzuhalten, was schon auch, glaube ich, für so einen Reporter eine ganz schöne Herausforderung ist. Ja, aber auch wie geil, irgendwie mega die krasse körperliche Anstrengung für mein Interview parallel. Und das Interview, ja, in Anführungszeichen, das endet damit, dass Geralt mantraartig ich werde gewinnen, ich werde gewinnen, ich werde gewinnen runterbetet und davon brettert. Aber ich glaube, du in so einer Situation funktionierst du ja nur noch. Also stell dir mal vor, also es sind ja, finde ich, schon Interviews, die mit Fußballern direkt nach ihrer Leistung geführt werden, manchmal sehr fragwürdig, weil die halt einfach in so einem Anstrengung zu Ende Modus sind. Und ich kann das ja total nachvollziehen. Ja, wie geht es dir denn, wenn du so totale schon sehr lange kein Fußballinterview mehr nach dem Fußballspiel sind. Ja, aber ich will sagen, aber über die letzten Jahre hinweg wurden die ja mega drauf trainiert, da saubere Interviews abzuliefern. Und ich finde es auch eine krasse Leistung, aus der Konzentrationssicht nach so einer Anstrengung dann so sauber, dir so wohl trainiert, deine Antwort Das sind eintrainierte Floskeln, also, da musste ich immer groß kommen. Wenn ihr mal geile Interviews hören wollt vom Fußballer, dann gebt mal Walter Frosch ein. Walter Frosch. Ist das so ein alter Fußballer? Oder? Aus den 80er Jahren. Also alles wird euch belohnen, nachdem ihr das getan habt. Früher waren auch die Interviews auch tatsächlich noch sehenswert. So. Also dieser Lefebvre, der wird jetzt dann wieder abgehängt. Bei Geralt ist auch noch der Pagie mit dabei. Die wechseln sich immer mit der Führung so ein bisschen ab. Aber es gibt dann eine Stelle, wo Pagie vorne langsamer wird, weil er einem Hindernis ausweichen will und Geralt seinem Teamkameraden auffährt und dann über den Lenker absteigt. Mm. So, das ist so sein erster Crash. Er trägt nur ein paar Schramm davon, aber das Fahrrad ist halt Schrott. Er hat jetzt Glück. Ein Zuschauer ist zufällig in der Nähe, was nachts eigentlich auch geil ist. Nimm mein Rad! Ja, der hat ein Fahrrad dabei. So, das gibt er ihm. Hörst dich nie wieder. Garin setzt jetzt das Rennen mit dem Fahrrad vom Zuschauer fort. Was jetzt auch so diese ganzen Rennvorbereitungen und welches Ritzel fahre ich denn und welchen Gang und aber so. Aber du darfst ihnen kein Essen geben, aber ihnen ein Fahrrad geben. Das ist doch auch irgendwie komisch. Ich sage, das Regelwerk schreibt nicht vor, dass du auf deinem Fahrrad irgendwie das Rennen beenden musst, sondern du musst auf einem Fahrrad muskelbetrieben im Ziel ankommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das komplett regelkonform ist, weil eigentlich darfst du ja nur Hilfe an den Kontrollpunkt annimmt. Das ist der diskutable Punkt an der Stelle. Nicht, dass es irgendeiner halt war. Ich stelle mir vor, dass der dann mit so einem Fahrrad mit so Klackerspeichen und so Franzen ins Ziel einfährt. Das Führungsduo erreicht jetzt wieder einen Kontrollpunkt, wo trotz nachtschlafender Zeit eine riesige Menschenmenge wartet und sie bejubelt. Der Teammanager Delatre steht auch bereit, wieder mit Wasser, mit Hühnchen, mit Schokolade, mit Brühe, mit Orangen. Geralt brüllt einige Befehle, weißt du, so, also ist echt ein bisschen, stelle ich mir das vor, wie so ein Formel-1-Boxenstopp, ja. Geht runter, schnappt sich irgendwie irgendwas zu essen, was hier zu trinken, brüllt irgendwie ein, zwei, drei Ansagen, lässt sich noch sein blutendes Knie verarzen und springt wieder aufs nächste Fahrrad. Flicken, essen, trinken. Genau. Jetzt dann wieder auf seins. Ja? Ich habe erst Ficken verstanden, habe mir gedacht, das ist der typischste französische Satz aller Zeiten. Ja. Dann, ach so, er packt noch etwas Verpflegung ja in seine Lenkertasche, das natürlich auch, und dann fährt er wieder los. Ich sagte aber Flicken und er deutet dabei auf sein Knie. Ocoturier trifft eine Stunde später ein als Geralt, weinend. Ich habe mich noch nie so gefühlt. Mein Kopf ist okay, meine Beine sind okay, aber ich komme nicht voran. Mein Magen ist aufgewühlt, es ist aus, alles ist aus. Weinend. Oh je. Es ist dann wieder der Lefebvre, der auf den Ocoturier einredet, ja, und dem ein bisschen gut zuredet, ihm aufs Fahrrad quatscht, mehr oder weniger, und dann steigt er aber nach 50 Kilometern mit Magenkrämpfen ab und kann nicht mehr. Mhm. So. Da mittlerweile geht die Sonne jetzt auch langsam also wieder auf. Gefühlt sind jetzt nicht mehr so viele über nach der ersten Etappe. Schauen wir mal. Naja, wir reden hier immer noch von dieser vorne wegpreschenden Riege, ne? Garin und Pagie. Spitzenfeld. Du meinst, dass diejenigen, die zu schnell waren am ersten Tag, alle weg sind? Naja, also andersrum, ich glaube halt bei denjenigen, die jetzt so Gas geben, ich rede jetzt nicht davon, dass die sich überanstrengen, aber die, die so in dem Spitzenfeld so intensiv mitfahren, die gehen halt auch ein höheres Risiko ein in Sachen Verletzungen, in Sachen Technikfehler und so, weil du halt so schnell unterwegs bist. Leute, die halt vielleicht jetzt eher gemütlicher fahren und dann viel später ankommen, die haben vielleicht dann niedrigeres Verletzungsrisiko? Also ich würde andersrum argumentieren und sagen, die jetzt langsamer sind, die fahren noch härter an ihrem persönlichen Limit, als die von wegfahren. Ah, okay. Okay, ist ein gutes Argument. Die Fahrräder, denen interessiert nicht, ob der Schotter quasi bei 20 oder bei 25 km/h erwischt. Also ja, aber das menschliche Irrtum und Reaktionsvermögen. Wir werden es merken. Genau. Geralt und Pagie treffen gegen 5 in den Vororten von Lyon ein. Es sieht so aus, als wäre die ganze Stadt auf den Beinen. Oh. Ein letzter 10 Kilometer langer Anstieg. Hunger quält Geralt. Er ruft seinem Kameraden Pagie zu, an einem Kirschbaum anzuhalten und dort stopft er sich einige Früchte in den Mund und noch ein paar in seine Taschen. Mit den Kernen. Ziel, ein paar Kilometer noch vom Ziel. Ja. Krass. Der letzte Abstieg. Also es sind schon noch, die sind in den Außengebieten. Ja. Wir haben jetzt noch so 40 Kilometer ungefähr. Ah ja, okay. Ja, also. Ich dachte jetzt eher so 5 oder 10. Naja gut, verglichen auf die Gesamtstrecke ist es kurz vorm Ziel. Ja, aber, ja, ja. Der letzte Abstieg. Mit einem Fixgangrad und nur mäßig funktionierenden Bremsen ist so ein Abstieg eigentlich noch viel schwieriger als ein Aufstieg. So. Oh, stimmt. Karin gibt später zu, dass die Abstiege ihn auch noch viel mehr Kraft gekostet haben, als irgendwie bergauffahren. Mhm. Noch 40 Kilometer. Pagy wird von einem übereifrigen Fan versehentlich zu Fall gebracht. Oh nein. Der hilft ihm aber freundlicherweise auch gleich wieder aufs Rad. Okay. Er strampelt wie besessen in die Pedale, holt Garin sogar wieder ein und ein harter Endspurt, in dem die beiden dann tatsächlich jetzt auch so zu Rivalen werden, so einige Kilometer vom Ziel. Auf den letzten 200 Meter verstellen ein paar Bauernkarren den direkten Weg, was ich auch geil finde, zu dem organisierten Rennen, 200 Meter vom Ziel. Und das Problem ist, dass er auf dem Weg außenrum Straßenbahngleise sind. Also auch die Ausweichroute ist im Grunde unpassierbar. Jetzt, das ist jetzt wirklich so ein Moment, wie in so einem blöden Buddy-Cup-Movie, wo sie dann irgendwo durch Glasscheibe den über die Straße tragen. Ja, entweder das oder der Früchtestand, der umgefahren wird, oder so eine riesen Stapel an leeren Boxen, die einfach irgendwo stehen ohne Sinn und Verstand und das Auto prescht durch. Genau. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass Girl hier seine Erfahrung ausspielt und also in dem Buch stand, er springt wie eine Katze übers Kopfsteinpflaster und an dem Hindernis vorbei. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Aber ich vermute, dass er so ein bisschen halt das Rad mit hochzieht und irgendwie über diese Straßenbahnschienen heil drüber kommt. Ach du liebe Zeit! Während Pagy tatsächlich absteigt, um keinen Sturz zu riskieren. Ja. Damit fährt Garin als erster durchs Ziel, gefolgt von Dutzenden Fahrern eines lokalen Fahrradclubs, die halt so auf die letzten Meter dann hier irgendwie auch ein bisschen hinterher tippeln. Warte mal kurz auf die Strecke gehen. Garin und Pagy haben die 467 Kilometer von Etappe 1 in 17 Stunden und 45 Minuten zurückgelegt. So schnell, dass die Organisatoren, die mit dem Zug nach Lyon fahren mussten, die Zieleinfahrt verpasst haben. Nein! Weil die nicht so früh mit denen gerechnet haben. Das ist ja absurd. Durchschnitt 26 km/h. Über 17 Stunden. Boah. Ja, und jetzt überlegen wir mal, wenn die Voraussetzung ist, die ist 20 über die komplette Strecke hinweg. Das kannst du ja sowas von vergessen, dass das irgendwie in der Breite, dass das irgendwie Breitenmasse Leuten hilft. Das schafft halt vielleicht irgendwie 2%. Ja. Ja, aber wie absurd auch, wenn du sagst, du willst das zu so einem Jedermann-hat-die-Chance-Ereignis machen. Ja, aber die wolltest du die Leute nur attracten. Also du wolltest die Leute dazu kriegen und du wolltest bewusst nicht das auszahlen. Naja, und das ist jetzt auch, genau, das ist ja nur so ein bisschen das Stipendium. Ja, das ist ja nur ein kleines Zuckerl überhaupt obendrauf mit so Fußnote. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das Rennen daran hängt, dass die Leute auf dieses Geld schielen, sondern. Ja, aber andersrum, du hast ja vorhin selbst gesagt, dass das eine Sache war für die Amateure zum Anreisen. Aber weil auch einfach überhaupt keiner sich vorstellen kann, was das bedeutet, über 3 Wochen hinweg ein Radrennen zu fahren, im Durchschnitt von 20 km/h. 20. Also das kann sich keiner vorstellen. Ja. Garin und Pagy sind jetzt nach dem Ziel wieder Freunde. Der Nachwuchsathlet, der bedankt sich auch artig bei Maurice, der ihn ja mehr oder weniger durch diese mondlose Nacht so ein bisschen mitgezogen hat. Ja. Also der profitierst dann, glaube ich, schon davon, dass einer einfach auch mitfährt. Ja. Mhm. Der dritte, Georges, der kommt eine halbe Stunde nach ihm ins Ziel. Der hat unterwegs zweimal mit Platten zu kämpfen gehabt. Oh, aber dann ist eine halbe Stunde eigentlich auch eine respektable Zeit. Absolut. So. Die Zieleinlaufstrophäe ertönt den gesamten Tag über bis in den Abend hinein immer wieder. Der Deutsche Josef Fischer kommt als 19. mit 4 Stunden, kann man Nachsprung sagen? Nee, gibt's nicht, ne? Also 4 Stunden nach dem ersten quasi ins Ziel. Der letzte und damit 37. auf dieser Etappe ist Eugène Branger. Er schafft es 3 Minuten vor Schließung des Kontrollpunkts um 6 Uhr morgens am darauffolgenden Tag. Also, der ist halt nochmal einige Stunden mehr unterwegs. Ich frage mich, ob der irgendwann geschlafen hat. Ja, oder ob er hat unterwegs einige Stunden, gute Idee, in einem Feld gepennt. Aber er ist halt in den Geschichtsbüchern. Seine Kampfansage an der Stelle, wenn er auf der nächsten Etappe nicht unter die ersten 5 kommt, dann gibt er auf. Ich glaube, das ist auch egal. Ey, du bist einfach bei der allerersten Tour de France mitgefahren und bist ins offizielle Siegerregister der ersten Etappe reingekommen. Genau. Ja gut, aber es konnte natürlich auch noch niemand wissen, was das irgendwann was das bedeutet. Wird. Natürlich, natürlich. Ich sag's ja immer nur aus der Retrospektive. Es kommt jetzt noch einer, 3 Stunden später nochmal, der aus der Gesamtwertung irgendwie rausgefallen ist damit. Aber er darf jetzt halt in der kommenden Etappe wenigstens in den Einzelnen. Aber da kann er wenigstens nicht sagen, es war knapp. Genau. Das war nicht knapp. Also die Lotto-Crew. Der wusste vor allen Dingen ja schon schnell, dass er es nicht mehr schaffen würde. Er hat es trotzdem noch zu Ende gemacht. Das muss man auch mal respektabel irgendwie so. Gibt es eigentlich Leute, die das so hobbymäßig abfahren, die Tour de France, aber in einem ganz, ganz langsamen Tempo? Das weiß ich nicht. Also aber diejenigen, die das abfahren, fahren das nicht in einem langsamen Tempo. Naja, ja. Und ich glaube, dass diese Strecken übers normale Jahr nicht so zugänglich sind, dass du die einfach so fahren kannst. Okay. Also ist, glaube ich, vieles wahrscheinlich. Ja, stimmt, es ist ja viel zur Hauptstraßen auch, die da jetzt benutzt werden. Also zumindest nicht so entspannt fahrbar. Du musst halt mit dem normalen Verkehr fahren und das ist, glaube ich, nicht vergleichbar. Also die Crew von Lotto, die sind mega happy, dass es eigentlich keine größeren organisatorischen Probleme gegeben hat. Und noch keine Tote. Es gibt ein paar Berichte von Fahrern, die von Fans zu Fall gebracht worden sind. Ja, das ist ein Problem, aber das muss man ja in der Zeitung jetzt nicht unbedingt erwähnen. Es gibt auch mindestens einen Fall von Cheaten. Die Sache mit dem Bauernkarren war jetzt auch nicht so geil, aber alles in allem lief es besser als erwartet. Also Fakt ist, es lief unterm Strich alles besser, als sie es vorausgesehen haben oder gehofft haben oder erwartet haben. Vor allem, was die Zuschauer anbetrifft. Also die waren in Zahl und Stimmung so viel großartiger und besser, als es irgendjemand vorher auch nur geträumt hätte. Und wie schaut's aus mit der Auflage? Verkauft sich's jetzt wieder ordentlich? Gleich. Erstmal noch Phantomrennen. Ja, das traut sich jetzt keiner mehr in den Mund nehmen. Also es ist ein Megaspektakel. Die Lotto verkauft an jenem Tag 93.000 Hefte von der Sonderausgabe. Das ist ungefähr fünfmal so viel, wie vorher eine reguläre Auflage war. Wow, musst ja auch erstmal mit dem Druck hinterherkommen. Die Konkurrenzblätter verzeichnen auch einen großen Anstieg ihrer Auflage, aber jetzt nicht ganz so extrem. Ich meine, die haben das Thema ja nicht ganz so hoch gespielt. Die Zeitungsverkäufe an den Kontrollpunkten, die haben gar mit so hoher Nachfrage zu kämpfen, dass sie die Preise einfach verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen und trotzdem am Ende leer gekauft sind. Natürlich. Unnötig zu erwähnen, dass jetzt auch die Verkaufszahlen von Fahrrädern schon messbar in die Höhe gegangen sind. Wirklich? Ja. Und das erst nach der ersten Etappe schon? Naja, das ganze Thema, die werden wochenlang schon bombardiert so, ne? Und sie, Fahrrad ist ja eigentlich geil. So. Ja, ja. Bevor die nächste Etappe losgeht, häufen sich die Berichte, dass einige Fahrer sich haben ziehen lassen von Motorfahrzeugen, also nicht nur der Fische, ja, und dass B, aber auch mutwillig Reißzwecken und Scherben auf der Straße verteilt wurden. Mm. Das ist eine beliebte Taktik, vor allem von den Teams und Reifenherstellern, weil die Reifenhersteller haben dann Scherben ausgelegt, haben ihren Fahrern gesagt, wo die Scherben liegen und konnten dann am Ende sagen, guck mal, die anderen hatten alle einen Platten, aber unsere Fahrer natürlich nicht. Boah, ist das eine linke Nummer. Schwing, Assi. Naja, das ist halt, wo Geld im Spiel ist. So, ja, ne? Klar. Stell dir das mal vor, es würde heute jemand machen. Stell dir mal vor, die würden heute irgendwas machen, was nicht den Regeln entspräche. Das wäre ja total verrückt. Macht keiner. Vereinzelte Berichte von vergiftetem Essen und Trinken können jetzt nicht direkt verifiziert werden. Auch wenn der Ocouturier, der ja dann mit Magenproblemen irgendwie ausgeschieden ist, der sich nicht ganz sicher ist, aber hier nicht mutwillig aus dem Rennen gekegelt worden ist. Oh, das ist natürlich fies, wenn sowas im Raum steht, ne? Naja, er war einer der Anwärter, ja, auf den Gesamtsieg so. Man weiß es nicht. Fischer übrigens kommt die im Zweifel für den Angeklagten Klausel zugute, denn er hat zwei von seinen Sportskameraden, von den Fahrradfahrern, die für ihn aussagen, während zwei der Offiziellen gegen ihn aussagen und es steht am Ende Wort gegen Wort und er wird quasi wieder einqualifiziert. Also gut, dass er weitergefahren ist, würde ich sagen. Abgefahren! Zweite Etappe. Lyon-Marseille, 374 Kilometer, 4. Juli, also am 1. Juli ist es die erste Etappe, jetzt 3. Juli. Es gab dann quasi auch ein bisschen Pause, je nachdem. Wie gnädig. Je nachdem, wann du halt ins Ziel gekommen bist. Gab's einen guten Tag. Vor allem, wenn du so als Letzter ins Ziel kommst, dann weißt du, in 5 Stunden gibst du wieder weiter. Doof, ja. Ich lege mich noch kurz hin, oh Gott. Ocouturier erholt sich am Ruhetag und tritt an Etappe 2 wieder an, auch wenn er halt schon für die Gesamtwertung jetzt außer Konkurrenz ist, logischerweise, sondern nur für die Etappenwertung quasi. Garin und Pagie hingegen fahren in der Pause, an dem Pausetag, ein Stück mit dem Zug voraus und radeln gemütlich wieder zurück, um die Strecke schon mal so ein bisschen auszukundschaften. Und dann am Abend geht's dann los, oder nachts besser gesagt. Ein Feuerwerk um Mitternacht deutet die Öffnung des Kontrollpunkts an. Was heißt, dass dann so nach und nach die Fahrer da dann eintudeln und sich registrieren und um kurz nach 1 das Rennen dann losgeht. Ey, was das vor Ort ein Spektakel sein muss. Hammer. Auch den ganzen Tag kommen Leute an und alle feiern da so ein bisschen vor sich hin. Also ich war ja auf Gozo im Urlaub, hier die Schwesterinsel von Malta, und die Nation der Maltesen ist eine große Feuerwerksnation. Also die brüsten sich damit auch irgendwie ganz große Selberbauer zu sein, was Feuerwerke angeht, und da werden so Weltmeisterschaften im Feuerwerk und so abgehalten. In 10 Tagen, wo ich da unten war, ich glaube, an einem Tag habe ich 8 oder 9 oder 10 Feuerwerke irgendwie mitbekommen, so den Tag über, auch unterm Tag. So. Wirklich? Und das war nicht nur an einem Tag so. Also das waren, ich weiß nicht, bestimmt an 7 von 10 Tagen gab es Feuerwerke und mehr als eins. Ich war ja 5 Tage wandern auf dem Frankenweg, dem Qualitätsweg. Gab es da auch ein Feuerwerk? Und jetzt pass auf jeden Fall, so die letzte Nacht, die ich übernachtet habe, bin ich in der Megametropole, also kam es mir vor, am fünften Tag, nachdem ich durch die fränkische Wildnis gelaufen bin, Treuchtlingen angekommen. Treuchtlingen ist nicht so groß, aber es kam mir vor wie die größte Stadt der Welt. Yeah. So, auf jeden Fall ist in Treuchtlingen ein Jahrmarkt gewesen, halt irgendwie Kerber oder was. Und mein Hotel, wo ich dann war tatsächlich, war in Hörreichweite. So. Und für alle Nicht-Franken, Kerber ist eine Kirchweih, mit anderen Worten Rummel, sowas wie Dom und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hatte ich keinen Bock mehr rauszugehen, bin auf dem Hotel geblieben und habe dann gepennt um 9, nur um 10 Uhr an einem Montagabend vom Feuerwerk geweckt zu werden. Ah. Und ich dachte, was geht denn hier ab? Was soll denn die Scheiße hier? Das fällt mir jetzt so gerade ein. Wer rechnet dann damit, dass einfach an mitten unter der Woche ein Feuerwerk kommt noch? Also mir geht zurzeit eher die Alarmanlage vom Auto meines Nachbarn auf den Keks. Die ist empfindlich, oder? Der hat sich, glaube ich, die selber eingebaut. Also das ist jetzt meine Vermutung, ich will keinem was unterstellen, das ist jetzt meine Vermutung, aber die piepst so den ganzen Tag über. Also die macht so immer diese Kontrollpiepse irgendwie so, ich weiß nicht, das ist wie... Das ist eine Alarmanlage, die halt die ganze Zeit geht, wenn alles in Ordnung ist. Das ist wie Humers, alles okay, Feuermelder. Ja, der genau. Solange piepst, solange alles in Ordnung ist und quasi Panik, wenn er mal ausgeht. Ich suche übrigens immer noch nach guten Angeboten für Seat Dörn und Kia Ceed. Kann es sein, dass wir mit unserem Weltruhm immer noch niemanden haben, der Seat-Händler ist? Du, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich mir ein Elektroauto leasen soll. Den Renault Zoe gibt es schon für 100 Euro im Monat und 50 Euro für den Akku. Ja, ich habe auch so ein ähnliches, also eine größere Klasse als den Zoe, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, war es ein Hyundai oder ein... War es ein Tesla oder... Weiß ich nicht mehr, aber... McLaren P1. Ich glaube, Auto kaufen ist... Ich will mir kein Auto mehr kaufen. Ich will auch nicht. Das ist irgendwie blöd. Muss. Also, schnell geht jetzt in der Etappe 2 ein Herr namens Wattier in Führung, dicht gefolgt von Ocouturier. Und quasi haben alle jetzt Garin als Ziel auserkoren, ja. Jean Fischer ist dicht hinter der Führungsgruppe und kämpft sich so über die ersten 4 Kilometer hinweg, dann langsam ganz nach vorne. Unser Clown steigt direkt über den Lenker ab und scheint verletzt, während Garin, Pagy und Ocouturier so dann die Verfolger von der Spitzengruppe quasi bilden. Garin gerät ins Wanken, also wir sind mitten in der Nacht, ne? Wir sind um 1 Uhr nachts losgefahren. Ein untrügliches Zeichen von Müdigkeit. Auch Pagy hat Probleme, er kann nur mit den Fersen treten, statt mit dem Vorderfuß, was jetzt ein Zeichen entweder für Blasen an den Füßen ist oder auch halt, dass er sich zu sehr verausgabt hat in der ersten Etappe. Ja. Rodolfo Müller schließt zum führenden Fischer auf, ebenso ein Franzose namens Garot. Und Garin und Pagy liegen jetzt 3 Minuten hinter denen, als sie so ins erste Dorf kommen. Da hat dann auch Garin zum ersten Mal einen Platten und springt ab, hat zum Glück wieder eines von seinen Ersatzrädern irgendwie parat, ja, also in irgendwelchen Dörfern steht. Wie lade denn noch? Ich weiß nicht, irgendwo in jedem Dorf gefühlt steht einer rum, glaube ich, für den. Das ist also, so einer, in jedem Dorf ein Fahrrad, das sehe ich schon. Das zeigt halt schon echt den Wahnsinnsvorteil, was halt so ein gutes Team irgendwie für dich ausmacht. Ja, total. Ocouturier sieht jetzt aber trotzdem die Chance, ja, also Garin wird langsamer, muss irgendwie Fahrrad wechseln. Ocouturier sieht jetzt die Chance und versucht ihn halt abzuhängen. So, er hat jetzt knapp 50 Sachen drauf. Und sowas geht in der Regel dann auch nicht gut auf so einer Straße nachts im Dunkeln und ihn liegt halt dann auf die Nase. So, er tut sich nichts, er kann wieder aufstehen, er kann weiterfahren, aber kostet ihn halt ein paar. Er tut sich nichts, ist halt so. 50 Sachen ist auch schon krass. Genau, so, also der hat unfassbare Schmerzen danach. Ja, aber er kann halt weiterfahren. Er kann halt weiterfahren. Genau, so. Okay. Nein, ich will damit nur sagen, Mann, ich will einfach minimieren, was das für harte Säue sind. Ja, das sind unfassbar harte Menschen. Das kannst du dir sonst schlagen. Menschen kannst du dir heute nicht mehr. Also ich meine, selbst heute sind Tour de France-Fahrer ja noch hart, aber das ist nichts im Vergleich mit denen. Das ging die Tage viral auf Twitter und Facebook. Ach Gott. Von 1970 oder so, wo der Reporter Hamburger fragt, ob sie manchmal missmutig sind. Berliner ist auf dem Kuhfürstendamm, oder? Aber was war das Wort? Frustriert. Das ist fantastisch. Ich liebe dieses Video. Aber es ist halt total geil, weil die meisten können mit dem Ausdruck überhaupt nichts anfangen. Da war ich noch nicht. Das war einfach nicht vorgesehen. Das gab es nicht zu der Zeit. Aber den geilsten ist auch der Typ, der einfach vorbeigeht am Reporter. Gehen Sie weg. Waren Sie schon mal frustriert? Ich habe Hunger. Und auch der eine Typ, ja, über das ganze verschissene Dasein. Schon wenn ich aufstehe. Was bitte? Schon wenn ich aufstehe. Ich weiß so nicht, wovon ihr redet, aber es klingt witzig. Wir werden es verlinken. Beim nächsten Anstieg hat Garin und auch Peugeot haben sie den Ocouturier wieder eingeholt. Und Jean Fischer ist immer noch der, der ganz vorne fährt und auch als erstes an den ersten Kontrollpunkt kommt. Garot ist Nummer 2, dann kommt so die Gruppe mit den Favoriten. Und tatsächlich unter den ersten 5 ist der, der mit der Kampfansage gesagt hat, er möchte jetzt unter die ersten 5. Boah! Also am Kontrollpunkt ist jetzt noch ein bisschen hin. Ne? Just in jener Zeit wird im unmittelbaren Umfeld der Tour eine Café-Angestellte tot mit durchgeschnittener Kehle in ihrer Wohnung in Lyon aufgefunden. Moment, was hat das damit zu tun? Und ja, das sage ich dir gleich. Also jemand war vermutlich nach dem Zusehen der... Was? Ich habe gepupst. Ich habe jetzt gerade gedacht, du hast du umgebracht. Das war ich. Tut mir leid. Jemand war zusehen... Oh, Leute. Jemand war nach dem Zuschauen dem Start oder dem Start wahrscheinlich in Lyon... der nach Hause gefolgt, die hat da ja in dem Café gearbeitet und das war wahrscheinlich offen nachts, ja, wenn da halt irgendwie die ganze Stadt los war. Und die hat die Tageseinnahmen aus dem Café mit nach Hause genommen und dann wurde sie wahrscheinlich auf dem Nachhauseweg geschnappt und dann in ihre Wohnung überwältigt. Madame Dufay ist damit sozusagen das erste Todesopfer einer Tour de France. Deswegen habe ich es. Aber warum ist sie denn Opfer der Tour de France? Naja, weil das schon wäre nicht passiert, wenn sie Tour de France nicht stattgefunden hätte. Genau, das ist schon im Umfeld der Tour passiert. Okay, verstehe. Ja, also. Tageseinnahmen waren auch vermeintlich höher, etc. Wahrscheinlich. Es gibt schon einen losen, aber messbaren Zusammenhang. Verstehe. Ja, ich erspare euch den Rest des Falls, aber es ist egal. Auf dem 17-Kilometer-Anstieg zum höchsten Punkt der Tour verhakt sich Garin im Fahrrad seines Rivalen. Das weißt du aber HB. Nicht, was ist der höchste Punkt der Tour? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Das wäre super interessant, ob das immer noch der gleiche ist wie jetzt halt. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die jetzt höher fahren. Okay. Jedenfalls stürzen beide. Also weil der kriegt das Pedal in die Speichen, glaube ich, und beide stürzen. Garin kann sich wieder aufrappeln und ohne großen Schaden weiterfahren. HB hingegen muss sich mit einer ausgekugelten Schulter zurück zum Startpunkt rollen lassen, um einen Arzt aufzusuchen. Zum Startpunkt? Naja, er kann nicht mehr bergauf fahren. So. Aber er ist raus. Also damit ist er raus. Mit 1,5 Stunden Verzögerung startet er wieder los. Ach, fuck, echt. Was für Viecher. Ja, hat er sich wieder einrenken lassen, oder? Naja, aber also das ist dann trotzdem. Es tat Wahnsinn, so weh, dass er nicht mehr weiterfahren konnte, bergauf, sau anstrengend. Ja, also hat er sich halt auf den Sattel gehockt, Beine weg und runterrollen lassen, zurück bis zum Startpunkt und sich verarzen lassen, Schulter wieder rein. Und wieder hoch. Wahnsinn. Vermutlich noch ein Liter Rotwein hinterher und 1,5 Stunden später fährt er wieder los. Ist ja auch, aber das ist ja echt regelrecht selbstzerstörerisch, was die da machen. Wahnsinn. Ocouturier war jetzt auch in der Nähe wieder, hat gar nicht Crash beobachtet und hat es wieder genutzt, um einmal irgendwie durchzustarten und einen Versuch irgendwie auszubrechen. Die sind jetzt 60 Kilometer gefahren mit einem Durchschnitt von annähernd 40 km/h. Alter. Über eine Stunde, 40 km/h, mit bergauf. Also ist Wahnsinn. Fischer zahlt jetzt den Tribut für dieses mörderische Tempo. Trotz Anfeuerungen durch einige lokale Fahrradclub-Fans schwächelt er auf dem Anstieg und lässt sich von Ocouturier und der Verfolgergruppe überholen. Es ist noch nicht einmal 6 Uhr morgens, aber es ist jetzt schon irgendwie saumäßig heiß. Garin und Peugeot folgen 15 Minuten dahinter. Nach 100 Kilometern auf Etappe 2 liegen rund 7 Stunden zwischen dem ersten und dem letzten. Der letzte ist wieder unser Clown. Der wird eigentlich schon als hart aufgegeben abgeschrieben, aber er ist noch offiziell noch im Rennen. Ich frage mich gerade, oder ich würde mir gerade unheimlich wünschen im Bild, das ich von ihm habe, dass er so eine Quetschhupe dabei hat. Garot, ein Fahrer 2 Minuten hinter der Spitzengruppe, biegt am nächsten Checkpoint einfach nach Hause ab. Der wohnt in der Nähe und gibt zu Protokoll. Ich bin mit meiner Leistung zufrieden. Mich hat die Geschwindigkeit der Pariser nicht weiter gestört. Und wenn ich gewollt hätte, hätte ich sie alle noch vor Marseille hinter mir gelassen. Wenn ich wollte, hätte ich das gekonnt. Aber ich gehe heim. Mit diesen Worten fährt er zu seinem nahen Wohnort. Finde ich geil. Was ist zwei? Ich habe mir gar nichts beweisen. Er ist 2 Minuten hinter den Führenden. Also es ist jetzt nicht so 7 Stunden hinterher, so geht eh nichts mehr, sondern Leute. Es gibt berechtigte Zweifel, dass er wirklich das hätte schaffen können. So. Nein. Es ist tatsächlich, ich würde damit sagen, es ist an den Worten vielleicht sogar mehr dran, als es wirkt. Genau, also im Sinne von, es gibt berechtigte Zweifel, dass er es wirklich hätte packen. Ja. Du verstehst schon, was ich meine. So. Garin kommt 10 Minuten hinter Ocouturier durch den Checkpoint. Und ist jetzt 30 Minuten vor seinem Kumpel Pagy, weil der am Kontrollpunkt wieder mal ein Rad wechseln muss. Am nächsten fixen Kontrollpunkt kommen die führenden 6 Fahrer fast gleichzeitig an und streiten sich um den einzigen Stift, mit dem sie in der Liste unterschreiben müssen. Das sind immer so geile Probleme, wenn sowas zum ersten Mal stattfindet. Egal, welche Sache man zum ersten Mal ausrichtet, du merkst ja immer erst dann, was manchmal die Schwächen oder so die Engpässe und Flaschenhälse von irgendwelchen Organisationssachen sind. Und das ist so schön absurd, dass es hier einfach die Stifte sind. Das ist so stumm. Allein, dass sie sich überhaupt eintragen müssen. Und die Leute, die beschweren sich jetzt natürlich auch, ja. Und sie müssen dann auch ja nicht nur einen Stift benutzen, sondern sie müssen sich dann auch noch in einer Liste finden und irgendwie daneben unterschreiben. Und jetzt stell dir mal vor, es ist ein Bleistift, du unterschreibst den Namen und in dem Moment bricht dann die Mine ab. Ja. Also Garin, oder halt ein Kugelschreiber, der nicht schreibt, so, ne? Ja, ja. Nee, es ist was mit Tinte, weil Garin setzt eh immer an diesen Checkpoint seine Ellenbogen ein. Ja? Also der geht da ein bisschen rabiat zur Sache an diesen Stellen. Er setzt sich dann, er kommt in der zweiten Gruppe, glaube ich, setzt sich dann auch gegen so mehrere Mitfahrer irgendwie durch und er taucht da einfach nur noch seinen Finger in die Tinte und macht einen Abdruck bei seinem Namen. Ja. Clever. Ja, gar nicht so dumm. Also, weiter geht's. Als die Gruppe mit Garin und Jean Fischer an einer Statue vorbeifährt, sagt Jean Fischer, wartet, ich möchte gerne lesen, was auf der Plakette steht. Was? Und er fährt jetzt einmal langsam um diese Statue herum und die anderen fahren natürlich weiter, ne, und warten nicht auf ihn. Völlig bescheuert. Er ist stinksauer, er wollte jetzt einfach mal halt wissen, was auf dieser Statue steht. Aber dass er zu viel Sonne abbekommen hat unterdessen? Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen für den mentalen Zustand von den Leuten da. Ja, jedenfalls. Was stand drauf? Ich weiß es nicht. Aber er fahren jetzt sofort los. Er ist stinksauer, weil die anderen weg sind und er jetzt erstmal nach dem Weg fragen muss. Beim Thema Start. Moment, wie lange fährt denn da um das Ding rum? Ich habe mal, ja, okay, ganz kurz einen Einwurf noch. Speaking of Frankenweg. So, meine Endstation war die Würzburg. Also nicht Würzburg, ganz wichtig, die, ja, Würzburg. Kennt ihr die? Nein. In Franken? Die ist bei Weißenburg. Ah. So, auf jeden Fall war das auch wieder so ein Skyrim-Moment, weil ich tatsächlich so Endgame dann diesen Berg hoch bin, wo diese Burg war und halt irgendwie einen geilen Blick dann hatte. Und da wurde Charles de Gaulle war da gefangen. Okay. Ist euch bewusst, dass Charles de Gaulle in Franken schon mal als Kriegsgefangener war? Das war mir nicht. Das wusste ich tatsächlich, aber ich wusste, und es hat mir aber der Name nicht geklingelt. Aber stimmt. Es kann sein, dass ich da auch irgendwann mal war. Also total krass. Verrückter. Es kann sein, dass ich da mit der Schule vielleicht auch mal war. So Weißenburg, Gunzenhausen, das ist jetzt von uns nicht so weit. Da Altmuseum. Also zum Thema Plakette und so. Vielleicht was, Charles de Gaulle. Auf dem halben Weg zum nächsten Kontrollpunkt findet ein offizieller Pagier am Straßenrand sitzen. Sein Fahrrad ist im Eimer und mit seiner Moral sieht es nicht besser aus. Er setzt sich in den Zug, fährt zurück und steigt aus dem Rennen aus. Also er hat ja quasi die erste Etappe fast gewonnen, also zweiter auf der ersten Etappe und jetzt mit der Etappe 2 geht ihm irgendwie. Jetzt sind wir wirklich nicht mehr viel über. Na, no, es sind schon noch eine Handvoll. Handvoll, ja. Handvoll. Also, er fährt zurück, steigt aus dem Rennen aus, aber an dem letzten Kontrollpunkt, da wo er aussteigt, steht noch sein Teammanager und der wäscht ihm jetzt erstmal so richtig den Kopf, drückt ihm dann ein neues Fahrrad in die Hand und bequatscht ihn wieder loszufahren. Also er fährt dann von dem letzten Kontrollpunkt mit 4 Stunden Verzögerung tatsächlich wieder los. Wow. Das muss auch hart sein, wenn du eh schon keinen Bock hast und dann 4 Stunden hinterher. Ja, und auch so diesen Entschluss für dich gefasst hast, zu einem, genau, ich nehme jetzt alles auf mich und höre jetzt dann auf. Diese Motivational Speak hätte ich tatsächlich gern gehört. Die hätte mich auch interessiert. Die kann man, glaube ich, öfter im Leben mal brauchen irgendwie. Ja. Fischer hat den Anschluss an seine Gruppe verloren. Er rastet in einem Café und schimpft da munter vor sich hin. Und er wird aber von den Zuschauern irgendwie bejubelt und fährt dann auch irgendwann so unter Freudenrufen wieder los. Garin und die Verfolgergruppe sind jetzt etwa 15 Minuten hinter Ocouturier, Tendenz steigend. Das ist genug Vorsprung für den Führenden, um sein Rad mit einem Platten gegen das eines Zuschauers auszutauschen. Also es ist tatsächlich so ein Ding, ja, das machen die scheinbar öfter. Nimm mein Fahrrad, nein, nimm meins. Wahrscheinlich sind deshalb auch die Fahrradverkäufe in die Höhe gegangen. Und vor allem, ich frage mich gerade, was du dann mit dem, also haben die das dann zurückgetauscht irgendwann? Oder? Ja, in der Regel schon, so, aber es war nicht so einfach, ich meine, die überhaupt dann wieder zu finden, ja, und klar, so. Klar, ne? Eben. Aber es hat jetzt auch natürlich den ganz praktischen Vorteil an der Stelle für Ocouturier, denn er hat jetzt ein Fahrrad mit einem 8-Meter-Gang statt seinem 6,1-Meter-Gang, was jetzt für die Strecke ganz gut passt. Etappe gerade. Und er gerade halt noch schneller eigentlich den Vorsprung ausbauen kann. Mhm. Er ist Kopf an Kopf mit Georges und genau, Garin ist in der Gruppe dahinter. Am nächsten Kontrollpunkt teilt Garin sein fürstliches Essen, das da immer von seinem Teammanager bereitgestellt wird, und sein Trinken mit so ein paar die in seiner Gruppe fahren, also relativ sportlich. Sie grenzen aber einen so ein bisschen aus. Das ist den ein Belgier, der heißt Kerf. Und der wird auch irgendwie stinksauer. Und das ist einer, der ohne Team unterwegs ist. Ja? Warum grenzen die den aus? Weiß ich nicht. Was ist der Belgier? Die mögen den nicht. Ja, wahrscheinlich hat es damit zu tun. Naja. Guter alter Rassismus. Und also Garin und die Leute um ihn herum sind gut versorgt. Und der Belgier, das endet dann damit, dass er das Seifenwasser trinkt, das eigentlich in Eimern steht, damit die Fahrer sich den Staub aus dem Gesicht waschen können. So. Das ist aber nicht gesund. Warum trinkt er das? Also so aus Frust, ja, weil er oder? Aus Alternativenlosigkeit. Wow. So, das ist irgendwie, das ist aber sehr kurz gedacht. Für ihn ist nichts bereitgestellt. So. Ist das, hat er dann so einen Trip wie der Dumbo bei Dumbo? Nee, das glaube ich nicht. Nee, tatsächlich steckt er das ganz gut weg. Also das wäre voll süß. Der ist noch so eine ganze Weile. Elefanten sehen würde und so, so putzig. Der ist noch eine ganze Weile unterwegs. Ich habe, Dumbo dauert ja nur 60 Minuten, der originale Zeichentrickfilm, und ist von 1941. So ist auch wenigen bewusst, wie krass alt dieser Film ist. Und ich liebe den, der ist so schön. So. Gibt es ja eine Neuverfilmung von Tim Burton mit Colin Farrell, und wo Dumbo halt CGI ist. Und da kommt diese Szene nicht vor. Also diese Trip-Szene, wo Dumbo, der kleine Elefant mit den zu großen Ohren, dann tatsächlich hier Seifenwasser trinkt und dann halt den mega psychedelischen Trip hat. So, finde ich bemerkenswert, wenn du überlegst, dass ein Film, der 60 Minuten dauert, dann eine 5-minütige Trip-Szene hat. Also es ist halt einfach, keine Ahnung, so irgendjemand bei Disney hat sich gedacht, jetzt machen wir doch mal eine psychedelische Trip-Szene. Das ist das, was ich immer nicht leiden kann an so Zeichentrickfilmen. Das gibt es auch bei Asterix mal, so eine Szene. Was? Psychedelische Trips? Ja. Ist das öfter mal? Ja, ne, und so. Oder das sind dann oft so irgendwie so diese Traumgesangs. Moment. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass die großartigste Szene ever in Asterix bei Cleopatra, ich zitiere unter anderem, ein Kamel ist ein Wunder, dass die nicht fantastisch ist, diese Szene. Weißt du, was echt geil wäre, wenn wir mitten in der Story einfach ich weiß nicht, ob das gehen würden? Ob das die ist. Gegen Asterix gesagt. Ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber da gibt es auch mal so eine, wo Obelix auf so einem wahrscheinlich alkoholinduzierten Trip irgendwie ist. Und dann singen alle und das ist irgendwie so ganz schräg und es fliegen Wildschweine, gebratene Wildschweine irgendwie durch die Gegend. Ja, das ist, wo er Hunger hat. Ja. Das ist kompletter Bullshit, was ihr alle erzählt, weil das Beste ist immer noch Passierschein 46 oder wie? A36. Ja, genau. A36. Das ist aber ein anderer Film. Ich sag, ist mir schon klar, aber das ist die beste Asterix-Szene. Aber es gibt doch voll oft bei so Szenen so einen Musiktraum-Sequenz, so auch bei Tenacious D, Kings of Rock, die Szene mit dem Sasquatch. So, sowas, ich finde das immer irgendwie, das reißt mich mega raus, das finde ich total beknackt. Aber da kommt einfach dieses wunderbare Lied. Ein Kamel ist ein Wunder, ein Kamel ist ein Wunder, weil es ausgelaugt wenig Nahrung braucht. Ein Kamel ist ein Wunder. Dann sagt das Kamel, aber nein, das ist doch Quatsch. Niemals bin ich ein Kamel. Ich bin doch ein Dromedar. Ich habe doch nur einen Höcker. Stimmt. Okay, ich glaube, ich habe hier eine Wunde aufgerissen. Brofist für... Aber hallo. Und mein Neffe hat dieses Lied geliebt. Ich habe das x-mal dem schon vorgesungen. Der fand es total fantastisch. Leute, seid ihr überhaupt bei der Sache? Ja. Wer ist vorne? Der Fahrradfahrer. Nicht der zweite von der ersten Etappe, weil der ist nämlich gerade rausgekommen. Ja. Und unser Oberstar ist erster. Wer? Na, der quasi Hauptcharakter. Maurice. Nein. Nicht? Nein. Nicht, sondern? Der Okoturé ist vorne und dicht gefolgt von Georges. Also die fahren so zusammen vorne weg. Georges hat jetzt einen Platten und tatsächlich wartet Okoturé brav und ehrenvoll, bis jetzt sein Mitfahrer, sein Konkurrent an der Stelle, den Reifen gewechselt hat und sie zusammen weiterfahren können. Ich finde es toll, dass du eine Käsemarke aussprichst, als wäre es ein Parfum. Ich habe echt das Gefühl, ihr seid nicht ganz bei mir. Naja, ich habe halt hitzeinduzierte... Das Gefühl, ihr seid auch nicht ganz bei euch. Ja. Ich habe Seifenwasser getrunken. Gib mir lieber mal einen Schluck noch von deinem Bier. Ich habe zu große Ohren. Ich finde das Jever echt nicht so schlecht. Ja, es ist nicht so schlecht, aber es ist immer die schlechtere Wahl, wenn du noch ein anderes zur Wahl hast. Ja. That's what she said. Was? Story of my life. Also, die beiden warten hier. Also, oh Gott, jetzt verliere ich selber schon hier ganz den. Der eine hat einen Platten und der andere wartet. Mehr wollte ich damit eigentlich gar nicht sagen. Das vermutlich ist auch ein schöner Show. Vermutlich, weil die Bedingungen einfach auch höllisch sind. Jetzt das ist ein schöner heiß, es ist staubig, es ist also wie hier gerade. Du wirst, glaube ich, auch, du drehst doch da durch, wenn du da alleine bist. Ja, und dann beschwert er sich, dass wir nicht folgen können. So. Ich rede einfach weiter, so macht ihr, was ihr wollt. Nein, und ich notiere mir gerade mal, das wäre ein geiler Titel für die... Okoturier für die Dings. Setzt sich erst in einem finalen Sprint von Georges ab und fährt mit den Worten, gewonnen, ich habe Garin geschlagen. nach 14,5 Stunden über die Ziellinie von Etappe 2. Stell dir mal vor, und der andere würde da stehen, so Hals und Igelmäßig, ich bin schon da. Ja, der hat dann noch Brüder, wenn er so einen von seinen Brüdern da stellen würde. Wer ist seine Frau? Im Märchen ist es die Frau. Georges, nur wenige Sekunden dahinter, steigt ab und äxt erstmal eine halbe Flasche Rotwein. Vor dem Ziel oder danach? Danach. Okay. Auch er ist, ich glaube, die andere Hälfte hat er davor getrunken, auch er ist außer sich vor Freude über sein Ergebnis vorgerannt. Unser Maurice wird Vierter mit 26 Minuten Verspätung. Das heißt, er ist immer noch Nummer 1 in der Gesamtwertung, aber nur noch mit 9 Minuten Vorsprung vor Georges. Pagy schafft es nicht mehr bis ins Ziel. Also Sekunde, es werden jetzt einfach immer die sozusagen die Zeiten aufaddiert, die du später als der Erste ins Ziel kommst? Nein, es werden, im Grunde wird in der Gesamtwertung deine Gesamtzeit gerechnet. Ah, okay. Okay, so. Verstanden. Und du rechnest halt einmal die Etappe, weil du auch, es gibt auch Preisgelder für die Etappe und Etappensieg und so weiter. Aber für die Gesamtwertung zählt deine Gesamtzeit. Alles klar. In Etappe 3 sind 33 Fahrer noch in der Gesamtwertung. Also von, doch recht viele noch. Von 80. Ja, vor allem, wie viel waren es? 39 nach der ersten Runde? So viele sind dann doch gar nicht rausgeflogen. Naja, halt insgesamt Wagger 50. Ja. 14 treten außerdem jetzt noch in der Einzeletappe an. Also es sind zwar welche auch rausgeflogen, fahren aber noch ja immer mit. Es kommen aber auch immer mal welche nur für einzelne Etappen dazu. Aha. Können die trotzdem noch die Preisgelder für die Etappen gewinnen? Ja, das okay. Schon. Aber für den Gesamtsieg sind sie einfach dann disqualifiziert. Genau. Erkundungen von Etappe 3 haben ergeben, dass Straßen, Wetter, Wind und Staub noch mal schlimmer sein würden als die bisherigen Etappen. Der Mistral, das ist ein kalter Fallwind, der ist wohl da echt brutal an der Stelle. El Niño. Der Startschuss fällt am 8. Juli um 22.30 Uhr. Das ist so absurd, einfach, dass du dir so ein Rennen vorstellst, so, ja, es ist kurz vor Nacht, ist schon dunkel, ja, jetzt fahrt los, viel Spaß. Also die Logik habe ich echt nicht kapiert. Ich habe verstanden, was du gesagt hast, aber ich kapiere die Logik trotzdem nicht. Der Organisateur de Grange hat spontan die Regeln jetzt mal so noch leicht verändert. Wir fahren jetzt rückwärts. Ihr müsst dabei mindestens 5 Liter Rotwein trinken, wie so ein Bierkistenrennen. Nein, ich sage, wieso nur 5? Ich glaube, dass die da teilweise echt mehr bechern. Nee, was Neues ist, dass die Gruppe derer, die nur die Etappe fahren, eine Stunde später starten. Also, dass die nicht zusammen... Ah, damit die es ein bisschen entzerren. Ja, das macht jetzt aber vor allem den Ocoutier stinksauer, ja, weil der ja in der zweiten Gruppe dann starten muss und er fühlt sich benachteiligt, weil er halt schlechtere Fahrer quasi bei sich hat. Ja. Und das ist schon ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ja. Also, der überlegt jetzt hinzuschmeißen deswegen. Garin hingegen ist aus genau demselben Grund total dafür, so. Der sagt, hey, dieser Ocoutier, der soll mal hier bei den anderen fahren. Und er geht davon aus, dass wenn der Ocoutier nicht zusammen mit dem Georges, die jetzt da gerade halt zu zweit ins Ziel gekommen sind, wenn die nicht zusammenfahren, dass der dann auch langsamer sein wird. Ja. Also der Zweitplatzierte. Garin geht sogar so weit, dass er droht, nicht mehr weiterzufahren, wenn die Einzeletappenfahrer eben nicht gesondert starten. Also es ist auch ein bisschen komisch so, weil es gerade eine ganz neue Regel ist. Also eher so, mi. Naja, er wittert halt dadurch seinen Vorteil. So, ne? Aber es hat schon ein bisschen sowas von Regeländerung. Der König sagt, ab jetzt gilt. Genau, so ist es auch. Naja. Es ist eine heiße Diskussion. Die Veranstalter berufen sich auf ihr Recht, ja, dass sie das Recht haben, die Regeln zu ändern. Und es ist zwar ein bisschen doof, wenn man das so unterwegs macht, aber sie versprechen, nächstes Jahr wird es das perfekte Rennen. So, wir finden jetzt mal raus, was irgendwie gut funktioniert und was nicht. Und nächstes Jahr machen wir das perfekte Rennen. Also iterativer Ansatz. Merkt euch diese Worte. Sehr modern. Ocoutier lenkt schließlich ein, gibt aber bekannt, dass er mit angezogener Bremse fahren wird. Also bildlich gesprochen. Um sich Kräfte für spätere Etappen zu sparen. Das ist aber ein Bluff, wie sich dann bald herausstellen wird. Unmittelbar nach dem Nachtstart erleidet der erste Fahrer einen Platten aufgrund von Reißzwecken auf der Straße. Ihr dürft euch euren Teil denken. Absurd, ey. Die Radprofis legen in den ersten 45 Minuten von Etappe 3 nur 23 Kilometer zurück, was auf diesen unmenschlich böigen Wind zurückzuführen ist. Und es ist auch unglaublich, dass da überhaupt noch Zuschauer an den Straßen stehen. Aber das ist mega unangenehm. Also wir reden hier nicht von einer steifen Brise, sondern es ist wirklich orkanartige Böen. Aber also das ganze Land ist längst in einem unheilbaren Tour de France-Fieber. Garin und Georges fahren vorne mit, sehen aber zu, dass sie sich nicht zu sehr dem Wind preisgeben. Ja, also schauen, dass sie irgendwie in einem Feld irgendwo ein bisschen umgeben von anderen fahren. Und nach 2 Stunden haben sie die 49 Kilometer bis zum ersten fixen Kontrollpunkt zurückgelegt. Das große Stifteschnappen geht wieder los. Alle sind angespannt und hungrig und auch schon ein bisschen durch. Und Ocoutier und Pagy kommen 50 Minuten später am Kontrollpunkt an. Kleine Pause, weiter geht's. Wieder lässt sich ein Journalist auf einem Fahrrad von der Spitzengruppe um Garin einholen. Und der wundert sich dann, dass darin auch D'Agassi zu decken ist. Ihr erinnert euch, das ist der Schmied, der kurz zuvor noch keine Ahnung von der Tour oder den Teilnehmern hatte. Aber mit einem super schweren Fahrrad. Aber gerade jetzt irgendwie halt da vorne mitfährt. Ja. Die Puste des Reporters reicht jetzt irgendwie nur wieder für ein paar wenige Fragen und schon sausen die wieder davon. Der Reporter lässt sich jetzt ein wenig zurückfallen, wird dann von der nächsten zinkkopfigen Gruppe eingeholt, schaut sich da, quatscht mit denen noch ein bisschen, wird dann auch von denen wieder abgehängt, lässt sich wieder zurückfallen und wird dann wieder von Garin und dem Schmied und der Gruppe eingeholt. Hä? Und Garin flucht wie ein Rohrspatz, weil die falsch abgebogen sind und dann nochmal noch zurückfahren muss. Oh, ist das bitte. So viel zu der Wegfindung. Ja. Oh. Also Garin flucht hauptsächlich über den, der halt vorne rangefahren ist. Der Schmied versucht die ganze Gruppe irgendwie noch voranzutreiben und los, die da vorne holen wir wieder ein und so. Und sie haben tatsächlich dann am nächsten Kontrollpunkt wieder aufgeschlossen. Aber das ist schon echt fies. Vor allem gerade an so einer Etappe, wo du halt wahnsinnig viel Kraft verpulverst für jeden Kilometer. Ja, der hat sich den blauen Schildkrötenpanzer gewünscht in dem Moment. Wieder Kontrollpunkt, wieder Stiftgekrabbel. Garin schlingt einen Schokoriegel und Milch hinunter, nimmt ein neues Rad entgegen. Das ist jetzt ein typischer Fall, wenn ich jetzt klugscheißen darf, ja? Das kapiert doch auch nicht jeder. Dann erklär doch. Wenn man jeden 10%-Gag erklären muss, wird es halt echt irgendwann schwierig. Ja. So, erklär doch mal, was der blaue Panzer ist, Philipp. Der blaue Schildkrötenpanzer ist aus dem Spiel Super Mario Kart ein Gegenstand, den man finden kann, wo der immer auf den Erstplatzierten losgeht und den für wenige Sekunden außer Gefecht setzt. Der Herr Weißmann und ich haben nämlich nicht dieselbe Meinung, was 10%-Gags angeht, weil ich bin nämlich der Meinung, dass man manchmal einfach einen Gag stehen lassen kann und wenn ihn nur 10% der Leute kapiert haben. So, das ist genau. Würde ihn jetzt auch stehen gelassen. Ja, aber du, keine Ahnung, wenn ich immer irgendwas sage, dann sagst du zu mir, erklär doch mal den Leuten was, so ungefähr. Und das wäre tatsächlich mal da außen, würde mich mal interessieren, wie die Menschen das sehen. Ja, total. Also ich als Außenstehender sage, ihr erklärt viel zu viel. Das ist echt der Vorteil, wenn wir Live-Publikum haben. Da merkst du ja auch ein, also wenn du das jetzt gesagt hättest, wie reagieren die Leute drauf? Mhm. Ja, also ihr könnt, wir haben ja noch Stühle. So, kommt halt das nächste Mal. Rum. Wirklich, also ich, diejenigen, die in Nürnberg und Umgebung sind, das ist wirklich ein ernst gemeintes Angebot. Hockt euch hier mit rein. Bei 800 so. Grad. Naja, jetzt in Zukunft. Dominik, das nächste Mal wird es nicht so. Dominik hat seine Schuhe und seine Strümpfe ausgezogen. Alter, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde es total geil, mal in der Kneipe aufzunehmen oder so. Aber also, riecht ihr das nicht? Nee. Nö. Also ich habe echt gedacht, ich kann die nicht ausziehen vorhin, weil das war ja widerwärtig. Ja gut, aber du sitzt auch einfach ungefähr von uns allen jeweils 2 Meter weg. Ja, aber also, ich bin auch den Gestank gewohnt. Weißt du, was ich vorhin gemacht habe, war hier auch Schuhe und Socken runter. Also. Okay. Aber gut. Okuturi hat Pagy hinter sich gelassen und kommt mit 37 Minuten Verzug am Kontrollpunkt an, was aber bedeutet, dass er, weil er ja eine Stunde später gestartet ist, eigentlich ganz schön viel eingeholt 23 hat. Minuten gut gemacht hat. Ja. In der zweiten Hälfte der Etappe bläst der Wind jetzt eigentlich in die richtige Richtung, also so, dass er die Rücken so ein bisschen antreibt und das Rennen nimmt jetzt insgesamt wieder ein bisschen Fahrt auf. Garin wird beobachtet, wie er mit einem Teamkollegen das Rad tauscht und kurze Zeit später sogar von einem Organisatoren Getränke entgegennimmt, was jetzt wieder ein eklatanter, unfairer Regelverstoß ist, Eieiei. Der aber ungeahndet bleibt. Was blöd ist, ist auch, also er nimmt, es ist irgendwie so eine, ich weiß nicht, wie die Situation genau war, aber da einer der Regelstreckenposten irgendwas hat denen wohl da Getränke gegeben und die haben die dann in der Gruppe verteilt. Es gibt nur einen, der wieder leer ausgeht und das ist wieder der Belgier. Was ich, oh Mann, ey. Echt langsam so ein bisschen fies finde. Weißt du, was ich langsam echt hoffe, dass er die erste Tour de France gewonnen hat? Ja. Yeah. Nächster Kontrollpunkt. Es wird immer deutlicher, wie sehr ein Team wie das von Garin hilfreich ist. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon dreimal betont. Mhm. Ja. Für ihn stehen teilweise sogar vorgeschälte Orangen bereit und die anderen Fahrer, die müssen teilweise losziehen und halt schauen, ob sie irgendwo was zu essen finden. Einer wird am nächsten Kontrollpunkt in Tränen ausbrechen, weil keine Verpflegung auf ihn wartet. Also nicht, oh, das ist bitter. Nicht der Belgier. Vor allem, wenn du überlegst, wie hart diese Männer sind und dann fangen sie so weinen an. Ich habe nichts zu essen. Weißt du, aber ich stelle mir das auch sehr lustig vor. Wie groß die Verzweiflung ist. Bin ich so durch so ein Dorf brettern und da läuft gerade ein Mann entlang, der ganz klischeemäßig so ein Baguette an seiner Seite trägt und der rast so vorbei und bricht sich so ein Teil ab und steckt sich in den Mund. Aber es gibt auch ganz berühmte Aufnahmen von der Tour de France, so Fotoaufnahmen, wo Leute, die hocken an dem Fahrradkostüm halt echt in so einem typischen französischen Restaurant und essen halt. Klar. Mhm. Also das ist auch was man sich tatsächlich mal bildlich vorstellen muss. Also dieses Riesenbaguette, ist tatsächlich was passiert ist, so die halt dann ja, so Baguettes neben sich liegen hatten und halt irgendwie ja, und rein damit. Ich glaube, dass tatsächlich die dann auch profitiert haben davon, dass das halt so ein Riesending für alle war, ja, die da vorbeigekommen sind. Die haben denen sicherlich da irgendwie Sachen zugesteckt. Also dass die Zuschauer da irgendwie, keine Ahnung, Rotwein und Baguette irgendwie vorbeigebracht haben. Das glaubst. Garin liegt in Führung, aber eigentlich 28 Minuten hinter Aucouturier, als Georget einen Platten fährt. Garin nutzt es für einen Ausbruch und macht jetzt so ein bisschen Boden gut auf den Zweitplatzierten in der Gesamtwertung. Der muss jetzt nämlich das Rad selber flicken, hat außerdem auch mit Magenkrämpfen zu kämpfen. Das Rad neu erfinden? Das muss das Rad neu erfinden. Der Magenkrämpfen. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich mir die Mühe mache und das Chirpen einspiele, aber mir ist einfach zu heiß, um jetzt irgendwelche Tasten zu drücken. Wer sein Lad liebt, der schiebt. Der Rückstand von Georget auf die Spitzengruppe, der läppert sich schnell auf 30 Minuten. Der läppert sich schnell. Was jetzt auch du hast langsam mein Niveau erreicht, ey. Was auch bedeutet wird, dass er von dem Aucouturier aus der zweiten Gruppe überholt wird. Auch mit der Gruppe kann er aber nicht mehr mithalten, weil er bald mit Durchfall und Platten immer weiter zurückfällt. Auch der Drittplatzierte kämpft mit Pannen. Der Viertplatzierte, ihr wisst schon, das ist unser Belgier, der hat hauptsächlich mit der Moral zu kämpfen. Ja klar, gerade so alleine ist es natürlich dann doppelt schwer. In einem fremden Land. Allein gegen Franzosen. Garin, das ist wahrscheinlich der Name seiner Biografie. Ja. Garin wird von einer Viehherde aufgehalten. Natürlich. Er und drei Fahrer müssen sich einen Weg durch eine Kuhherde bahnen und verlieren wichtige Minuten. Aber sie haben Hunger, insofern ist das ganz gut. Treibt die Kuh einfach vorbei, ich beiß mir ein Stück ab. 10.000 Zuschauer warten am Nachmittag in Toulouse. Viele haben extra freigenommen, um die Helden der Straße in Empfang zu nehmen. Auch Henri de Grange ist unter ihnen. Er will vor allem horchen, ob der umstrittene, verzögerte Start eine gute Idee war. Also er geht so ein bisschen auf Stimmungsfang. Garin ist kurz vor dem Endspurt drei Fahrradlängen hinter den beiden Führenden, die ziemlich gleich auf sind. Der Sieger des Sprints heißt Branche. Ich weiß nicht, den hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo. Und der donnert unmittelbar nach der Ziellinie in eine Frau, die einfach auf die Straße gelaufen ist. Boah, der ist aber auch echt. So, wenn du mit 40 km/h oder was in Mädel rein. In dem Schlusssport, ne? Da sind die halt. Ey, mal das reicht ja manchmal. Manchmal reichen ja 10 Stundenkilometer, dass jemand derbe verletzt. Ja. Aber. Der eigentliche Gewinner heißt aber Aucouturier, denn der fährt wenige Minuten später ein. Hat also einen Vorsprung von 32 Minuten. Knapp eine Stunde. Ja, wenige Minuten war ein bisschen untertrieben, glaube ich. Also eine gute halbe Stunde ist er eigentlich voraus. Für den hat sich eine strategische Entscheidung irgendwie bezahlt gemacht. Der hat nämlich einen sehr niedrigen Gang gewählt, was jetzt für diese Windgeschichte eigentlich eine ganz gute Strategie war. Mhm. Also der hat nicht so viel Energie verblasen gegen den Wind. Georget kommt mit 2 Stunden Verzögerung völlig zerstört zum Ziel. Mit ihm dann auch der Schmied, der von 40 extra aus dem Heimatdorf angereisten Freunden frenetisch abgefeiert wird, wenn er hier ins Ziel einfährt. Schön. Es gibt dann noch eine Ehrenrunde in dem wunderschön herausgeputzten Toulouse und so gegen Mitternacht kommen dann noch so ein paar Nachzügler ins Ziel. Einer hat die letzten 3 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, was sein Fahrrad schlapp gemacht hat. Und der ist mit dem Aucouturier überhaupt auch der Einzige aus der zweiten Startergruppe, der ins Ziel gekommen ist. Gibt es da irgendeine Regel mit, du musst auf dem Fahrrad ins Ziel kommen? Oder ich irgendwas? Glaube nicht. Ich glaube, dass das irgendwie auch gegolten hat. Okay. Also wie gesagt, aus dieser zweiten Gruppe, die nur diese Einzeletappe gefahren sind, sind nur 2 Leute überhaupt ins Ziel gekommen. Mhm. Einer davon ohne Fahrrad. Vielleicht hat er auch sein Fahrrad getragen, das kann auch sein. Aber es gibt auch tatsächlich von der, nicht von der diesjährigen, aber von einer der letztjährigen Tour de France gibt es ein schönes Video von einem, der so ein ähnliches Problem hatte mit seinem Fahrrad. Es war, glaube ich, sogar einer im gelben Trikot, der dann zum Ziel noch gerannt ist. Über irgendwie, ich weiß nicht, wenige Kilometer waren das wahrscheinlich. Und der war, ist Twitter halt explodiert. So, während der da noch gelaufen ist, haben die halt schon so Bildmemes gebastelt und so, dass der in Pamplona mitrennt und keine Ahnung. Also, da gibt es ein paar ganz schöne Videos und Bilder dazu. Der Deutsche Josef Fischer kommt fast 7 Stunden nach dem ersten ins Ziel. Der hatte 8 Platten unterwegs. Noch später ist nur Lucien Beroy, unser Clown, der überfährt die Ziellinie wenige Minuten nach 8:30 am nächsten Morgen. Auf einem kaputten Rad. In ein Ziel, das kurz zuvor geschlossen hat. Der hat die 12 km/h Mindestmarke knapp verpasst. Und sein Fahrrad brannte. Garin, der hat wahrscheinlich nur so ein Mini-Fahrrad. So. Ja. Der trägt mir die kleine Fahrrad und die Looping. Aber das ist halt das, wo wir vorhin gesagt haben, der eine, der 3 Stunden zu spät war, denkst du so, ja, fuck, aber ein paar Minuten ist halt echt. Ja. So. Ja. Schwierig. Garin ist in der Gesamtwertung fast 2 Stunden vor dem zweitplatzierten Georges mittlerweile. Was die Gewinne angeht, liegt er aber auf Platz 2. Also er hat jetzt 1725 Francs an diversen Preisgeldern irgendwie gewonnen. Hinter Ocoutier, der 1800 Francs gewonnen hat. Es gibt, glaube ich, auch dann immer noch, es kommen bei jeder Etappe auch noch so ein paar private Sponsoren quasi, die dann nochmal sagen, hey, wer da als erstes ankommt, der kriegt das. Und da und was halt wahrscheinlich sein wird, ist jetzt Werbegelder, nachdem das so massiver Hype war. Ja. Das heißt, aber dieses 3000 Euro Sieggeld für Gewinn der Etappe, das verschwindet fast schon halt gegen diese anderen Preisgelder so. Ja, vor allem, wenn du dir überlegst, wenn du da regional irgendwie in 2 Städten unterwegs bist, die halt auf der Strecke liegen und du sagst, oh, der schnellste Fahrer zwischen diesen 2 Punkten, der bekommt auch noch den Meunier-Preis. Ja, genau. Klar, irgendwie, das ist geil als Werbegag und kannst du schön verschreiben in der lokalen Presse, kommt super. Genau. Du musst aber auch sehen, dass mehr als 80% der Teilnehmer noch keinen einzigen Franc verdient haben an dieser Fahrt. 3 Tage Rast, dann geht's auf zur Etappe 4. Haben die aber alle genug Geld, um unterwegs sich irgendwie Nahrung, Essen und irgendwas kaufen zu können? Ich kann dir nicht sagen, wie die jetzt wirklich alle über die Runden kommen. Ja. Aber ja, irgendwie muss das ja klappen. So, ne? Aber ich denke schon, dass einige da hart am Ruin irgendwie arbeiten. Mhm. Etappe 4, Toulouse-Bordeaux, 268 Kilometer am 12. Juli. Nochmal 26 Amateurfahrer haben sich für diesen Abschnitt eingetragen, wenn auch am Ende nur 17 auftauchen. Warte, Sekunde. Du darfst auch erst später dazu kommen. Ja, das hat er ja vorhin gesagt, dass du manchmal auf Strecke die Einzeletappen, wenn auch Einzelleute mitfahren. Da kannst du auch mitfahren, nur auf der 5. Etappe. Okay. Also das, wo der sich beschwert hat, dass er bei den Langsamen mitfahren muss. Genau. Ja. Ach so, ich habe gedacht, da geht's ausschließlich um diejenigen, die zwar komplett mitfahren, aber inzwischen disqualifiziert sind. Aber nicht mehr in der Wertung sind. Nee, genau. Nee. Ah, okay. Die Disqualifizierten sind raus. Also dann gründen wir, dass die weiterfahren. Ja, disqualifiziert ist raus und die nicht mehr in der Gesamtwertung sind, können Einzeletappen fahren, aber die müssen nicht alle fahren. Okay. Und du kannst dir das auch später einsteigen, kannst da aussuchen, wie du willst. Das Feld ist jetzt auf der kürzesten Etappe der ersten Tour schon etwas ausgedünnt. Es sind noch 25 Fahrer in der Gesamtwertung. Und Lotto, für die ist es schon jetzt ein Mega-Erfolg. Die Ausgabe zur Etappe 3 hat 100.000 Hefte verkauft. De Grange feiert das mit Großzügigkeit und erweitert sein Stipendium auf die Fahrer. Ich meine, es sind überhaupt keine 50 mehr, die überhaupt potenziell ins Ziel kommen können. Ja. Also er erweitert jetzt sein Stipendium und sagt, also alle, die irgendwie ins Ziel und in die Gesamtwertung schaffen und quasi weniger 200 Frau verdient haben. Also es fällt diese Mindestgeschwindigkeit-Regel weg und es fällt diese 50-Leute-Regel, ich meine, die ist sowieso hinfällig, weil es ja nur noch, Dings sind. Also eigentlich wären mit dieser 20-km/h-Regel gäbe es nur noch 13 Fahrer, die das erfüllen würden, aktuell. Das glaube ich nämlich auch, dass das sehr knapp ist. Um 2 Uhr nachts tauchen die ersten Zuschauer am Start auf, um sich einen guten Platz zu sichern. Ein Orchester spielt in einem nahen Café. Zeitungsverkäufer preisen lauthals tote Bäume an. Ein Pop-up-Kino zeigt irgendwelche Bilder der Stadt. Also da ist mega der Rummel mitten in der Nacht. Die Menge kreischt entzückt, als gegen 4 Uhr Maurice Garin und Hippolyte Ocuturier auftauchen. Noch lauter rufen die Leute nur für den Schmied und Lokalmatador Dagassi, der irgendwo in der Nähe wohnt. Aber warte mal eine Sekunde, ist nicht so der Plan, dass die irgendwann morgens ankommen, mitten in der Nacht? Da geht es jetzt um Losfahren. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Start von Etappe 4. Aber warum starten die dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten? Ja, weil die Etappen ja auch unterschiedlich lang sind. Das verstehe ich nicht. Und am Morgen immer, es macht ja auch keinen Sinn. Doch, pass auf. Die wollen ja morgen im Ankommen am nächsten Tag. Nein, Sekunde. Warum starten die 2 Personen zu so viel unterschiedlichen Zeiten? Die starten nicht, die trudeln da so ein. So eintrudeln im Sinne. Die mussten sich auch immer anmelden, fürs Losfahren und so. Also jetzt habe ich es verstanden. Okay. Also sozusagen, die erscheinen vor Ort, vor Publikum. Es gibt auch noch so einen komischen Modi, das habe ich nicht ganz verstanden, aber immer, wenn dann alle beisammen sind, fährt auch das gesamte Feld nochmal mit dem Startleiter irgendwie noch bis zum Startpunkt. Das ist auch irgendwie noch so eine komische Regel. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja. Aber das gibt es teilweise, glaube ich, heute auch noch. Oh ja. Es gibt auch so Abschnitte, wenn ein Rennen neutralisiert wird, das heißt dann, dass keiner mehr überholen darf. Ja, also da ist dann irgendwas passiert. Ah, das ist wie bei der Formel 1, wenn das gelbe Fahne und das Pace Car irgendwie quasi draußen ist, dann werden alle gebremst und es darf keiner überholen. Und das gibt's wohl auch halt bei Gefahrenstellen, wenn irgendwie irgendwas passiert, keine Ahnung. Bei unterschiedlichsten Begebenheiten, das ist so ähnlich. Also, 5 Uhr morgens preschen die Fahrer der ersten Gruppe los. Um 6 folgt folgen wieder unsere Etappenfahrer mit Ocoutuyer aus der Gruppe 2. D'Agassi, der geht sofort in Führung, weil der halt jetzt gerade mega gehypt ist. Ja. Vor Heimatkulisse hat irgendwie die ganzen Local Fans irgendwie in seinem Rücken, der tritt nochmal extra schnell rein. Ja. Muss aber dann eigentlich auch nach kurzer Zeit eingestehen, dass er dieses Tempo einfach nicht durchhalten kann. Ja. Der wird so ein bisschen nach hinten in die Verfolgergruppe durchgereicht, aber er hält insgesamt eigentlich noch ganz tapfer mit. Trotzdem ist die Geschwindigkeit des Felds insgesamt brutal. Die ersten erreichen den 60-Kilometer-Marker nach 90 Minuten, also mit mehr als 40 km/h Durchschnitt. Garin ist, es war ja 3 Tage Ruhepause. Ja. Die sind jetzt, naja, gut, und sind jetzt quasi voll erholt. Naja, wir sind im Süden Frankreich, das ist ja hügelig, aber vergleichsweise flacher. Ja, den 40 km/h Durchschnitt kannst du mit Hügeln, das schaffst du nicht. Ja, genau. Ja. Und das mit der Pause ist auch nur so ein bisschen Quatsch, ne? Weil wenn du dich zu lang wieder ausruhst und dann fangen irgendwann auch an, deine Muskeln irgendwie zu krampfen und so. Mhm. Also du musst eigentlich dann auch in den Ruhetagen ordentlich dich bewegen, sonst glaube ich, kannst du da überhaupt nicht mehr solche Monsterstrecken fahren. Garin ist jetzt der Erste am Checkpoint, aber wieder ist Ocoutuyer trotzdem schneller. Netto führt er schon mit 4 Minuten. Ein Hund läuft nach dem zweiten Checkpoint auf die Strecke und bringt alle aus Garins Gruppe zu Fall, außer Garin und Georges, also außer die ersten beiden in der Gesamtplatzierung. Fast alle können dann irgendwie sich aufstehen und wieder weiterfahren, auch wenn einer sich zumindest von dem Zuschauer wieder ein Fahrrad leihen muss. Aber fast an derselben Stelle rennt auch der zweiten Gruppe ein Hund vor die Räder, was ist denn da los? Was dazu führt, dass einer der Amateurfahrer den Ocoutuyer irgendwie nochmal vom Fahrrad kegelt und die machen jetzt den ersten, den ich mitgekriegt habe, so richtigen Massencrash. Also da landen dann irgendwie so 15 Fahrer irgendwie in einem großen Knäuel tatsächlich auf der Straße. Ocoutuyer rabbelt sich wieder auf, er muss aber kurze Zeit später anhalten und sich in einer Apotheke das Knie verarzten lassen. Er beendet die Etappe vorzeitig. Am nächsten Kontrollpunkt gibt es wieder Stiftgerangel. Garin setzt die Ellenbogen ein und ist Erster in einer Gruppe aus 8. Verfolgt werden sie mit einem Abstand von 11 Minuten von dem Schmied und einem weiteren Fahrer. Der Schmied ist mega präsent gerade. Der ist gerade hier, der ist halt gerade sein Heimatterritorium, ne? Da kennt er sich aus. Ein Rennteilnehmer will am Kontrollpunkt aufgeben, weil er auch seine Heimatstadt erreicht hat. Er wird aber gerade von den lokalen Fans wieder irgendwie aufgepäppelt, ja, und ermutigt weiterzufahren. Oh. Ein Künstler verspricht ihm sogar, dass er ihm ein Kunstwerk widmen wird. So. Es hat 39 Grad im Schatten. Vor allem die Amateure fallen jetzt wie die Fliegen. Ja, also bei so einem Wetter auch noch. Ich meine, das haben wir hier. Ja. Und jede Bewegung ist eine Qual. Unter den Profis spielen sich derweil Szenen der Brüderlichkeit ab. Der Belgier, der immer nichts zu essen bekommt, der hat einen Platten und muss flicken, weil er keinen Schlauch dabei hat. Aber es kommt ein Kontrahent vorbeigefahren und wirft ihm einen von seinen Ersatzschläuchen zu. Wow. Also mega, eine schöne Geste. Mega nett. Sekunde, bitte sagt mir nicht, dass der aber absichtlich Löcher drin hat. Nein. Und Schlauch nein, oder irgendwas total Fieses. Nein. Aber der Kontrahent hat kurze Zeit später auch einen Platten. Und hat keinen Schlauch mehr. Ja, doch, er hat schon noch einen. Aber er muss jetzt auch wieder flicken, was jetzt den Belgier wieder auf ihn ranbringt. Und er stoppt und hält an und wartet, bis der seinen Reifen geflickt hat. So ist es schön. Und zum Dank setzt er dann auch noch quasi, also er fährt jetzt dann mit dem anderen und zieht den halt mit einem relativ hohen Tempo jetzt dann so ein Stück mit. So, das so als Dankesgeste quasi. Ja. Wieder kommen die Fahrer sehr viel früher am Ziel an als erwartet. Die Zuschauer trudeln gerade erst so langsam ein und der Stadtzielfuzzi, der muss so ganz schnell noch irgendwie erstmal einen Kohlestrich auf die Straße ziehen, so, weil die überhaupt noch nicht darauf vorbereitet sind. Um 13.50 Uhr taucht eine Staubwolke in 500 Meter Entfernung vor dem Ziel auf. Eine Stampede! Und die Staubwolke setzt zum Endspurt an. Georges kommt auf Platz 3 ins Ziel, Garin auf Platz 4. Erster ist ein Belgier namens Samson, der etwas entzürnt feststellt, dass die engagierte Band nur die Marseillaise spielen kann, nicht aber die belgische Hymne. Was? Bitte? Konsequent wird dann auch nur Garin als Gesamtführender gefeiert und nicht er als Etappensieger. Und dann muss Porin und Samsung auch noch feststellen, dass ein Typ aus der zweiten Gruppe seine Zeit geschlagen hat. Und jetzt pass auf, genau der Typ, der mit seinem Landsmann Kerf unterwegs gewesen ist. Also der Typ, der schnell war, weil der Belgier ihn mitgezogen hat, der hat ihn jetzt auch noch in der Zeit geschlagen. Also für den läuft es richtig scheiße. Zum Thema Nationalhymnen kann ich die A-Folgen um die 102, 103 empfehlen. Ich weiß nicht genau, welches sein wird. Neuer Lotto-Verkaufsrekord, 117.000 Hefte. De Grange ist zufrieden. aber nicht mit dieser Zwei-Gruppen-Sache. So, er kündigt an für die sechste und letzte Etappe. Dachte, machen wir das wieder anders. Habe ich sieben gesagt? Ja. Ich glaube, es waren nur sechs, sorry. Ich stelle mir das auch ein bisschen gruselig vor als Redakteur der Zeitschrift, die rauskommt, wenn die Tour de France durch ist. Weil? Naja, du weißt genau, das Ding geht total in den Keller wieder. Ach so, dann, okay. Und dann sozusagen verstehe. Die Verantwortung sein, du musst jetzt eine Story bringen, dass die Leute, die uns jetzt ab und zu gelesen haben, jetzt auch dranbleiben sollen. Was soll ich noch machen? Ich glaube, dass diese Welle tatsächlich so langsam abebbt, dass du da noch ein bisschen auf diesem Thema mitschwimmen kannst. Aber dann versuchst du das ja irgendwie noch zu pushen und was hochzuhalten und du weißt genau, es wird abebben. Ja, es lässt sich gar nicht aufhalten. Also, er kündigt jetzt für die sechste und letzte Etappe an, dieses Zwei-Klassen-Ding wieder abzuschaffen, aber nicht, indem er die Felder zusammenführt, sondern indem er einfach nur noch die antreten lässt, die für den Gesamtsieg noch fahren dürfen. Also diese zweite Gruppe wird komplett gestrichen. Warum? Weiß ich nicht, weil die letzte Etappe was Besonderes ist. Okay, hätte er sich auch mal vorher überlegen können. Es dürfen auch bei der letzten Etappe, das ist auch noch eine Ausnahmeregel, es dürfen auch Schrittmacher fahren. Also das ist... Warum führt mir das jetzt wieder ein? Weiß ich nicht. Einfach, also das, da habe ich auch drüber nachgedacht, es ist wahrscheinlich echt so ein Action-Ding irgendwie nochmal halt so richtig, weißt, volle Bulle, hohes Tempo. Ja, ja. Aber ist das Endziel in Paris? Ja. Okay. Ja, also keine Ahnung, hier Glamour und Spektakel. Die Enden, wo sie angefangen haben. Genau. Das ist ja eine Rundtour. Eine Rundfahrt. Etappe 5, Bordeaux-Nantes, 425 Kilometer am 13. Juli. Also das ist der nächste Abend, 23 Uhr. Die Leute, die jetzt da den Start beobachten wollen, die warten teilweise schon seit 6 Stunden. Militärkapellen spielen. Immerhin ist Nationaltag. Und dann los geht die Luzi. In der nur 8 Mann starken Etappensieger-Only-Verfolgergruppe fährt nun auch Ambroise mit. Garin. Also das ist Maurice Bruder. Der ist nur für diese Etappe. Also mit der zweiten Gruppe. Was ist der denn vom Beruf? Das weiß ich nicht. Aber achso, warte mal. Golfprofi. Nee, es ist der andere Bruder. Tatsächlich hat Maurice kurz vorher mit 2 Brüdern eine Fahrradwerkstatt eröffnet. Oh. Es ist aber, glaube ich, nicht der Bruder, der dabei ist. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jean Fischer setzt sich an die Spitze. Maurice Garin unmittelbar dahinter. Dann ein beinahe Zusammenstoß mit einem unbeleuchteten Heuwagen. Garin nutzt mal wieder die Verwirrung und sprintet los. Fischer und Kerf, also unser Belgier, hinterher. Die Verfolger haben bald mit technischen Problemen nicht näher genannter Natur zu kämpfen. Dafür schließt bis 2.15 Uhr nachts Georges auf Garin auf. Garin Nummer 2, achso, sein Bruder. Garin Nummer 2 hat bis dahin schon mehr als eine Dreiviertelstunde gut gemacht. Also der in der zweiten Gruppe fährt, hat die jetzt schon fast quasi eingeholt. Am ersten Kontrollpunkt treffen 10 Leute fast gleichzeitig ein. Darunter Garin, Georges, Kerf, Dagassi und noch ein paar andere. Jean Fischer taucht etwas später blutüberströmt auf. Er ist auf den Kopf gestürzt und muss erstmal behandelt werden. Ein Mann namens Milocho kommt noch schlimmer zugerichtet an, sodass ein Mechaniker sein Fahrrad und ein Arzt ihn zusammenflicken muss. 30 Minuten später ist aber auch er wieder unterwegs. Also. Hey, also ganz ehrlich, ich habe, als ich in Bamberg noch gewohnt habe, habe ich eine Zeit lang sehr, sehr regelmäßig so das örtliche, kleine, bisschen ranzige Kultur-Kino immer aufgesucht und da eigentlich ziemlich alles geguckt, was lief. Das war so, ich gehöre dann ins Kino, was läuft überhaupt? Egal, ich gehe in das Kino. Und da lief auch irgendwann der Film Höllentour, wo es um die Tour de France geht. Ja, den habe ich auch gesehen. Das ist dieser... Weh dich, du Sau. Ja. Dieser eine Sonntag, es gibt so einen Film über... Oh Gott, wie heißt denn das? Es gibt ein Buch über einen Film... Der eine Doku ist über die Tour de France. Der heißt auch irgendwie so ähnlich. Ja. Das und der Titel von diesem Film, der einfach Höllentour heißt, ist da halt einfach so treffend. Ach so, okay. Ich dachte, du führst das jetzt noch weiter aus. Hm. Okay. Kurz und knackig. Also, was ich vielleicht auch noch nicht explizit gesagt habe, aber was ihr euch vielleicht schon gedacht habt, die haben alle natürlich auch keine Helme. So, ne? Also, das ist auch nochmal ein ziemlich krasser Unterschied. Was so ein Kopfsturz, also das möchte ich echt nicht erleben, auf so einer Straße mit dem Fahrrad ohne Helm. Ambroise Garin ist insgesamt der schnellste auf der Strecke. Der hat jetzt schon 11 Minuten Vorsprung vor allen anderen. Die ersten kommen jetzt, als die Sonne aufgeht, durch Saint, aber die zwischen 8 und 10 am Morgen der Bastille durch diesen Ort kommen, die müssen absteigen und 100 Meter laufen, um die dort stattfindende Parade nicht zu stören. Ah. Da ist Nationalfeiertag. Das ist auch eine geile Organisation. Also wenn du schnell genug bist, kannst du noch vor der Parade irgendwie drüber fahren. Wenn du aber zu langsam bist, dann musst du aus dem Laufen. Das ist fies, das ist das Gegenteil von Rubberbanding. Genau. Auf der Hälfte der Etappe ist Maurice immer noch vorn. In Wirklichkeit führt aber sein Bruder mit 6 Minuten. Ambroise hat schon mehr als das halbe Feld von Gruppe 1-Fahrern überholt, wobei er langsam aber sicher jetzt auch langsamer wird. Also der ist auch kein Profi-Radrennfahrer, der so ein hohes Tempo so lange durchhalten kann. Am nächsten Kontrollpunkt fällt auf, dass noch jemand zurückgefallen ist. Georges, der immer noch auf Platz 2 der Gesamtrangliste steht. Keiner weiß, was mit ihm los ist. Es geht aber das Gerücht um, dass er sich von einem Auto hat ziehen lassen und deshalb disqualifiziert wurde. Dann kommt aber ein Fahrer an den Kontrollpunkt, der den Georges vor kurzem noch gesehen hat. Der war total frustriert, weil er 2 Platten hintereinander hatte und hat sich dann erstmal unter einen Baum gesetzt und ist dann irgendwie eingepennt. Okay. Und der andere hat ihn dann aufgeweckt, aber weil Georges nach dem Nickerchen nicht ausgeruht war und quasi komplett zerstört auf dem Zahnfleisch gefahren ist, hat der andere ihn dann irgendwann zurückgelassen und ist weitergefahren. Oh. Der muss so schlimm ausgeschaut haben, dass ein Zuschauer ihm sogar ein Bett angeboten hat. Ja, aber gut, ganz ehrlich, nach diesen Strapazen, die du da hinter dir hast, dass du da irgendwie ein Schlafdefizit hast und ähnliches, blöd gesagt, wen wundert's? Ja, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Georges wird diese Etappe nicht abschließen. Ja, ja. Der war an der Spitze des Feldes. Die 4 Führenden sind alle aus demselben Team. Garin sagt seinen Kameraden mehr oder weniger direkt, dass sie ihn die Etappe gewinnen lassen sollen. Gesamtsiegmäßig hat er gerade eigentlich wenig zu befürchten. Er bietet den anderen aber sogar Geld, dass sie ihn als erster über die Ziellinie fahren lassen. Das scheint mir jetzt auch nicht unbedingt regelkonform. Nee, das ist höchst verboten, weil so diese Teamstruktur, das gibt's ja eigentlich nicht, ne? Aber er hat schon auch ein gewisses Auftreten. Ja, er ist jetzt nicht groß, aber er hat schon auch irgendwie. Er ist Nachteil, wie es ist. Er ist schon auch der krasseste Radfahrer hier. So. Ist schon einfach so. Fernand Auguereau, der auch in dieser Vierergruppe fährt, der hat kurz zuvor einen Platten, hat dann aber dankenswerterweise von einem abgeschlagenen Konkurrenten das Fahrrad bekommen. Also auch eine mega sportliche Sache. Das heißt, der hat aufgegeben und gesagt, hier kommt ein Mainz. Ja, die haben halt getauscht und der andere hat den entweder geflickt oder dann später irgendwie gegen ein anderes Fahrrad getauscht, weil der eh keine Chance mehr hatte. Aber das ist der Einzige, der dieses Angebot von Garin ausschlägt. Also in dieser Vierergruppe ist er der eine, der sagt, nee, mach ich nicht mit. Der ist in Topform, das mit dem Fahrrad irgendwie, das war jetzt, hat ihn wenige Minuten nur gekostet, das war irgendwie alles noch gut, er ist noch voll im Rennen und er hat insgesamt noch keinen Etappensieg auf dem Kerbholz. Also er hat fest vor, diese Etappe zu gewinnen. Garin schickt jetzt daraufhin einen seiner Teamkameraden voraus, der dann vor dem Fahrrad springen soll und es Auguereau in den Weg werfen soll. Was? Ja, und er macht es auch. Also, sag mal, einer bricht nach vorne aus, hält an, geht vom Fahrrad, wirft es dem Auguereau direkt vors Rad. Ey, das hat irgendwie in der 8. Staffel von Game of Thrones hier gerade so ein ziemlicher Garin. Das fehlt bloß noch, dass so Leute am Straßenrand einfach stehen, so einer links, einer rechts, ein Seil in der Mitte der Straße haben und wenn die Falschen kommen, zack, wird das Seil hochgezogen, sodass es gespannt ist und alle drüber fliegen. Garin steigt an der Unfallstelle noch ab und jetzt, je nach Quelle, hebt der Auguereaus Rad noch hoch und wirft es zu Boden oder halt nicht. Bevor er dann, und da sind sich alle Quellen wieder einig, so lange auf dem Hinterrad rumtrampelt, bis es wirklich komplett unbrauchbar ist. Und dann bietet er allen anderen, die umstehen, noch Geld, damit sie dem Auguereau jegliche Hilfestellung verweigern. Wow. Das ist jetzt nicht so schön Fair Play. Ja, das war jetzt nicht die sportliche Geste. Auguereau, jetzt zu einem Fußmarsch gezwungen, trifft nach einem Kilometer auf einen freundlichen Passanten, der ihm wieder ein Fahrrad borgt und voller Wut und Adrenalin prescht er sich nun nochmal bis an diese Gruppe heran. Also der ist wirklich irgendwie auch stinksauer und fährt, glaube ich, hauptsächlich auf Hass. Klar. Und 60 Kilometer vor Nantes hat er die tatsächlich eingeholt, erleidet aber dann einen Platten und fällt endgültig zurück. Oh. Das ist wirklich bitter. So, also jetzt hätte ich es ihm gegönnt eigentlich, dass er das... Ja, vor allem was für eine elende Unsportlichkeit einfach. Ja. Das ist ja echt nicht entschuldigbar. Die Etappe endet in einem Velodrom, in dem die Fahrer noch 2 Runden zurücklegen müssen. Garins Mitfahrer halten sich tatsächlich auch jetzt zurück und Garin beginnt in der letzten Kurve mit einem Endspurt und fährt als erster ins Ziel. Garin hält für den Etappensieg sogar noch eine extra Bastille-Day-Medaille irgendwie, weil da halt gerade Nationalfeiertag war und der kleine Schornsteinfeger, wie ihn alle nennen, redet dann im Interview auch noch ein bisschen abfällig über diesen Auguereau, ja, sagt, dass der irgendwie, keine Ahnung, gestänkert hat und sonst was, also verbreitet noch ein bisschen irgendwie Lügengeschichten über den und verliert sich dann in Schwärmereien über die tolle Atmosphäre in Nantes. Auguereau, der 10 Minuten später eintrifft, wird nicht interviewt. In der Gesamtwertung ist Garin jetzt knapp 3 Stunden vor einem der Teamkameraden, mit denen er gerade durchs Ziel gefahren ist. Und nochmal anderthalb Stunden später folgt dann Augereau. Also dieser. Aber ist ja fast uneinholbar, oder? Dieser zweite, der irgendwie hinter ihm war, der ist ja jetzt ausgefallen. Und jetzt sind 3 Stunden Puffer und dann noch zu einem Teamkameraden. Also der ist schon ein relativ guter Vorsprung. In der Wertung sind noch 21 Fahrer. Der Vorfall zwischen Garin und Augereau soll wohl offiziell untersucht werden, aber also zumindest die Lotto schreibt nichts davon. Naja, klar, das würde ja auch ihr schickes, tolles Rennen beschmutzen, egal was dabei rauskommt. Die Konkurrenzblätter schreiben darüber, ja, natürlich. Aber da die jetzt da auch nicht wirklich, also die Offiziellen sind ja quasi die Redaktion von der anderen Zeitung, die haben ja jetzt das Thema in der Hand. Also, dass die gar nichts schreiben, stimmt auch nicht ganz. In der Lotto-Ausgabe zur Etappe 5 steht über Garin, er wäre eine brutale Kraft, die durch nichts aufzuhalten ist. Ja, so kann man das, glaube ich, auch ausdrücken. Das war in meinem Halbjahresgespräch auch der Tino. Sie verpassen ihm bei der Gelegenheit auch einen neuen Spitznamen, The White Bulldog, weil er auch immer so ein weißes Jersey irgendwie trägt. Aha. Der Chefreporter von Lotto erhält Drohbriefe aus der Heimatstadt von Augereau, die aber nicht an ihn gerichtet sind, sondern die dem Garin drohen, sollte die Rennleitung nichts in der Sache unternehmen. Also die Stimmung kocht auch insgesamt so ein bisschen hoch. Endspurt, Etappe 6. Nord-Paris, 471 Kilometer, die längste Etappe. Alter, Vater. 18. Juli. 471. Ich glaube nicht, dass ich schon mal so viele Kilometer im Jahr auf einem Fahrrad gefahren bin. Während einige der großen Namen schon ansehnliche Sümmchen an Preisgeldern eingesteckt haben bis hier, fahren die meisten Akteure bisher tiefrot. Ja? Also die haben für Verpflegung, Unterkunft, wahrscheinlich haben die teilweise auch Schulden irgendwie gemacht. Deswegen. Für viele gibt es eigentlich jetzt nur noch den Ausweg aus der, den einen Ausweg aus der Tour de Schuldenfalle, freiwillig ausscheiden und in der finalen Etappe als Pacemaker anheuern. Weil Pacemaker ist ein saugut bezahlter Job. Und wirklich? Das ist jetzt tatsächlich. Hast du noch die Kraft, ein Pacemaker zu sein auf der 6. und letzten Etappe? Naja, wenn das deine finanzielle einzige oder die wirtschaftlich vernünftigste Entscheidung ist, dann magst du das, glaube ich, schon. Ich glaube, der Punkt ist doch auch, du bist ja nicht Pacemaker die komplette Strecke durch. Du machst halt, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Drittel der Strecke Pacemaker und dann ich denke auch, nächste Pacemaker rein. Dass die sich abwechseln, weil sonst frage ich mich immer, wenn ein Pacemaker die ganze Strecke fahren würde, warum fährt der dann nicht einfach, wenn er schneller und kräftiger trotzdem, ist? Trotzdem haben die ja unglaublich Strapazen hinter sich. Ja, ja, schon. Aber es gibt jetzt tatsächlich einige wenige, die aus der Gesamtwertung freiwillig aussteigen, um das zu machen, um Pacemaker irgendwie anzuheuern. Und die Gruppe 2-Fahrer, die dürfen ja jetzt nicht mitfahren, die heuern natürlich jetzt auch als Pacemaker an. Also das gibt jetzt da schon nochmal einige, die da trotzdem mitfahren. Spannender Fakt in dieser Pacemaker-Diskussion, Garin hat die 1286 Kilometer der letzten 3 Etappen in insgesamt 51 Stunden und ein paar Zerquetsche zurückgelegt. Eine ähnliche Strecke hat er in einem früheren Rennen mit Pacemakern zurückgelegt in 52 Stunden. Also er war jetzt in diesem Rennen eigentlich auf einer Strecke, die vergleichbar ist mit einer, die er früher schon mal gefahren ist, noch schneller im Vergleich zu dem Rennen mit Pacemakern. Krass. Ja, krass. Also reden wir später drüber. 4 Tage Pause, dann Etappe 6. Vor 10.000 Zuschauern starten die Fahrer kurz vor 20 Uhr in die finale Etappe. Während Augereau von den Fans gefeiert wird, endet Garin hauptsächlich Buhrufe. Augereau sprintet vom Start weg los, bringt sofort einige Meter zwischen sich und das Feld und das viele Auf und Ab in den ersten Kilometern zerteilt auch das Feld sehr schnell. Garin und seine Entourage aus der letzten Etappe nehmen die Verfolgung auf, wobei Garin allen davonzieht und bald auch Augereau überholt und hinter sich lässt. Als es schon dunkel ist, schließt ein unbekannter Radfahrer zu Garin auf und fragt nach seinem Namen. Hey, wer heißt du denn? Hey, wer bist du denn? Bist du öfter hier? Der nennt geistesgegenwärtig nicht seinen Namen, sondern den eines Kontrahenten und fügt noch hinzu, Garin? Den haben wir vor einer ganzen Weile hinter uns gelassen. Der muss weit zurückliegen. Der mysteriöse Radfahrer verschwindet wieder in der Dunkelheit. Also ist anzunehmen, dass das halt einer war, der sauer war wegen dieser Augereau-Sache, wenn man es Leder wollte. Eine ganze Weile nach dem ersten Kontrollpunkt wundert sich der Italiener Muller, dass die Zuschauer ihn als Führenden bejubeln. Er wähnte sich eigentlich weit abgeschlagen. Stellt sich raus, die vor ihm haben sich mal wieder verfahren und nähern sich. Ich wollte gerade fragen. Nähern sich nun wieder von hinten. Ich dachte, das liebe ich ja, so ein, ich bin Erster, wieso eigentlich? Der Typ da vorne, wir müssen aufschließen. Hä? Bevor sich Muller versieht, schließt die Gruppe auch tatsächlich wieder zu ihm auf, wobei er die erst gar nicht sieht, sondern nur die lautstarken Flüche hört, die diese wieder dem entgegenschleudern, der sich verfahren hat, also der die Gruppe angeführt hat. Dann wagt Jean Fischer einen Ausbruch, einer von vielen in dieser Nacht. Aber er kommt nicht so richtig weg. Die anderen reagieren sofort und die Führungsgruppe um Garin bleibt beisammen. Kurz vor Luyn, irgendein französischer Städtename, fahren hinter der Spitzengruppe zwei Begleitmotorräder ineinander. Einige Radrennfahrer halten an und helfen den verletzten Motorradfahrern, was ja auch irgendwie geil ist. Die stoppen ein Auto und schicken den Fahrer nach einem Arzt, weil die tatsächlich wirklich schwer verletzt sind. Also der eine hat irgendwie ein Kopftrauma und der andere hat sich an der Wirbelsäule verletzt und stirbt sogar kurze Zeit später im Krankenhaus. Wird dann zum Todesopfer Nummer 2 der Tour. Todesopfer Nummer 3 folgt in derselben Nacht, als Pasquier einen Passanten über den Haufen fährt, der im Dunkeln auf der Straße steht. Mm. Pasquier fährt blutüberströmt weiter, sein Unfallgegner stirbt. Wusste er davon? Naja, dass er den überfahren hat, hat er schon mitbekommen, aber ich denke, er ist irgendwie aufgestiegen und weitergefahren. Ja, aber hat ich weiß es tatsächlich, die Details kenne ich tatsächlich nicht. Also, man weiß nicht, ob der wusste, oh, der Typ ist liegen geblieben oder ob der aufgestanden und gesagt, oh, geht schon, ist weitergegangen. Ich nehme an, dass es so war, dass der halt es nicht so ganz gecheckt hat, was da eigentlich, und dass er einfach im Rennmodus aufgesprungen und weitergefahren ist. Wir wissen es nicht. Die führenden 14 Fahrer bekommen davon nichts mit. Die passieren den nächsten Kontrollpunkt, prügeln sich wieder um den Stift, stopfen sich die Taschen voll mit Verpflegung und düsen weiter. Sonnenaufgang. Einer der Fahrer hält in der nächsten Stadt an und trifft sich mit einem ortsansässigen Freund zum ausgiebigen Frühstück. Das ist auch so geil, die letzte Etappe. Gib mal ein Croissant, ein Stückchen von dem Flüt. Das ist ein echter Franzose. Ich würde mich wundern, wenn es einer der Belgier gewesen wäre. Gib mir ein Stück von dem Flüt, bitte. Erst nach einer Stunde fährt er gemütlich weiter und er ist noch nicht mal letzter. Ein anderer kommt nochmal 40 Minuten nach ihm, 50 Kilometer trennen den letzten vom ersten ungefähr. Mm. 10 Fahrer sind aktuell in der Spitzengruppe, darunter Garin, Augereau, Kerf, Müller, Samson, Potier, Jean Fischer und irgendwie noch andere. Der Schmied und auch der Deutsche sind 30 Minuten hinter ihnen. Garin treibt die Führenden weiter voran. Er scheint gut gelaunt, reißt Witze, wirkt kraftvoll und vital. An einem Bahnübergang schließt sich die Schranke direkt vor ihnen. Doch Garin, Müller, Potier und Augereau rechnen einfach noch schnell drüber. Fahren einfach drüber. Und der Rest wollte eigentlich auch drüber fahren, aber der Signalmann, der halt die Schranke bedient hat, hat die mehr oder weniger aufgehalten. Garin checkt, dass nicht alle durchgekommen sind und überredet jetzt die 4 Führenden anzuhalten und auf den Rest, Sportlichkeit auf den Rest zu warten. Und er aber nicht. Nein, tatsächlich halten alle auf. Oh, okay. Was ich auch irgendwie, also nach dem inkonsequent. Nach dem Move vorhin verstehe ich den Move nicht. Ja. So. Ja, vielleicht um die Wogen auch wieder etwas zu glätten. Imagepflege? Vielleicht. Sie sind also immer noch zu 10, als sie in Chartres beschließen, nochmal anzuhalten und eine Viertelstunde lang Kraft zu tanken. Es bleiben noch 84 Kilometer bis zum Ziel. Garin will nicht nur die Tour gewinnen, sondern das auch ordentlich. Ein Sieg auf der letzten Etappe ist für ihn Ehrensache. Und der Schornsteinfeger startet einen letzten Ausbruchsversuch, aber so recht kommt er nicht weg. Das Stadtzentrum von Paris ist gefüllt mit Schaulustigen. Es herrscht absolutes Chaos. Ein Auto steht in Flammen, ein anderes überfährt einen Passanten. 2 Polizisten versuchen, die Ordnung wiederherzustellen. Komplett haben wir also wieder ein Todesopfer im Raum der Tour de France oder ist es eher so? Ist an der Stelle halt Paris. Keins Bekannten. Nee. Okay. Jean Fischer, The Climber, nutzt den letzten Anstieg für einen Ausbruch und auch Augereau klemmt sich an seine Fersen. Garin kann an der Stelle nicht mithalten und bleibt zurück. Unmittelbar auf der Spitze des Hügels kollidiert Fischer mit einem Zuschauer. Augereau kann knapp ausweichen und braust jetzt den Berg wieder hinunter. Knapp hinter ihm ist Garin. Noch 1 Kilometer bis zum Ziel. Augereaus Rad beginnt stark zu zittern. Scheiße, er hat einen Platten am Hinterrad. Er versucht sich trotzdem im Sattel zu halten, aber er stürzt. Ein Passant hält ihm ein Fahrrad hin, aber er kann nicht schnell genug aufspringen. Garin überholt. Der Weg durch die Menschenmenge zum Ziel ist nicht breiter als 60 Zentimeter. Wow! Augereau, das wäre heute noch so. Augereau hat keine Chance mehr, Garin wieder zu überholen. Und so radelt Maurice Garin halbwegs entspannt einem geschichtsträchtigen Sieg entgegen. Er ist der erste Sieger der Tour de France. Ip, ip, ura. Die Gesamtwertung bleibt unverändert. Garin vor Potier, vor Augereau. Und als Maurice durchs Ziel fährt, baut ja eigentlich sofort ein Fotograf so sein Dreibein für das Siegerfoto auf und wird dann von hinten von Augereau mit dem Leihfahrrad umgeradelt. Also auch ein bisschen bescheuert. Der donnert gerade als Zweiter ins Ziel und steigt dann natürlich nach der Kollision über den Lenker ab und bleibt erstmal bewusstlos liegen und Blut rinnt ihm von der Stirn. Was ich auch ein super Ende für so ein Rennen finde. Ja, mega gut. Die Zuschauer schleppen ihn in den Garten eines Restaurants irgendwie ums Eck, wo es ein bisschen ruhiger ist und wo er wieder zu sich kommt. Garin lässt sich währenddessen feiern. Die Zweifel an seiner Aufrichtigkeit scheinen vergessen. Die Menschen jubeln und weinen. Maurice gibt sich cool. Zitat: wenn du am Tag 24 Stunden Schornsteine fegen musst, um deinen Unterhalt zu verdienen, stören dich 24 Stunden auf einer Rennstrecke bei 15 Grad minus nicht weiter. 15 Grad minus. Ja, das hat er mal, glaube ich. Ja, sicher, aber. Also er ist auch schon bei den Temperaturen gefahren, aber jetzt nicht in dem Rennen. Ja, so, das war jetzt, glaube ich. Im Juli. Ja. Die nach und nach eintrudelnden Fahrer gesellen sich zu Augereau in den Garten, lassen sich Champagner servieren und Zigarren bringen. Zu Zigarren kann ich euch auch einen schönen Artikel verlinken, in dem es um Ernährung von Spitzensportlern in den Anfangsjahren geht. Mhm. Ich sag mal so, in den 1920ern haben die noch geglaubt, Zigarren würden vor einem großen Anstieg die Lungen öffnen. Ja. Dann gingen die Zigarren bzw. Zigaretten in der Mannschaft rum und wurden durchgereicht. Also das ist dem Bergsteiger empfohlen, die Zigaretten. Das sind so geile Fotos, wenn du die Typen in ihrem, auf dem Rennrad in ihren Trikots siehst mit irgendwie Kippen im Mund und irgendwie den Berg hochstrampeln. Das ist schon echt geil. Dann folgt der Siegeszug der Athleten durch die Stadt zum Parc des Princes, gefolgt von 2000 Fans auf Rädern. Vive Garin, vive le Tour. In einem großen Stadion fährt Garin seine Ehrenrunde. Sein 8-jähriger Sohn, wie Papa Maurice im weißen Renndress, auf einem Kinderfahrrad direkt neben ihm. Auch da gibt es schöne Bilder auf seiner Wikipedia-Seite. Der Letzte, ein Arsène Milochot, erreicht das Ziel als 21. erst am nächsten Tag. Er hat für die finale Etappe. Zählt es noch trotzdem? Ja, ich glaube, der ist noch in der Zeit. Er hat für die finale Etappe doppelt so lang gebraucht wie Maurice und er ist auf der ganzen Tour fast 65 Stunden länger gefahren. Das hat, 65. Das sind fast 3 Tage. Es sind ja doch nur 6 Etappen. Das sind fast 3 Tage länger. Krass. Also schon allein deswegen würde ich da schnell fahren, weil ich keinen Bock hätte, irgendwie nochmal 3 Tage extra, Zeit für sowas. Extra dran zu hängen. Maurice gewinnt die erste Tour nach 94 Stunden und 33 Minuten im Sattel mit 2 Stunden und 59 Minuten Vorsprung auf den zweiten. Boah. Ein Rekord, der bis heute besteht. Was? Ja. Der Vorsprung. Der Vorsprung. Naja, achso, klar, der Vorsprung. Heutzutage haben die so. Ja vielleicht maximal irgendwie. Also heute ist das auch nicht mehr so. Fällt mega eng zusammen wahrscheinlich. Nicht mehr so monströs und brutal das Rennen. Mhm. Und da sind die irgendwie enger zusammen. Er verliert 2,5 Kilo, wird aber um 6.125 Francs an Preisgeld schwerer. Ja, und der Ruhm und Fame. Aber hallo. Der Ruhm und Fame. Der vor allem, also ich meine, was natürlich da jetzt ihm doch super in die Karten spielen muss, wenn da sein Bruder eine Fahrradwerkstatt hat, das muss doch ein super Aushängeschild sein. Ja, er selber. Der hat ja auch den gleichen Namen. Die betreibt ihn zu dritt. Also oder so? Tatsächlich, genau. Das ist dann jetzt auch das, was er dann halt danach macht. So, mhm. Ne? Mhm. Der zweite Portier, der geht mit 2450 Francs nach Hause. Also nicht einmal die Hälfte von dem, was Maurice irgendwie eingesteckt hat. Also das ist schon ein ganz ordentliches Sümmchen. Es gibt jetzt auch noch 1000 kleine Anekdoten. Etwa, dass der Schmied noch vor Ende der Tour fragt, ob er nächstes Jahr mit der Nummer 1 fahren darf. Und genau. Also da gibt es so viele Geschichten noch, die würden jetzt echt den Rahmen sprengen. Garin ist ein Betrüger, überhaupt keine Frage. Es gibt aber keinen, der ihn anklagen will deswegen. So, die finanziellen Interessen dahinter, die verhindern eigentlich, dass das jetzt breitgetreten wird. Also keiner gewinnt. Wie absurd, dass das schon von Anfang an so war, dass man halt auch sagt, so ein, eigentlich wissen, also da gibt es ja oft auch die Stimmen, die sagen, es wissen doch eigentlich, dass alle gedopt sind und es will aber keiner so genau hinschauen, weil so viel finanzielle Interessen da bestehen. Ja, aber noch nicht mal die Fahrer profitieren davon, wenn es da jetzt einen riesen Eklat gibt. Weißt, am Ende gibt es dann so eine Tour nicht mehr und so und dann für die schon wieder weniger Chance, irgendwie große Preisgelder anzustreichen. Ich finde, weil das ist ja Körperverletzung. Also das war nicht mehr grenzwertig, das war jenseits davon. Finde ich schon trotzdem krass, weil ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ich mal 10 Meter hat schleppen lassen soll. Also der Witz ist aber, ich meine, ich habe euch jetzt alles erzählt, was halt irgendwie die offizielle Geschichtsschreibung festhält. Das heißt aber nicht, dass das alles irgendwie astrein genauso gelaufen ist und dass da nicht unterwegs mal einer irgendwie noch anderen Schmuck getrieben hat. Ja, und wie viele derbe Sachen wir alle nicht wissen heute. Genau, den halt nie jemand mitbekommen hat. Also dieses Mega-Geschäft, das ist schon im Interesse eigentlich von fast jedem, dass das irgendwie weitergeht. Ich meine, dieser Augereau, der war dann immerhin auch Dritter, das hat ihm auch noch irgendwie ein bisschen Geld gebracht. Ja, es ist bitter eigentlich. Lotto verkauft nochmal 135.000 Blätter nach dem Rennen, was nochmal ein neuer Rekord ist. Die Zeitung bleibt erstmal bestehen, auch wenn die Auflage in den folgenden Tagen dann so langsam auf 70.000 zurückfällt, was immer noch dreimal so viel ist wie früher. Wahnsinn. Desgranges, der ist mega gehypt. Also der macht jetzt schon die großen Ansagen für die Tour 1904. Der sagt, alles wird perfekt laufen. Haha. Also gebe ich euch gleich noch einen kurzen Ausblick. Zwei Wochen später veröffentlicht Lotto das Ergebnis der offiziellen Untersuchungen wegen Regelverstößen. Man konnte keine Beweise finden, dass Hippolyte Aucouturier während der dritten Etappe wirklich betrogen hat. Also etwas, was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, was da eigentlich passiert sein soll. Vom Fall Guerin ist kein Wort zu lesen. Na klar. Es wird später klar, dass Guerin im Nachgang viele Fahrer auch für ihr Schweigen bezahlt hat. Also der hat einen großen Teil von seinem Preisgeld weitergereicht. Es ist halt so bitter, weil du dir denkst, oh Mensch, irgendwie so der Typ irgendwie nicht das allergeilste Start ins Leben unbedingt gekriegt, da mit dieser Kaminkehrerausbildung. Dann auch so dieses, und dann fährt er mit seinem Kind da am Schluss diese Etappe. Dann denkst du, aber halt. Bitter ist, man ist so hin und her gerissen, weil ja, er ist ja wirklich einer der größten Radrennfahrer seiner Zeit. Also da gibt es keinen Zweifel dran. So. Ja, aber das, was heißt denn das? Das heißt nicht, dass er ein guter Mensch ist. Korrekt. Ja, ja. Das ist aber, glaube ich, genau. Michael Jordan war ein Riesenarschloch. Ja, ja. Genau. Weißt du so. Genau. Aber man würde sich das halt wünschen, ja, weil man ja dann mit dem sympathisiert. So. Und ich glaube, jetzt sind wir halt genau in dieser Sache, in der im Moment auch viel Diskussion steckt, dass plötzlich Idole vergangener Jahre immer mehr brechen, weil du halt dann plötzlich die schlimmen Sachen erfährst über Leute, die halt vorher ausschließlich in so einem positiven Licht in der Öffentlichkeit ja in Erscheinung getreten sind. Also ganz schlimm finde ich halt vor allem auch das Zeichen, das damit gesetzt wird. Ja. Total. Denn es gibt, kurz danach gibt es ein Rennen, in dem werden von 15 Fahrern 11 disqualifiziert. So, darunter auch Maurices anderer Bruder, weil die sich unterwegs ziehen haben lassen oder weil die hier sich Reißzwecken ausgestreut haben. Ich meine, die haben halt gesehen, okay, so läuft's, okay, dann machen wir es auch so. Ja. Also, das ist halt immer das Bittere, dass du eigentlich bei sowas dann immer extrem ein Exempel statuieren musst. Das Schlimme ist eigentlich, dass unser Maurice-Name jetzt befleckt ist, weil unsere bisherigen beiden Maurices waren ja tatsächlich so total geil. Bei dem war ja von vornherein klar, dass der eigentlich schon zu gut ist für einen Maurice. So, Ach so, du meinst, hat er sich durch Kompetenz schon disqualifiziert? Natürlich findet auch 1904 wieder eine Tour statt. Keine Sorge, die gehe ich jetzt nicht mehr im Detail durch. Aber die Ergebnisse sind doch spannend. Platz 1, Maurice Guerin. Und das, obwohl er unterwegs von Fans eines anderen Fahrers attackiert wurde, von denen er nur knapp mit einem gebrochenen Finger entkommen konnte. Und insgesamt waren in dem Rennen blutrünstige Mobs auf der Straße und gefällte Bäume im Weg und so, waren echt ganz normal. Gefällte Bäume? Also ich glaube fast, dass die Story über die Tour 1904 fast noch geiler ist als die über die 1903. Platz 2, Lucien Potier. Platz 3 ist César Guerin, also sein anderer Bruder. Platz 4, Hippolyte Aucouturier. Alle vier werden nachträglich disqualifiziert. What? Alle vier? Alle vier. Vermutlich war Guerin unterwegs mit dem Zug gefahren, hat durch den Wald abgekürzt, hat Essen außerhalb der Etappen angenommen und hat nicht zugelassene Reifen verwendet, die ein Bar mehr Druck ausgehalten haben und damit konnte er dann 2 km/h schneller fahren als Jan. Ah. Aber er fährt auch Zug zwischendurch. Er fährt auch Zug. Ich möchte nur noch mal schlimmer, ja. Es gewinnt der 20-jährige No-Name Henri Cornet, der jüngste Gewinner einer Tour de France ever. Hey, das wäre ja auch mal so unglaublich witzig, wenn es so eine Tour de France gibt, wo einfach der Letztplatzierte gewinnt, weil man irgendwie mit dem neuen Verfahren bei allen irgendwie feststellt, dass unerlaubte Mittel genommen worden sind, außer bei irgendeinem totalen Außenseiter. Das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass sowas mal passiert. Ja, so. Ja. Also, nach dieser Pleite zieht sich Maurice jetzt aus dem Renngeschehen zurück und kümmert sich, wie schon gesagt, mit seinen Brüdern um diesen Fahrradladen, Werkstatt in Lens oder Lens. Den müsste es, glaube ich, auch heute noch geben sogar. Ah. 1933 wird in der Stadt auch ein Velodrom gebaut und nach Maurice benannt. 1938 bekommt er eine Goldmedaille des Schulsports vom Minister für Sport in Frankreich, was auch schon wieder eine interessante Message ist. Im Alter wird gerade etwas wirr im Kopf. Er wird oft gesehen, wie er orientierungslos durch die Stadt stolpert und fragt, wo ist der Kontrollpunkt? Wo? Oh je. Die Polizei sammelt ihn dann immer wieder ein und bringt ihn zurück nach Hause. Er stirbt, von der Allgemeinheit vergessen, 1957 im Alter von 86 Jahren. 2003 wird zur Feier des 100. Geburtstags der Tour eine Straße in Maubeuge, also die Stadt, wo er ganz am Anfang gefragt wurde, von dem Fahrradclub nach ihm benannt. Auch in seiner italienischen Geburtsstadt steht eine Statue von ihm. Aber der wurde ganz schön alt, finde ich. Ja, der wurde ganz schön alt. Weil wenn du überlegst, wenn jemand so an seine körperlichen Limits geht, ist das ja jemand, der nicht unbedingt auf sich so sehr achtet. Aber das waren wenige Jahre. Ich glaube tatsächlich, wenn der weitergemacht hätte noch, dann wäre er wahrscheinlich auch nicht verbraucht gewesen. Ja. Nein, aber das ist ja hatte auch irgendwie 10 Jahre, in denen er... Ja, aber das ist ja auch die Diskussion mit einem... Und was ihn auch gerettet hat, dass er keine Schornsteine mehr fegt wahrscheinlich. Ja. Ein, wer war es, Jan Ulrich, der... Team Telekom. Oder von dem man gelesen hat, dass der jetzt irgendwie größeren Ausflipper hatte in. Ja, naja, gut, aber der Jan Ulrich musste zeitlebens nie wieder arbeiten, so keine Ahnung, Millionen verdient und der hat halt dann ein typischer Fall von Karriereeinbruch nach der, also Selbstvertrauenproblem nach der Karriere und hat Alkohol und Medikamentenmissbrauch. Aber worauf ich raus will, ist, dass da auch Psychologen sagen, Sportler, die so in die Extremen gehen, die suchen dann halt immer so diesen, auch diesen körperlichen Adrenalinkick, den du hast. Und wenn du den halt irgendwann nicht mehr über den Sport hast, holst du den halt über andere Wege, eben teilweise auch Drogen und Ähnliches. Ja. Und dass du deswegen halt dann manchmal echt so mit dir und der Welt abdrehst. Und ich hätte mir bei dem eben auch vorstellen können, dass der sich dann so in den Alkohol irgendwie reinstürzt. Ja, das ist ja auch das. Und der Fame, den hast du dann nicht mehr, den du gewohnt bist, so auch die das? Bestätigung. Und deswegen sage ich ja immer, dass Golfprofi der Beste, das Beste ist, was du an Prominenz haben kannst, weil du noch lange Jahre spielen kannst. Das ist körperlich nicht anstrengend oder vergleichsweise. So und du wirst stinkreich, wirst auf der Straße nicht erkannt. Genau, weil dich nur so die Upper 1% überhaupt. Genau. Und die lieben dich aber trotzdem wie ein Held. Ja. Super. Ich glaube, dass Maurice auch in diesem Familiengefüge mit seinen Brüdern und so, dass der da halt auch viel Halt hatte. Ja, ja, dass der jetzt nicht so ganz allein dann da stand. Und ich glaube, dass er auch, da schon noch eine Nummer war mit dieser Werkstatt. Und das war, glaube ich, schon noch ein Local Hero. Cool. Die anderen von der ersten Tour, auch in der Vergessenheit verschwunden, der verrückte Belgier, der wurde von den Deutschen 1914 für Spionage hingerichtet. Der Clown. Der Clown hat 1909 nochmal an einer Tour teilgenommen, jedoch ohne großen Erfolg. Dessen Fahrrad- und Autogeschäft geht 1911 pleite. Oh. Er stirbt 1974 und was ich besonders witzig finde, 2016 geht ein Paar seiner Trapezschuhe bei eBay nochmal über den Ladentisch. Oh! Für 11,50 Euro. Nein. Boah, wenn du das gewusst hättest, ey. 11 Euro, du veräppelst mich gerade, oder? Nein. Naja, hat er keinen. Ja, der war ja kein, der hat ja nichts gerissen. Der Clown, der ist halt mitgefahren, der, aber der Ding kennt keiner. Ja, krass. So, jetzt habe ich noch ein paar, wie soll ich euch das jetzt beibringen? Ein Sammelsurium an Dingen. Dass ihr mir nicht ins Knack springt. Ich habe noch ein paar Highlights. Ja klar, gerne doch. Die Tour, eigentlich nach der Vollpleite 1904, beinahe wieder zu Grabe getragen, wird wieder stattfinden, wieder. Mit kürzeren Etappen und nur am Tag dann irgendwann auch, nur um es halt den Betrügern schwieriger zu machen. Aber ich wollte gerade sagen, wann wurde das deine Sache mit dem Tag? Das weiß ich nicht genau, wann das gewechselt hat. Okay. Aber bis auf die Weltkriegsjahre findet bis heute jedes Jahr eine Tour statt. 2019, ich habe es schon mal gesagt, ich wiederhole es nochmal, erstreckt sie sich über 21 Etappen und 3480 Kilometer. Und wenn ihr das jetzt hört da draußen, dann ist sie ein paar Tage jetzt leider vorbei. Also für euch beide hier am Sonntag ist quasi die letzte Etappe. Aber auf der anderen Seite, wer weiß, wann Leute diese Folge hören? Vor Podcast Sonntag, ist zeitlos. Ja, aber vor Sonntag nicht. Achso, du meinst nächstes Jahr. Ja, vielleicht oder in 5 Jahren. Ja, aber dann ist es ja nicht die Tour 2019. Ja, ja. So, ich habe noch ein paar willkürlich ausgewählte Highlights zum Thema Radsport in chronologischer Reihenfolge. Dann schmeiße ich noch eine absurde dazu. Der Postillon hat so schön geschrieben, dass jetzt demnächst in die Tour de France ein Abschnitt dazu kommt von der Rainbow Road. Von der Super Mario Kart. Ach so. Ach so, ja. Ich war jetzt bei Rainbow Valley. Hab mich gewundert, wie der Postillon auch lauter Fahrradfahrer solche, in bunten Jacken solche nischigen Witze macht. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, 1895 stirbt der Profi-Radrennpionier, sechsmalige französische Meister im Sprint und mehrfache Weltrekordhalter Paul Medinger aus Frankreich. Heißt wahrscheinlich irgendwie anders. Oder spricht man anders aus. Wenn auch erst nach seinem Rücktritt aus dem Radrennsport. Er wird von seiner eifersüchtigen Ehefrau erschossen. Wow. Ich weiß gar nicht, warum ich den in der Liste habe. Der hat mit der Tour nichts zu tun, aber es war halt irgendwie ein früh verstorbener Radrennprofi. Okay. 1909 bei einem Radbahnrennen in Berlin. Der dortige Sportpark ist eine von 14 Radrennbahnen in der Stadt, was schon auch mega krass ist, und ist gerade frisch eröffnet worden. Stehrennen sind gerade groß in Mode. Dabei fahren die Radrennfahrer im Windschatten eines Motorrads, dessen Fahrer auf den Fußrasten stehen, um den Windschatten zu vergrößern. Ah, daher der Name. Und bis zu 100 km/h sind auf einer geneigten Holzbahn quasi so möglich, ja. 6200 Zuschauer werden an jedem Eröffnungstag Zeuge, wie nach 20 Kilometern im ersten Rennen der Fahrer eines Schrittmachermotorrads bei einem Überholmanöver stürzt. Wahrscheinlich, weil der Abrieb auf dem noch nicht ganz trockenen Boden den Reifen hat platzen lassen. Der nachfolgende Schrittmacher versucht noch auszuweichen, fährt dann rund 10 Meter lang an der seitlichen Begrenzungsbalustrade entlang, also wie in so einem, kennt ihr diese diese Todesmutigen, die so an Wänden entlang fahren, ja, mit den Motorrädern, so ein bisschen so stelle ich mir das vor. Bevor dann aber halt runterfällt und das Motorrad über diese Balustrade hinweg in die Zuschauerränge segelt, sofort Feuer fängt und der Tank explodiert. Als wäre das schon nicht schlimm genug, dass das Moped da reinfliegt. Das auslaufende Benzin erzeugt eine meterhohe Stichflamme. Menschen werden unter dem Motorrad eingeklemmt und verbrennen. Chaos bricht aus. Auch der noch frische Teer auf der Holzbahn fängt Feuer. 6 Menschen kommen an diesem schwarzen Sonntag unmittelbar ums Leben. 3 weitere werden im Krankenhaus später noch sterben und insgesamt werden über 40 verletzt. Boah, habt ihr davon schon mal gehört? Nee. Ich dachte, mega krass. Vor allem, das wirkt jetzt wirklich wie so ein bisschen so Final Destination, so ein total absurd furchtbare Situation. Ebenfalls 1909, das hatten wir schon, kommt der Ruf nach der Tour de France Féminin auf und wird mit Spott beantwortet, zum Beispiel von einem Lotto-Leser. Dann müssen wir erstmal alle Berge plattwalzen. Also traut Frauen keiner zu, so eine Anstrengung. Und wie gesagt, 1984 wird es zum ersten Mal stattfinden und zuletzt 2009. 1910 muss sich Frankreich erstmals während einer Tour de France von einem Profi-Radrennsportler verabschieden. Adolphe Hélier ertrinkt an einem Ruhetag zwischen Etappe 6 und 7 mit einer Platzierung als 63. von 70. War der Baden im See? Ja. Oder? Ja. 1935 stürzt der spanische Francisco Cepeda bei einer Abfahrt in der Tour de France in einen Graben. Nur durch Zufall wird er dort später von einem Rennkommissar entdeckt. Also muss auch irgendwie nachts oder keine Ahnung. War der verstorben dadurch? Nee, er hat noch gelebt, aber er liegt dann 3 Tage später einem Schädelbasisbruch im Krankenhaus. Das ist dann der offizielle erste tote Tourfahrer quasi. Der während der Tour auch gestorben ist. Der erste. Oder beim Fahren. Genau, der erste. Ja, stimmt. Der andere war auch ein Profi während der Tour, aber halt im Ruhetag. Aber ist ja eigentlich fast verwunderlich, dass so lange nichts passiert ist. Eigentlich schon, ja. Weil auch bei der Anzahl der Verletzungen und den Geschwindigkeiten und allem. Ja. Und Nachtfahrten, aber also Nachtfahrten finde ich bis jetzt immer noch einfach das Absurdeste, was ich vorher nicht wusste, dass das ein Ding war. Naja, also nachts ohne Licht und ist echt krass. 1948 stürzt der belgische Radrennfahrer Richard de Porter bei der Tour de Suisse in einem schlecht beleuchteten Tunnel. Er wird von einem nachfolgenden Begleitwagen überrollt und stirbt. Finde ich auch tragisch. Ja. 1967 kollabiert der Brite Tom Simpson in der Tour de France an einem Anstieg kurz vor einem Gipfel. Er schwingt sich gleich wieder aufs Rad, nur um einige Augenblicke später das Bewusstsein zu verlieren. Mhm. Er stirbt an den Folgen von Überanstrengung in Kombination mit Dehydrierung und der Einnahme diverser Medikamente, darunter Amphetamine und Alkohol. Also 1967. Oh, ja. Seine angeblichen letzten Worte: setzt mich wieder auf mein Rad. Aber wahrscheinlich nur fair. Mhm. Also das ist dann mehr oder weniger der erste Doping-Tote. So, ne? Hat lange sagen. Gedauert, für das hat das lange gedauert, schon Nitroglycerin reingehauen hat. Alles eingeworfen haben, das ist echt. Ab wann ging denn überhaupt diese Dopingkontrollen-Sache los? Und ab wann waren irgendwelche Sachen nicht mehr erlaubt? Es gab so einen Punkt, wo das Ganze nochmal eine neue Dimension angenommen hat, da kommen wir gleich noch hin. 1964 kollidiert ein Versorgungsfahrzeug der Polizei während der Tour mit einer Brücke. Es sterben 20 Menschen. Der Franzose Pascal Simon quält sich nach einem Sturz im Juli 1983 mit einem gebrochenen Schulterblatt durch die Tour. Als Träger des gelben Trikots macht er sich noch Hoffnungen auf den Gesamtsieg. Erst nach mehreren Tagen gibt er aufgrund der Schmerzen auf. Also der ist tagelang mit einem gebrochenen Schulterblatt gefahren. Ey, wie das kann aber jetzt auch noch passieren. Ja, das 83, das ist jetzt nicht, das ist jetzt keiner von den Harten aus den Anfangstagen. Das ist schon auch krass. 1995 gerät der Italiener Fabio Casartelli in seiner ersten Tour de France mit hohem Tempo in einen Massensturz. Der deutsche Dirk Baldiger bricht sich dabei das Becken, andere kommen mit Schramm davon. Casartelli trägt keinen Helm und schlägt hart mit dem Kopf gegen einen Betonpfeiler. Boah. Er verliert das Bewusstsein und kurz darauf auch sein Leben. Obwohl er innerhalb von Sekunden von anwesenden Ärzten nochmal wiederbelebt werden kann, liegt er im Krankenhaus. Naja, was bringt es denn so? Also da interessiert keinen. Aber 95 habe ich auch so überlegt, ey, dass da keine Helmpflicht gibt. Dass da noch keine Helme, aber überleg mal zurück, 95 sind wir auch nicht mit Helm Fahrrad gefahren. Nee. Also ich sicher nicht. Ich war im Oktober in 2018 in Amsterdam und habe, glaube ich, gefühlte 2000 Fahrradfahrer gesehen und gefühlte 0 Helme. Ja. Und dann ist da noch 1998 die Festina-Affäre. Und die beantwortet so ein bisschen deine Frage, glaube ich. Die wohl größte Doping-Affäre der Sportgeschichte. Dabei wurde beim Grenzübergang ein Betreuer aufgehalten und mit einem Kofferraum randvoll mit Pillen und allem möglichen anderen Zeug erwischt. Schön sauber beschriftet mit den Namen der Teammitglieder. Oh. Das ist auch schön, wenn das mit dem Namen des Sponsors für immer verbunden ist. Ordnung muss sein. Das ganze Team wird disqualifiziert. also der Sponsor hat dann auch noch geworben damit und so, ne? Also die sind da echt noch gut aus der Nummer raus, irgendwie Festina. Moment, warum werden die disqualifiziert? Naja, für Doping, ja. Ja, aber also das heißt, diese Mittel sind auch ja, das, immer schon nicht erlaubt. Das war da schon verboten, aber es war halt so, wie es auch dann lange Jahre immer noch ist, ja, es machen halt alle so und naja. Deswegen schaut keiner so genau hin. Da ist es aber so, das kann man dann halt nicht mehr verschweigen, ja, das ganze Team wird disqualifiziert, was die jetzt aber halt mega unfair finden, weil die anderen Fahrer ja auch alle gedopt sind. Ja. Der Betreuer hat später auch ein Buch geschrieben über 30 Jahre Dopingpraxis im Radsport, das würde ich glaube ich auch gerne noch lesen. Ein Handbuch. Es gibt tatsächlich bis heute kaum einen Radsportler, der nicht schon mal Teil eines Dopingskandals oder Skandälchens wenigstens war. Einen konnte ich finden, den US-Fahrer Greg LeMond, der 1986, 89 und 1990 die Tour gewonnen hat. Witzig. Ein Riesending, bevor der Armstrong gewonnen hat, weil er der erste Amerikaner war. Eine Tour gewinnt er, das finde ich cool, mit 8 Sekunden Vorsprung. Und er und der Typ auf Platz 2 waren die ganze Tour über nie mehr als eine Minute auseinander. Ist vor allen Dingen ultra selten, dass halt am letzten Tag tatsächlich es entschieden Endsprint ankommt. Ja. Und es war damals sagen, ein mega Ding. Super spannend. Die waren von Tag 1 an, die waren immer auf eine Minute aneinander dran und am Ende waren es 8 Sekunden. Das weil ganz ehrlich, das finde ich ja echt ein bisschen die Schwäche an dem Format, dass die Gesamtzeit so wichtig ist, dass du klar kannst am Schluss noch mitjubeln dafür, wer der Etappensieger ist. Aber wenn jemand dann wirklich so einen krassen Vorsprung, wie jetzt bei dir als der allerersten Tour de France rausfährt, dann ist da ja eigentlich keine Spannung mehr am Schluss da. Ja, aber du musst ja irgendwie diese unmenschliche Anstrengung belohnen. Natürlich, ne? Die über die Zeit da hinlegen. Aber wie gesagt, es hat heutzutage ist es mit einer ganz komplizierten Punktewertung, damit es theoretisch auch unterwegs noch spannender ist. Naja, so. Naja. Während der Tour de France im Jahr 2000 wird ein 12-jähriger Junge von einem Auto einer Werbekarawane erfasst. Das gleiche Schicksal widerfährt einem 7-Jährigen 2 Jahre später. In der Folge werden Begleitwerbe- und Pressefahrzeuge um ein Drittel reduziert, was ich eigentlich noch wenig finde. So, also da ist echt immer noch ganz schön viel unterwegs auf den Straßen. Ja, wobei, also wir müssen jetzt auch immer noch überlegen, so tragisch sowas ist, auch wenn bei Volksfesten Leute sterben und ähnliches. Es ist aber halt immer eine Situation, es sind enorm viele Leute auf enorm engem Raum. Naja, klar. Eine totale Sicherheit wird es nie geben. Da sind auch Kinder dann irgendwo auf der Strecke rumgelaufen. Naja. Auch irgendwo ein Fehler in der Organisation oder in der Aufsicht total, bedeutet. Total. Aber trotzdem ist es halt tragisch. Ja. Es gibt noch tausende Geschichten in der Richtung. Ja. Ne? Von umgekommenen Radsportlern mit Mord und Totschlag auf der Bahn, mit Unfällen, mit allem Möglichen. Ja. Es gibt eine Liste auf Wikipedia mit toten Radsportlern, die jetzt umgekommen sind. Packe ich euch alles in die Liste. Ja. Und ich meine, sowas wie der ertrunkene Radsportler, das ist halt. Keine Ahnung, ob der einen Hitzestich hatte oder den die Kräfte verlassen haben beim Schwimmen oder was da genau war, aber das ist halt, blöd gesagt, das passiert halt, das ist halt das Leben auch ein Stück weit. Jetzt wollte ich euch eigentlich noch kurz ein, zwei Bilder, wollt ihr noch ein Bild von Garin sehen? Ja, gerne doch. Auf die Schnelle habe ich jetzt eins. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit so vor Augen geführt, wahrscheinlich. Also das ist er jetzt mit seinem Sohn und natürlich irgendwie Fahrrad. Ist er links oder ist er derjenige, der das Fahrrad hält? Er ist in der Mitte, der mit dem Fahrrad. Und rechts ist sein Sohn, okay. Der mit dem Kinderfahrrad. Eine schicke Schiebemütze und ein eher so ein drahtiger, nicht so alt, nicht total riesiger Kerl, ja. Und also auf dem Foto kommt das nicht so geil raus, aber diese Schnurrbartmode aus der Zeit, die ja, ist Hammer. Geil. Also wenn Hammer. Ihr da mal so die Links durchklickt in den Shownotes, da gibt es ein paar echt schöne Gruppenfotos auch und irgendwie von anderen Radern fahren und da ist ein Schnauzer cooler als der nächste. Das ist schon hier nochmal so und das ist vielleicht auch noch ganz nett. So wie dann so ein Rennen irgendwie aussah, ne? Die hocken da halt auch teilweise in ihrem Anzügchen da irgendwie auf den Rädern mit ihren Schiebermützen wie beim Sonntagsausflug. Ja, aber doch schon recht schnittige Räder. Ne? Ja, so mit der Rennradhaltung ist du schon, also das sind halt echt keine Hollandräder vom Aufbau her. Also das ist ein Wunder, dass du das überhaupt über längere Zeit so durchhältst in so einer Pose auch. Und du musst ja auch überlegen, wo du heute irgendwie 1000 Materialien mit Gummierung und Stoßdämpfung hattest, ist das ja einfach, ja, halt's halt aus, ne? Halt's halt aus. So. Seid ihr zufrieden? Super interessant. Ja. Auch wenn das kein guter Maurice war. Der stimmt. Ja, bei vielen Maurisen hast du halt auch immer irgendwie ein schlechtes, wie mit Äpfel, da hast du halt immer dann irgendwie einen schlechten dabei. Fahrradfahrer sind Viecher. Also heute noch. Ein ehemaliger Chef von mir war passionierter Fahrradfahrer, der hat, glaube ich, einen irischen Rekord mal aufgestellt. Und da bin ich ein wenig in die Welt des Fahrradfahrens eingestiegen, weil das ist einem nicht bewusst, was die leisten. Aber liebe Leute, deswegen schnappt euch das Fahrrad, macht einen schönen Ausflug und nutzt das Ding als Fortbewegungsmittel und schmeißt nicht anderen Leuten vor das Rad. Außer die sind schneller als ihr. Nein, das ist keine gute Message. Tschüss. Tschüss. Diskriminiert keine Belgier. Gute Schokolade, sag ich die Botschaft. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und was soll ich sagen? Du hast es wieder hingekriegt, dass du mich für ein Sportthema interessiert hast, wo ich im ersten Moment gedacht habe, Ja, ich war schön. Zwischendurch, glaube ich, selber verwirrt von den ganzen Namen, aber es ist alles gut. Ich habe noch so viel Schönes weglassen müssen. Das ist echt, also ich kann dieses Buch kann ich tatsächlich empfehlen. Wie heißt es denn? Dieses mit dem Metzger und dem Schmied, das ich unterwegs erwähnt habe. Das ist immer noch, okay. Butcher, Smith, Acrobat, Sweep. Mhm. Genau. Fantastisch. Na dann, bis zum nächsten Mal und gute Nacht, Josh.